So, ich mache jetzt an. Ich habe jetzt angemacht. Ich habe sie an der Jacke befestigt. Wir sind jetzt bei einem TB-Hotel. Und die beiden schönsten Podcaster. Ja, der Welt. Aber ich würde mal so sagen, das ist so. Semi-professionell. Das ist sehr gut gedacht und eher sehr bescheiden gemacht. Lass mich mal von hier nochmal versuchen. Ja. Soll ich irgendwas sagen? Können wir das eigentlich beschreiben? Ja, du musst dann nur ein bisschen lauter reden, weil du ja weiter weg bist. Nee, geh mal hier rüber. Ich will das ja, hier. Ich komme mich mal rum. Das ist ja, oder so. Ja, wir haben ein Tool und das hat der Tracer vorher auch schon nicht reingekriegt. Nein, nein, nein. Tracer hat ihn vorher nicht reingekriegt. Es hat nur einmal geklappt bei Krümel. Jetzt. Ich dachte erst, der Cache hat die Strumpfhose noch an, aber jetzt. Nee. Also im Prinzip geht es ja um Gewinde. Gewinde, was sich unten. Dass wir was reindrehen sollen. Das aber, also ich. Jetzt hat er gefasst. Jetzt. Oh. Naja, er hat nicht wirklich gefasst, aber wir haben dies erfolgreich zerlegt erstmal. Wahrscheinlich haben das alle so gemacht. Gut, dass das Auto nicht so dicht dran steht, sonst hätte das ja auch noch einer gekriegt. Ja. Ich wollte es gerade drauflegen, habe ich festgestellt, ist gar nicht mein Auto. Ich finde auch gut, dass wir, oder umso besser, ich finde ja auch gut, dass wir gleich beweisen, dass wir Caches kaputt machen können. Das wissen wir ja nicht. Nee, noch ist ja alles, so. Nee, es ist ja auch alles heile bis jetzt. Also er kam nur schneller runter als erwartet, weil das Gewinde immer noch nicht gegriffen hat. So, willst du dich wieso, schon mal eintragen? Wieso kommt er denn dann aber raus, wenn er überhaupt? Oh, jetzt kommen natürlich noch ein paar Autos hier, ne? Egal. So ein Autobahnparkplatz, Pendlerparkplatz, natürlich optimal für so ein TB-Hotel, an dem man dann direkt am Parkplatz, also mit 1 Meter Abstand zu den geparkten Autos, was aus 3 Meter Höhe holen muss. Ja, das ist nicht irgendwie ein bisschen absurd oder so, ne? Nö, ach, ne. Bevor du da in die Hundekacke trittst, ist das schon. Also da trittst du auf jeden Fall. Achso, ich wollte ja sagen. Vielleicht fehlt das ein I bei dir? Nee, das sieht man nur nicht so gut. So. Okay, das ist okay. Haben wir noch so einen Token von uns? Nee. Doch, ich habe noch einen mit tatsächlich. Ich habe heute na komm, dann leg mal von meinen letzten paar also, hier. Das muss ja ihn nehmen. Genau, das wolltest du gerade. Und den. Tun wir auch, die Zerstörer hinterlassen auch ihre Beweise. Guck mal, was hier drinnen liegt. Ein Stein. Ist das nicht super getradet? Ein Stein. Ich habe heute auch, da denke ich schon mal drüber nach über so einen Scheiß. Ich habe heute auch tatsächlich noch eine Sonderfolge mal aufgenommen für zwischendurch wieder. Das müssen wir, ich habe das heute mal ausprobiert. Ey, das ist gar nicht mal schlecht beim Cachen zu podcasten. Das sollten wir unbedingt mal zusammen machen. So, jetzt drehen wir es. Das klappt das schon wieder nicht. Also ich weiß nicht, wie das da rein soll. Ey. Das passt doch auch gar nicht. Mir kommt das fast vor. Nee, jetzt. Was merkst du das? Ja, jetzt hat er gegeben. Jetzt mach nicht so fest. Jetzt müssen wir nur versuchen, das da wieder reinzustochern. Komm, hier rum. Ja, das war von hier, glaube ich. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht gerade ein Parkplatzauto auf. Egal, dann checken wir gerade den Mistkessel. Das ist dann auch sein Problem und nicht meins. Wie soll das überhaupt funktionieren, habe ich noch nicht begriffen. So, ja, aber. Ach so, jetzt hat er ein Magnet. Ja. Jetzt aber nicht, dass das Ding jetzt mit runterkommt. Nee, jetzt. Los, jetzt das hält noch weg, bevor es auseinanderfällt. Wir sind nicht schuld. Aber so ohne Probleme ging das jetzt nicht, ne? Also das ist so typischer Cache, wirklich. Ganz toll gedacht, aber von der Machart kann man jetzt verschiedene Ansichten dazu vertreten. Ja, ich meine, das ist jetzt mein zweiter Versuch und immerhin haben wir es jetzt in 10 Minuten geschafft. Nee, ja, genau. Ja, doch. Dadurch ist er dann nochmal irgendwann griff. Aber der ist doch schnell kaputt. Ja, ich glaube, der ist schon kaputt, sonst würde ja das Gewinde. Ja, das stimmt, das Gewinde greift nicht schon nicht mehr richtig. Ich glaube, das ist gut als Einleitung für so einen Wartungspodcast. Ja. An sich ist zwar schön durchdacht, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat es zu Hause funktioniert und dann da nicht mehr so. Auch das hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier lange überlebt. Also das ist ja nicht getan, das ist ein Witz. Ja. So. Aber wie machen wir es denn jetzt? Fahren wir jetzt mit 2 Autos? Ja, hier, ne? Dann würde ich sagen. Ich mache jetzt erstmal aus. Hier will ich den nämlich nicht so gerne stellen. Achso, Hold ist on. Ich muss immer erst Hold ausstellen. Und dann auf Record gedrückt. Ja. Jetzt haben wir. Jetzt sind da ein bisschen Fernsehen im Hintergrund mit auf. Egal. Wir haben das ohne Haus eine halbe Stunde zu früh etwa erreicht. Der ist noch mit dem Hund unterwegs. Sind aber schon reingekommen. Also so scheiße sehen wir gar nicht aus. Ach, wir sind reingekommen. Ich wollte gerade sagen, wie wo sind. Jetzt wird die Tür noch aufgemacht. Ja. Was ist das da? Nee, das ist WLAN. Hier dürfte nichts einstrahlen. Er hat da ein Decktelefon da hinten, aber wahrscheinlich angeschlossen zu sein. Wir können erstmal gucken, was er hier so alles hat und das verkünden. Es ist angeschlossen. Oh, da liegt nämlich der rote Punkt. Guck mal, da oben, der hat ein Geocaching-Magazin sogar. Ist ja auch mal spannend, ne? Also, ja gut, aber das ist ja nicht, ja. Pass auf, von der letzten. Streit das eigentlich rein? Wenn das Festnetzteil nicht da ist, ne? Ich hoffe jetzt nicht. Wenn es werden, wirst du leben, dann müssen die Hörer damit auch leben. Das sind sie bei uns gewohnt, dass so, ab und zu mal doof wird. Folge. Ich habe ja alles vergessen, wie du erzählst. Also erstmal von HH Michel, die Idee war gar nicht schlecht, man müsste wirklich mal ein Event im Ausland besuchen, das soll da viel entspannter sein. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört. Ich glaube, Usimo erzählte mir das auch mal, der fährt doch immer nach England. Du warst ja schon auf einem Event im Ausland. Warst nicht in der Türkei? Ja, von Deutschen veranstaltet und da waren dann also, fünf Leute waren wir. Also das würde ich jetzt nicht Event nennen. Das war ein Event, aber das war wirklich jetzt eher so, ja, in der Kneipe sitzen, was trinken und ich habe die ganze Zeit diese Türken ausgequetscht. Alles, was uns da unklar war im Land, habe ich diese beiden abgefragt. Die waren echt super nett, auch sehr geduldig. Und so konnte ich da alles rausfinden. Aber das würde ich jetzt nicht wenden. Ich meine, so ein Mega. Ja, wobei, wir haben beim letzten Mal über das Geocoin-Fest in den Niederlanden oder in Belgien oder wo auch immer das war, uns unterhalten. Und das war dann nicht so toll. Das war schon, ne? Das habe ich auch. Ich habe da nicht so viel. Also wir müssen immer dran gehen. Ich kriege wirklich nichts mehr mit. Ich habe keinen einzigen Podcast mehr. Und außer JRs Blog lese ich definitiv gar nichts mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mich mit diesem ganzen Schrotz zu beschäftigen. Muss ich dir ehrlich zu... an Demenz bei dir. Nee, so schlimm ist das nicht. Außerdem steht das doch für D, steht doch für, was war das? Für Dumbatz? Ich glaube Dumbatz. Ja, ich habe doch so viel NAs gelockt. Mhm. Und mal ganz ehrlich, ne, das hörte sich so an, als wenn da viel los war. Eigentlich, einer war ein bisschen angefressen. Ja. Dem habe ich dann aber auch gesagt, nee, recht hat er. Kriegen wir eigentlich ein GEMA-Problem mit der Musik im Hintergrund? Nee, ich hoffe nicht. Hört man nicht. Nee, eben nicht. Der war so ein bisschen angefressen, weil ich seinen auch NA gelockt hatte und der war zwar schon so einen Monat NA gelockt, aber da waren drei Stück an einem Tag, das hatte ich echt übersehen. Da hätte ich mir das wirklich schenken können. Das ist doof, weil das ist dann wie, eigentlich waren das nur zwei NAs und einer, diese drei an einem Tag zähle ich als einen. Also da hat er recht gehabt. Habe ich auch gleich gesagt, nee, sehe ich auch so. Hat er vollkommen recht, das tut mir leid. Und einer hat mich dann ja als Idiot in allen seinen Caches bezahlt, der hat dann alle seine 20 Caches zugemacht. Und alle nochmal gelockt, das war jetzt. Alle nochmal selber als Found gelockt, als Last Found. Der hat es echt verstanden. Ja. Genau, und da kam dann eben hier unser Dumpfaffe da aus Hamburg, der Menzi, der nur eine Jacke hat und musste nochmal seinen Senf wieder dazugeben und er schrieb dann D steht für Dumbatz, glaube ich, weiß gar nicht für was. Er macht das jedes Mal, er versucht halt sich, es keiner immer kennt so ihn. Leute, die nochmal irgendwie so nachtreten müssen irgendwie? Oder nee, ich glaube, es geht nicht ums Nachtreten, ich glaube einfach, den kennt keiner mehr und das grüne Forum ist so ausgestorben, da konnte er sich früher mal ordentlich profilieren mit seinen Rumbeleidigen und jetzt kennt ihn gar keiner mehr, jetzt versucht er einfach noch sich an irgendwem zu reiben, damit man nochmal auf ihn aufmerkt. Keine Ahnung, was den bewegt. Also einer, der nur ein Hemd hat. ja. Irgendwann hat mich mal gefragt, sag mal, wer ist das denn? Läuft der immer so rum? Ich sag, ja, tut er. Der hat, glaube ich, nur das eine Hemd. Ich weiß auch nicht, warum er das tut. Das weiß keiner. Das ist einfach nur auffallen um des Auffallens willens. Aber will ich auch gar nicht zu viele Worte drüber verlieren, soll er doch machen. Ich stelle auch auf keinem Event zu. Das ist genau. Ich hatte aber echt überlegt, weil ich in demselben Zeitraum eben auch einen NA abgelassen hatte, ich dachte, jetzt sagt die beiden los. Die drehen frei. Nee, ich hatte. Also meinst du, völlig entspannt vorbei? Ich wollte sagen, du hast ja nur einen. Ich habe, glaube ich, 30 Stück etwa. Ich mache das tatsächlich alle Viertel bis halbe Jahr mal. Und zwar gucke ich einfach, wenn ich in GSAK zu viele rote Punkte sehe, dann reicht es mir irgendwann mal. Und ganz ehrlich, die Leute, die sich das mal objektiv angucken, was ich da in A gelockt habe, ne? Zum Beispiel auch die Reviewer haben da gar kein Problem mit gehabt. Die haben nämlich gesehen, was das für Caches sind. Die sind drei Monate. Ja. Fuß? Oh, jetzt kommen die, Hunde. Beide klauen mir gleich das Aufnahmegerät. Ich mach mal kurz Stopp so lange. Lange kurz weiter. Das habe ich auch mal gemacht, aber ich habe das immer bei mir um der Hundszone, weißt du? Da habe ich dann gemerkt, drei ja, okay, Ems okay. Und nichts passierte. Und ich muss ja dazu sagen, ich war im Ausland, das schiebe ich nochmal rein. Ja. In Osteuropa, das war grauenhaft. Die meisten Dosen waren nicht da. Es war ja, überall ja. NM. Ja, dann hast du nochmal ein NA hinterhergeschoben. Also nicht schlimm, so ich, oder so zu cachen. Schlimm. Bei mir ist das auch die Home-Zone. Das sind 50 Kilometer. Ich fahre mittlerweile so weit. Und dann sind es Caches nicht drei, sondern mindestens vier NMs. Und wo du siehst, dass die auch die NMs seit 5 Monaten sind. Oder der Owner Monate nicht angemeldet. Oder der Owner ist zwar angemeldet, aber du siehst, er hat auf 6. Und der Typ, der mich damit als Idiot und hastig. Bei dem Cache, bei dem ich das gelockt habe, hat er seit August, also seit 3 Monaten, 7 NMs und 2 NMs und 7 DNFs bekommen. Und hat sich einen Scheiß drum gekümmert. Und ganz ehrlich, der hat einfach nur noch gewartet auf den, da konntest du richtig merken, der hat auf dieses Need-Archiv gewartet, der hat schon gar keinen Bock mehr zum Cachen. Das Einzige, was der wollte, mit so einem richtigen Knaller nochmal abtreten, das konntest du richtig merken. In allen 20 Caches wurde ich nochmal durchbeleidigt und dann hat er die alle dicht gemacht. Ja, du musst es ja auch. Soll er doch gerne tun. Jetzt mein Ziel habe ich erreicht, diese 30 Caches sind jetzt mittlerweile alle entweder zum Teil schon archiviert, das haben die Owner schon freiwillig gemacht, oder sie sind temporary disabled durch die Reviewer, oder sie sind gepflegt worden. Also das ist mir das einzige Anliegen, dass diese Caches einfach, du siehst bei manchen Caches anhand der Logs, dass die nicht gepflegt sind. Die Sache ist ja auch die, wenn du das nicht logst, dann hast du irgendwann sowas wie bei Open Caching, weißt du, so ja, solche Leichen. Lebende Leichen seit 3 Jahren an einer Stelle und kein Mensch weiß, oder alle wissen, dass da überhaupt nichts mehr liegt. Ich kriege da auch vorgeworfen, der ist ja vor Ort gewesen. Genau das will ich mir sparen. Ich will nämlich keine 50 Kilometer fahren zu einem Cache, der seit August 7 DNFs hat und eine D1-Wertung hat. Da brauche ich nicht hinfahren. Der ist nicht da. Punkt. In einem Log stand sogar, er hätte per Telefonjoker einen angerufen, der genau wusste, wo der liegt, und der ist nicht mehr da. Es gibt einfach Caches, wo die Owner. Der Spruch ist. Weitermachen müssen ja. Wir aber erstmal Bullenherde begrüßen. Den Owner, den wir gerade bestimmt. Ach nee, das war. Ja, moin, moin. Davon haben wir vorher genau. Gelistet. Wo hast du jetzt eigentlich die Mikros? Ach, du musst, ich hab heute, wir, ja, die Leute müssen heute mit unterschiedlichen Lautstärken leben, das kriegen wir mit den Mikros nicht umgangen. Das kriegen wir mit unserem, nachher schicken wir es durch Audible. Nee, das schafft er auch nicht, habe ich probiert. Nee, also er kriegt das schon einigermaßen hin, aber ich bin immer der Lauteste, weil ich die Dinge halt am Revier trage. Anders wird es aber nicht, wenn wir draußen rumlaufen, was soll ich sonst machen? Ich habe keinen Bock, das Ding immer so während des Gehens so hin und her zu halten. Das ist ein okay. Scheiße. Ja, ich muss mal. Problem. Prima, bestimmt. Micha muss ja sowieso im Busch kriechen und warten. Also, so schlecht hört man dich aber gar nicht. Ja? Ja, kommst du an. Also, natürlich bin ich jetzt lauter als die anderen. Ja, da müssen die Leute mal mit leben. Wir haben ja gesagt, wir wollen was Outdoor machen. Die Leute haben gesagt, das finden sie gut. Dann sollen wir ein bisschen schlechter Qualität leben. Also, es hat so geregnet, das war eigentlich der Meinung, dass ich das gut finde. Ob sie die schlechtere Qualität dann wirklich noch gut finden? Das müssen sie, sonst müssen sie meckern. Dann müssen wir das anders machen. Aber erstmal ist das die einzige Chance. Meinst du Audio oder Inhalt? Und Inhalt sind sie gewöhnt. Das sind sie. Ich kenne den Podcast. Was für ein Inhalt. Ja, eben. Ja. Ein bisschen meckern. Lass uns die letzte Folge erstmal zu Ende machen, dass wir den Scheiß mal abgehakt haben. Weil wir wollen ja Wartung dann machen. Bei welchen warten wir denn heute überhaupt? Den Nightrider. Ist doch scheiße. Also nein, nicht der Cache, sondern den habe ich doch schon. Da kriege ich ja nicht mal einen Punkt abgegriffen. Den hast du ja eigentlich nicht so richtig, weil du hast ihn ja nicht verstanden. Insofern macht es schon Sinn. Den kannst du jetzt nochmal so machen, dass du ihn auch verstehst. Der war gut. Dann noch, wenn wir durch sind, muss ich noch ein, zwei Worte über den Owner heute verlieren. Der Owner ist ja gleich sympathisch vom Ghetto-Faul. Lass uns erstmal den Rest heute machen. Ich hoffe ja auf jeden Favoritenpunkt, vielleicht steuerst du noch einen dann am Ende dabei. Hat doch keine mehr. Wenn er jetzt besser ist. Der ist ja überarbeitet worden. Zu unserer Zeit war er wirklich etwas unglücklich und unverständlich. Also da war ich nicht der Einzige. Ich war mit Team Spikeman unterwegs. Der hat genauso blöd aus euch geguckt wie ich. Ja, der Nightrider ist halt ein Cache, der polarisiert. Den findest du entweder gut oder du findest ihn scheiße. Immer noch? Ja, das ist immer noch. Das ist auch so angelegt. Ja, aber jetzt sind doch die Farben erwähnt. Also ich meine, dann ist doch eigentlich das einzige Problem raus. Machen wir nachher noch. Also, das darfst du so nicht sagen. Ich muss sagen, der Nightrider ist ein Cache für erfahrene Cacher. Der trennt halt die Spreu vom Weizen. Sowas Ähnliches habe ich ja mal gelockt. Und zwar, als sie das rumgepault haben, dass eine Station nicht gegangen wäre, hatte ich auch gelockt. Sie hätten ja 2000 Pfunde und da können sie wohl erwarten, dass der vorher gewartet wird. Da hatte ich drunter geschrieben, naja, ich habe 10.000 Pfund, ich kann eigentlich erwarten, dass ich mit dem Golfkarren dahin gefahren bin. Boah, war der beleidigt. Der hat mich nochmal irgendwo beim Nachtcash in der Heide getroffen, wusste nicht, wer ich bin, hat mir den Final noch geholfen, weil mir irgendeine Zahl fehlte uns. Und im Lock hat er dann aber verewigt, hätte er gewusst, wer ich bin, hätte er mir nicht geholfen. Also du siehst, der Nightrider hat mich fast einen Pfund gekostet. So, jetzt. Genau, also die Mikros, da gab es nochmal diesen Tipp. Irgendwer hat mir das nochmal gesagt, dass der Tom vom Gassipod diese Mikros für außen hat. Genau, die habe ich auch gekauft, von daher hatte ich den Tipp nämlich. Wir waren nämlich vor Jahren schon mal mit dem Dingern unterwegs. Dann meint Reluca, wir boulevarden immer noch so sehr. Kannst du das vorstellen? Boulevarden immer noch? Ja, wir würden immer noch so Boulevard machen. So sehr. Kann ich gar nicht glauben. Das wäre total seriös. Naja, nicht zu sehr. Ich glaube, ihm gefiel das sogar. Ach so, na dann. Und Beate vermisst aber Sexistisches, hat sie geschrieben, die olle Bitch da. Ich habe ihr versprochen, wir streuen mal was ein. Dann. Ja, soll ich bücken. Also, ja, das wundert mich auch, also ohne Genehmigung von uns. Männerpod. Weißt du noch, wir haben letztes Mal haben wir uns unterhalten über diese Caches im Baum, die jetzt irgendwie da oben hängen, und aber nur T2 sind und D5. Ja. Die sind gar nicht so selten. Ich war ja jetzt zufällig wir waren in Dänemark in Urlaub. Und auf dem Rückweg war die Nordseetaufe gerade zu Ende. Und so absurd das ist, da treffe ich da so Leute wie TJ irgendwo aus den tiefen Deutschland, so die Stuttgarter, die Schlemmerkescher. Die habe ich dann in Dänemark an der Grenze bei Anis getroffen, weil wir da dann zu Kaffee uns getroffen haben. Wir führen aus dem Urlaub zurück, die wollten gerade nach Hause. War echt witzig, die Geschichte. Und da erzählten die mir, dass das ist jetzt in Deutschland weit voll in Mode. Das war ja mehr oder weniger fast ein Reviewer-Treff. Ich glaube, ich war der einzige Nicht-Reviewer da. Ja, aber so wirklich erklären, warum das so ist? Doch, warte mal, wie war das? Man braucht ein spezielles Hilfsmittel. Oh Mann, wie war denn das? Siehst du, das hätte ich mir aufschreiben sollen. Sie haben es mir erklärt, ich habe es nicht begriffen. Doch, das D5 ist berechtigt, weil es ja so schwierig ist, dies einzufädeln. Und T2 reicht aber, weil du ja nicht wirklich, weil du da nicht hoch musst selber. Also das Schwachpunkt. Ja, fand ich auch. Aber so begründen das die Reviewer, die fanden das also durchaus okay. Ich meine, ich gehe öfters, wenn ich cachen gehe, habe ich natürlich so einen 3 Meter Stock, den ich auch zufälligerweise überall im Wald finde dabei und hole so einen Cache runter. Das kannst du mir nicht erklären. Ach Mann, ich habe das scheiße erklärt. Egal. Liebe Reviewer, ihr hört da auch, ich weiß, dass auch ein paar Reviewer uns hören, bitte schreibt noch vielleicht einen ganz Kommentar da rein, wie das genau ist und warum das so ist. Ich fand es jetzt auch nicht so, aber aus Reviewer-Sicht ist das wohl so vertretbar. Ich habe auch gesagt, du hast das da eingegeben in diesem komischen DT, wie heißt das Ding, Generator? Ich habe falsch eingegeben. Nee, sondern, aber das würde schon so okay. Also das lassen wir. Die Guidelines irgendwie ein bisschen überarbeiten. Also ich gehe selten ganz lang. Sie waren sich auch nicht so ganz einig. Also ein Reviewer sagte, ja, okay, machen wir jetzt halt so. Und der nächste sagte, sie würden das gar nicht reviewen, weil man da ja so eine spezielle Stange bräuchte aus Schweden oder wo die herkommen. Und das wäre dann schon nicht mehr okay. Ich habe gesagt, nee, braucht man nicht, das geht auch mit einer Angel. Ja, in Schweden gibt es so extra Stangen, die genau diese 6-7 Meter, daher kommt das wohl. Da ist das so ganz beliebt und diese Stangen hat da wohl jeder. Und hier kannst du das mit einer Angel, aber mit einer normalen, also du musst schon eine Stipproute von 6-7 Meter haben. Ich stelle mir gerade vor, wie du nachts oder wie du tagsüber durch die Gegend läufst und so eine Stabhochsprungstange immer mit dir rumschleppst, ja. Nehme ich immer mit. Nee, kannst ja zusammenschieben, so ist ja nicht. Das Blöde ist, dass einer von denen hier in Buxtodia neben dem Kindergarten liegt. Ja, das ist nicht. Also wo auch alle Eltern langlaufen am Weg. Und na gut, du gehst 5 Meter in die Büsche rein. Das ist noch geiler. Du bist so neben dem Kindergarten, schlägst du dich in die Büsche und fängst da an mit einer riesen Stange. Also super. Ich meine, wenn das Hilfsmittel da vor Ort ist, ist es ja in Ordnung. Nein. Wenn ich das erst mitschleppen muss, ist es ja ärgerlich, weil ich dann meistens das zweite Mal hinfahren muss. Oder ich lasse es halt sein. Ja, aber es sind ja gleich 8 Stück. Meistens fahre ich dann gar nicht mehr hin. Doch, sind ja 8 Stück, gleich und Bonus. Und es wird das Ding ja nicht erwähnt, was das Hilfsmittel ist. Genau, das wäre ja noch fair zu sagen, ihr braucht was Bestimmtes. Ihr braucht einen Akkuschrauber, ja? Könnte man zum Beispiel machen, ja. Nee, da steht da nicht drin, aber wie bin ich denn drauf gekommen? Du hast gesagt, du hast dir was gebastelt. Ja, oder an den Loks, aber ich hatte gleich eine Angel mit. Also es war an dem Listing anhand schon mal klar, dass es irgendwas oben ist und dass man da irgendwie, also so auf eine Stange wird es noch tippen, aber nicht auf der Länge. Also ich hatte eine 6 Meter Angel mit und 2 Caches bin ich so nicht angekommen. 2 habe ich ausgelassen, weil es mir zu buckelig war. Wir sind gerade dabei, einen Cache zu machen, zwischen uns irgendwo in der Nähe hier. Dafür brauchen wir jetzt die Stange, da muss ich noch Magneten ranbasteln und dann kann ich da nochmal wieder hinfahren. Oh, ja, das Gott, haben wir gerade gemacht. Der hat nicht ganz so richtig gut funktioniert. Ja, stimmt, das haben wir schon aufgenommen mit Gewinde und das Gewinde fast. Ich sag, keep it simple. So, was haben wir noch? Gib wieder, was das hast du geschrieben? Gib wieder viel von Kano. Ach, der. Was? Der Benebel hat festgestellt, dass er ein Geocacher, das mach du mal, das sind deine Themen. Nicht Themen, aber vom letzten Mal. Ach ja, genau. Der Benebelte hat einfach mal getrackt und hat festgestellt, dass ein Geocacher, bei dem der überdurchschnittlich viele TB discovered, die danach praktisch weg sind. Welcher ist denn das? Weiß ich nicht. Wollte noch niemanden mehr erwähnen. Natürlich. Glaubt uns doch eh keiner, dass wir es nicht machen. Ich habe das jetzt auch nicht mehr drauf. Mich würde einfach nur mal interessieren, wie man das eigentlich rauskriegen kann. Das wie frage ich. Du musst ja über die TBs gucken, wer die zuletzt discovered hat. Keine Ahnung, ey. Und dann müssen die relativ schnell weg sein. Okay, nee. Jetzt bringen wir nochmal die neueste Info zum Mega in Hamburg. Und zwar, Achtung, Mega in Hamburg. Was ich mir da schon alles angehört habe. Jetzt hör doch mal zu. Ja. Jetzt kommt die neueste Info. Ja. Was, ja? Das war's, ja. Oh Mann, ey. Du glaubst gar nicht, was ich mir da alles angehört habe. Erst hast du den Kommentar im Blog gelesen. Da wurde ich ja auch erstmal wieder als dämlich bezeichnet, weil ich mich ja über Events auslasse, ohne dass ich ja je ein großes gemacht hätte und über Event-Owner, die ja schon bewiesen haben, dass sie es können. Das heißt also, ich kann auch nur über Atomkraftwerke urteilen, wenn ich mindestens eins gebaut habe, oder wie muss ich das auffassen? Das ist so, wenn du dich über ein Event oder über jemanden negativ äußerst, dann kommt vielleicht Jeremy aus Seattle und kastriert denjenigen. Deswegen gibt es Helfershelfer, die dann sagen, du bist... Ja, bei dem Sockenpüppchen musste ich schon grinsen. Ich habe gedacht, veröffentliche. Ich habe auf Hans Günther, hieß er, glaube ich, Seba getippt, aber ich weiß es nicht. Die E-Mail-Adresse, da war schon klar, dass das eine Sockenpuppe ist. Ich habe das extra mal veröffentlicht, damit die Leute auch mal sehen, mit was für ein Schwachsinn wir uns teilweise abgeben müssen. Hast du das zweite auch veröffentlicht? Weil das war nee, ich habe es dann beantwortet. Dann kam noch eine Antwort, obwohl er ja nur einmal schreiben wollte. Ja. Ach, na, ja, das meine ich. Das zweite hast du aber nicht veröffentlicht. Das nee. Also das war... Don't feed the troll. Also der ist auch einfach nicht ganz dicht. Sorry, aber das Seba wird damit leben müssen, dass man sich über ihn amüsiert. Weil sorry, der macht erstmal gleich, gibt Interviews, macht eine Seite, Accounts ohne Ende. Und nach 3 Monaten meldet er sich nicht mehr. Und jetzt fragen alle nach und es gibt keine Antwort. Aber neue Events stellt er schon ein in Hamburg. Ja, das ist das eine. Es ist sowas von absurd. Vielleicht kommen die ja auch noch wie Phönix aus der Asche und ich sehe alt aus. Kein Problem. Was ich total absurd fand, war diese Breaking-News-Mitteilung. Oh, der vergeht ganz schön. es gibt ein neues Mega ja, in Hamburg. Ja. Ich klicke dann drauf und denke, ja, das ist jetzt Stade. Das ist ungefähr so, als machst du ein Mega in Bremerhaven und sagst, es gibt ein neues Mega in Bremen. So ach, das habe ich wieder gar nicht mitgekriegt. Das durch Stade habe ich durch Zufall mitgekriegt. Ja. Wobei ich das für viel realistischer halte. Ich kenne diese Frau kaum. Ich habe die mal einmal gesehen. Wir waren ja bei dieser Festung. Die hat da ja schon 2 Events gemacht. Die glaube ich schon, dass sie das hinkriegen. Ich halte nur das Gelände für... Also das Gelände wird knapp. Wenn da 1000 Leute kommen, wird es echt eng. Und die Zufahrt, da gibt es exakt, glaube ich, 2 Straßen hin. Also das ist alles, wo ich echt mich so ein bisschen... Also für mich ist entscheidend, ich hoffe, die Organisatoren oder die Hauptorganisatoren, die kennen wir ja schon sehr lange, ich hoffe, die erscheinen auch auf ihrem Mega. Nicht wie sie Earthcaves loggen, weißt du, so im Vorbeifahren. Also hat ja da ein Talent dafür, das alles ein bisschen zurechtzufegen. Die müssen ja nicht erscheinen, die sollen es ja nur organisieren. Nee, also die waren auf die 2 letzten, die sie da... In der Festung haben sie tatsächlich schon 2 gemacht. Festung ist sowieso so ein Begriff. Dieses Ding hat nie irgendwas. Das hat also auch das hat überhaupt keinen historischen Wert. Die wurde nie angegriffen, die hat nie für irgendwas, die wurde eigentlich gebaut. Ja, aber dann war der Krieg zu Ende. Also diese Festung ist eigentlich ein Witz, wenn du da hinkommst, das ist wirklich, die kann man sich mal nett angucken, aber ich finde die eigentlich... Das ist so eine Investition in die Zukunft, die Bedeutung kommt erst noch. Das ist wie der Flughafen. Durch die Events vielleicht, ja, das kann natürlich sein, ja. Also ich halte das für komisch, aber wie gesagt, denen traue ich das aber zu und wenn die da alle hinkommen, warum denn auch nicht? Ich will das auch gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen, ist doch klasse, wenn bei uns auch mal in der Nähe ein Event ist. Ich werde da nicht hinfahren, aber... Ich mache das auch gar nicht schlecht. Erstmal grundsätzlich, es wird gebaut und hat dann jede Bedeutung verloren, das ist so ähnlich wie der Flughafen in Berlin. Ja. Wir haben vorher das Beam erfunden, aber der Flughafen wird trotzdem gebaut und dann können wir da auch ein Mega-Event machen. Nein, ich war ja zwischenzeitlich noch auf anderen Events da, der Owner ist so komisch und ich so, sag auch immer. Es ist mir doch egal, was der Owner ist. Es ist mir Wurst. Es ist mir genauso Wurst wie, jetzt findet das vom Seba organisierte Mega in Hamburg nicht statt, jetzt fällt das auf alle Hamburger Kescher zurück. Ich denke, das finde ich überhaupt nicht. Also der einzige, also es tut mir leid, der einzige. Ist mir egal, ich bin ja kein Hamburger-Kescher. Ja. Also wollte ich gerade, gut, bei euch verklagen sie sich auch gegenseitig wegen Events, also da bin ich jetzt vorsichtig. Aber ganz ehrlich, darf ich damit leben müssen, wegen mir, ob es Juli drüber lustig macht. Sorry, aber wenn da gleich einer in sämtliche Geocaching-Medien hüpft und groß tönt, er wird jetzt in Hamburg das Event machen, dann muss er damit auch leben, dass man sich darüber amüsiert, weil. Sorry, aber mir tun auch die Leute, ich kenne welche, die haben tatsächlich schon Urlaub dafür eingereicht und die haben schon in Hamburg ein Hotel gebucht. Das kann es ja meistens noch stornieren, kostenfrei. Aber trotzdem, die haben sich darauf gefreut und alles. Und dann, das Hauptproblem ist, der ist ja nicht mal verschwunden. Der ist ja da, macht noch Events, hat gerade ein Weihnachtsevent eingereicht. Aber seine ganzen Mega-Geschichten betreut er einfach nicht. Ignoriert er einfach. Wird einfach so dahin ignoriert. Das finde ich echt, cool. Also was ich auf jeden Fall, ich wünsche denen viel Spaß da an Stade. Ich werde da, ist ja bei Stade, ne? Ist ja nicht ganz. Nee, das kommt noch dazu. Das ist, nennst den Arsch der Welt, aber es ist hübsche Ecke an der Elbe. So ist es nicht. Also die Location wird. Hat das einen Ortsnamen? Ja, hat es. Mir fällt jetzt gerade nicht ein. Nee, mir auch nicht. Location wird gut, denke ich mal. Wenn es da stattfindet, ich muss da nicht weit hinfahren. Fertig. Ja, da müsste ich wundern. Die Location ist eigentlich ganz cool. Also ich fahre hin, aber nur, weil ich ein Motorrad habe. Und wenn das Wetter schlecht ist, fahre ich da auch nicht hin. Weil mit Autos fahre ich da nicht hin. Das liegt echt am Arsch der Welt. Daneben ist ein Gebäude, das ist ein Lost Place. Das müssen sie als erstes mal absperren, wenn Kescher kommen. Weil sonst sind die da nämlich gleich alle drin. Das ist geil. Daneben ist noch ein richtiges Lost Place Gebäude, wo du echt, also wenn du als Kescher vorbeigehst, zuckt es dir sofort in den Finger. Und rundherum ist ansonsten nichts. Da führen 2 Straßen hin, und zwar so bessere Feldwege. Die sind zwar asphaltiert, aber 2 Autos nebeneinander wird schon nix. Also ich wünsche denen alles Gute, aber wenn das Ding, ich glaube, ein kleines Mega vielleicht gerade eben noch. Wenn das ein gutes Mega wird, dann ja, kriegen die da Probleme, glaube ich. Also ich. Oder sie begrenzen das, dann könnte es wieder gut werden. Innenfotos von dem Gebäude auf www.schweigendemehr.de. Gibt's nicht mehr. Ich habe die ja gelöscht, weil ich die Filme. Falsche URL. Wir sind übrigens podcastkeller.de. Das dazu. Mann. Du wirst lachen, da gab es sogar eine kurze Zeit bei uns ein Filmchen drüber, weil ich da ein Event besucht habe und auch einen Film gemacht habe. Nur ich wollte auf YouTube, das YouTube war es mir zu doof, deswegen habe ich die Filme alle weggeschmissen, deswegen gibt es bei uns auch übrigens nichts mehr über die Filme. Ne? Wie lange wir uns an so einem Vierseite aufhalten. Ja, lass uns mal jetzt knapper, wir haben jetzt die Hälfte runter, lass uns mal dieses aktuell machen und dann wollen wir auch mal los. So, ich will nochmal, Garmin habe ich schon gelobt im Sonderpodcast da, die haben das echt schnell gemacht mit einem Problem beim Cache-Gerät hier, beim GPS-Gerät. Ich habe auch ein neues GPS-Gerät, das 610. Also da hat Garmin ausnahmsweise mal wirklich alles richtig gemacht. Die haben genau die Sachen verbessert, die vorher nicht so gut waren. Das Einzige, was ich wirklich Tränen in der Augen heute gekriegt habe, wo es mir heute erst so richtig auffiel, sie fangen schon wieder bei der Software mit 2.10 an. Das alte war bei 6. Und genauso funktioniert die Software im Moment auch. Also glaub mal nicht, dass du siehst den Track, auf dem du gerade unterwegs bist oder sowas. Oh. Aber das Display und so alles affengeil, haben sie echt gut hingekriegt. Dann haben wir eine Karte von den Wiggum gekriegt, die hast du ja auch gesehen. Ja. Sah aus wie San Francisco, ne? War aber Lissabon. Ich bin ja gleich, er hat es ja korrekt gemacht, Koordinaten draufgeschrieben. Ich bin da sofort losgesurft. Dann haben wir Tünnis und JR podcasten. Naja, die haben zumindest einmal zusammen gepodcastet. Guckt euch das selber an. Auf Nachrichten, die keiner braucht, als ein zusammengeschriebenes Wort. Nachrichten, die keiner braucht, .de. Hört euch das an, genau. JR, das ist der sich ein bisschen wie Donald Duck anhört. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben das über Skype gemacht und das hört sich echt gruselig an. Der hört sich in Natura nicht so an, aber in dem Podcast hört er sich echt so ein bisschen gequetscht an. Aber er wird nie so richtig vorgestellt. Also wenn man ihn nicht kennt, weiß man gar nicht, mit wem da der Podcast läuft. Aber ist halt, ich weiß nicht, ob sie noch mehr machen. Die haben jetzt einen gemacht. Ist aber auch schon wieder 3 Monate heute her. Heute unser Gast Bullenherde. Das kommt noch, ja. Dann haben wir unser Podcast-Caches zu. Der Geist aus der Dose, gelb. Den hat er tatsächlich jetzt zugemacht, leider. Jetzt gibt es keinen mehr über die Schweigende mehr. Also wer sich berufen fühlt, der kann gerne anlegen. Ich bin übrigens nochmal hingefahren, nachdem er hatte dasselbe geschrieben, er lässt sich noch 2 Wochen liegen. Und dann bin ich da mit Heike bei 4 Grad oder 5 Grad auf dem Motorrad nach Oldenburg gefahren. Wir haben uns echt den Arsch, die Füße und die Finger abgefroren. Aber die Dose wollten wir echt unbedingt noch machen. War nicht schlecht. Und dann gab es noch so einen Brief. Der ging an Eastback. Und wurde gefragt, ob er nach potenziellen Partnern für eine Zusammenarbeit für Veröffentlichung von Inhalten gegen eine Aufwärtsentschädigung angeht für podcastkeller.de. Also ich, Melanie Kaufmann, Mädchen, such dir irgendwas, aber vor allen Dingen einen anderen Beruf, wenn du zu blöd bist, rauszufinden, wer der Owner dieser Domain ist. Und wieso schreibt sie dann? Naja. Wir sind also nicht drauf eingegangen, ihr braucht also weiterhin keine Sorge machen, wir machen keine Werbung. Oh Gott, guck mal, jetzt hat er hier noch hinten noch was. Ja, das war jetzt kurz, guck mal, es gibt die neue Excel Mystery Lösungstabelle. Ich glaube, da braucht man gar nichts mehr zu sagen, die ist sowieso schon rum. Ich habe die auch jetzt seit 3 Wochen liegen und will die aber mal gucken, ob die wirklich stimmt. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die für diese so belanglos. Kann ich machen, kein Problem. Die ist so 6 MB groß und da sind jetzt 57.000 Lösungen drin. Okay, ich kann dir aber die Tradi-Lösungstabelle schicken. Ja, und die von den Earthscale. Nee, die Koordinaten von den Earthscale. Die sind übrigens ganz schön oft abgerufen worden bei Himberger. Ja, im Osten cachen kann so scheiße. Ja, das habe ich schon erzählt. Das hast du nett formuliert, ja, das stimmt. Ja, das war auch wirklich so. So, jetzt habe ich noch 5 Caches und dann bin ich durch. Die lese ich aber nur kurz vor. GC48J0J, Mieten, Kaufen, Wohnen. Geiler Lost Place. Klein, aber fein und vor allen Dingen ein richtig, richtig geiles Versteck. Also, aber das Versteck ist noch nicht mal, das hat er nicht gebaut oder so, das ist einfach vorhanden. Aber das zu finden, ich sag dir, das aber ist nicht ohne. Haben wir den schon vorgestellt? Nee, eigentlich noch nicht. Okay. Und wenn, ist egal, ist halt doppelt. Dann habe ich noch GC5M8MR, GC5M8MR, Welcome to the Jungle. T4,5 vom Feinsten, der ist so geil. Also, da spoilert man zu viel. Mach den kann man ohne Seil machen. Naja, aber fahrt wenigstens zu zweit hin, okay. Man sollte ihn vielleicht nicht alleine machen, so wie ich. Aber zu zweit geht das. Der ist wirklich geil. Und dann habe ich noch GC61Q65, also GC61Q65, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Das ist einfach ein schöner Old-Style-Multi. Und jetzt fehlen mir genau die beiden GC-Nummern für die, die ich heute gemacht habe. Und das ist für mich, da ist der eine ist der Cache des Jahres. Der eine ist, wie heißen Bullwinkels-Caches immer? Ja, die haben unterschiedliche Namen. Nee, aber diese mit dem Hans, nee, es gibt so eine Serie, den über Hans Kulakowski oder so. Wie Hans Kulakowski? Oh, so ähnlich heißt der. Ich habe keinen, habe ich nicht. Habe ich nicht dabei. Ja, Hans, irgendwas. Das Handy dann guckt einfach nach Bullwinkel, letzter Cache, Multi. Der ist so richtig. Das sind diese 3-3 Perlen. Klein, fein, sogar noch ein bisschen mit Lost Place dabei, aber so einsam gelegen, dass du mitten im Hamburger Hafen deine Ruhe hast und richtig Spaß hast und auch noch eine geile Optik rundherum. Also richtig schön. Stunde Aufwand, geil. Macht richtig, richtig Laune. Kann ich eigentlich auch. Bullwinkel ist immer gut. Immer gut. Ja. Ne? Und der andere. Bullenherde probiert sich noch dran, aber kommt da ran. der andere, das ist der Cache des Jahres für mich. Der hieß. Wir beenden jetzt den Podcast an dieser Stelle. Ich würde euch bitten, dann mal das Haus zu verlassen. Gut, das ist der Hamburger Cache des Jahres. Die Lüneburger, die machen wir erst gleich. Wie hieß der noch? Gabelstapelfahrer, irgendwas. Ist auch im Hafen. Guckt einfach, der ist von Püpsi, Müpsi und Bullwinkel. Das ist für mich echt der Cache des Jahres. Der ist eigentlich relativ kurz, das ist eine Letterbox. Station 1 ist schon witzig, aber das ist noch im normalen Rahmen. Die Final Location ist einfach nur noch geil, man kann es kaum anders sagen. Die ist durchaus würdig, die Final Location ist sowas wie Hartwig. So, die Altcacher wissen jetzt in etwa zumindest mal, was es ist, ohne sich zu viel Spoiler oder auch Ostoroschno. Also, was echt Besonderes. Nee, Osterroschno war der Feinde nicht so, da war eine Zwischenstation. Also was wirklich absolut besonders, mach den. Der ist echt geil. Mach ich nur bei gutem Wetter. Ja, ist er auch besser für. Da kannst du auch, der ist, das sieht man ja, wenn man ihn raussucht, der ist in der Nähe von der Neuenfelder Kirche. Ja. Ach so, ja, die kenne ich. Ja. Und da aber wirklich, da kannst du auch in Ruhe dann cachen, da kommt keiner hin, wo du suchen musst. Ja, außer der Zeit, die man auch zeigt. Und die, nee, selbst da nicht. Und okay. Die Location ist absolut Oberhammer. So, und jetzt gehen wir warten, oder was? Genau, jetzt gehen wir warten. Müssen wir einmal zu sagen. Knight Rider, hast du mal ein GC-Nummer? Ja, oh, der kennt, das, der kennt seine GC-Nummer nicht aus. GC19 QNN könnte so grob knallen. Sonst gucken wir unterwegs nochmal. GC1 hätte ich einfach gesagt, GC1. Und davon, jetzt haben wir nämlich schon eine halbe Stunde Podcast mit dem, was wir vorhin gemacht haben, mit dem Suchen. Und jetzt gehen wir auf Wartung, weil wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollen mal einen Owner, wollen mal live erleben, so Wartung von einem aufwendigen Cache. Auslässt, weil wir haben ja auch viele Kommentare bekommen, die ich alle vergessen habe, aber ich kann mich daran erinnern, Was ich gesagt habe. Jetzt drück mal drauf. Und dieser ist aufwendig. Ich mache jetzt erstmal Stopp, ne? Ja. Achso. Ich habe jetzt mal auf Play gedrückt, ne? Also jetzt aufhören mit dem Geläster hier. Okay, na gut. So. Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf unsere Comments. Ich habe ja diesen Bericht gemacht, Wartung des Leid der Owner. Und natürlich habe ich die Comments jetzt wieder ausgedruckt und nicht und vergessen. Das war klar. Dürfen wir kurz erwähnen, dass wir also ein scheiß Glück haben, du hattest ja schon Befürchtungen, dass wir Top-Wetter haben. Ja. Das müssen wir ja mal einstreuen. Das fing ja auch so scheiße an heute am Tag, ne? Ja, es fühlt sich zwar scheiße kalt an jetzt irgendwie, finde ich, also es ist mir doch ganz schön frisch, aber insgesamt ist das Wetter ja nun wirklich... So, und also jetzt lach noch Glück mal über meinen Skianzug. Ich bin nicht weg. Nee, also ich weiß auch, wir können gut zusammen podcasten, aber ich glaube, zusammen kischen, da werden wir nicht glücklich miteinander. Temperatur 13,2 Grad. Also, Skianzug ist also durchaus schicke angepasst. Skihose, wirklich, also ganz sexy. Und ich habe auch eine lange Unterhose. Vermutlich ist das auch noch eine Jacke speziell für Nachtcaches. Oh, guck mal, ich habe schon einen Reflektor gesehen. Guck mal, da kriege ich schon den Gedanken, geh mir die Haare hoch. Der blaue Reflektor, danach haben wir als nächstes, glaube ich, einen roten gefunden. Das war damals das Problem, weil nichts von diesen Farben im Listing stand. Sonst hätten wir den auch, glaube ich, besser empfunden. Stand auch am Anfang schon im Listing, aber nicht so deutlich, wie es jetzt drinsteht. Wir haben ihn ja auch nicht schlecht gemacht, wir haben ihn kritisiert. Ich leuchte mal im Himmel, damit jetzt hier gleich ein Airbus landet. Ich frage mich so, wie viel Wind kommt jetzt. Jetzt fängt das hier an, windig. Jetzt muss ich die Dinger doch in den Ohren stecken. Das ist nämlich 13 Grad genau, aber gefühlt sind es bestimmt minus 17. Natürlich. So. Na, frisch ist tatsächlich, ja. Die Frage, die ich gestellt hatte oder die Antworten, die ich bekommen habe, waren im Regelfall, also tatsächlich haben viele Leute Probleme mit ihren aufwendigen Caches und sie versuchen, die zu schützen, indem sie zum Beispiel eine Retro-Cache schalten. Oh, das finde ich immer so. Ah. Ja, aber so wird es halt gemacht. Und ja, wir gehen die verloren immer. Dann auch immer ein Premium-Member. Aber tatsächlich machen wir die auch verschärft zu. Und dazu passt natürlich auch die Note von Mistvieh, die heute reinkam, bei Frostmargarine, wo er sagt, Also entweder sind die Geocacher in letzter Zeit sehr grobmotorisch. Er hat es anders ausgedrückt. Er hat es ein bisschen direkter gesagt. Wieso ist der kaputt oder wieder was im Argen und er prüft das. Aha, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das zeigt ja eigentlich, dass auch er so mittlerweile so ein bisschen genervt ist. Also wir wollten jetzt einen Norderstedt machen, der ist auch gerade dicht gemacht worden. Der hat auch ganz viele Favoritenpunkte. Ich weiß, Frank, irgendwas. Ja, den haben wir auch auf dem Sportschiff, das war Nachttisch, ne? Ja, genau. Die hat geschrieben, die wissen noch nicht mal, oder der Owner, ich weiß gar nicht, war ein Sie, glaube ich? Egal. Auf jeden Fall, die Owner, das hört sich so an, als wenn sie ihn auch nicht unbedingt wieder aufmachen werden. Also wir haben einen Kalendereintrag, also ich jetzt nicht, aber welche die mich mitnehmen. Sag mal, läuft ja immer in diesem Tempo, können wir nicht schneller gehen? Ja, mir ist das. Also, das ist ja echt so. Ich versuche mich hier in der Mitte zu halten. Achso, wir müssen ja da durchgehen. Ja, und ich habe auf der Watchlist habe ich diesen John Kramer. John Kramer? Das ist genau der, den Jörg auch macht. Ach, das ist okay. Ja. Und den habe ich schon seit Anfang an auf der Watchlist. Und alles, was ich vom Owner gelesen habe, merkst du so richtig am Anfang noch, okay, kann ja mal passieren. Aber mittlerweile hat sich die Stimmung doch ein bisschen Der ist jetzt gerade disabled, ne? Ja, ja, genau. Und wir haben da, ich glaube, am 5. Dezember wollten wir eigentlich hin. Jetzt kannst du ja mal gucken, wie viele Teams in der Zwischenzeit da waren. Wir hatten auch einen Termin in Kürze und der Lok stand tatsächlich so, als wenn er den wahrscheinlich bald dicht macht. Ja, ja. Interessant dabei und deswegen auch Thema Wartung sicherlich ganz passend, weil der ist gerade mal ein Vierteljahr alt ungefähr. Jetzt meine Frage, warum habt ihr einen Termin ohne mich? Mit dir. Mit mir? Mit einer anderen Truppe, mit Heiko und Maurer. Die wollten auch mal einen guten Cache machen. Ja, mit guten Geocachern los. Da wollten sie nicht die Luschen mitnehmen. Genau. Oh, scheiße, ich würde mich übrigens anhängen. Ich würde dann einfach mit dabei sein. Die wollten keine Skihose. Ich gebe euch meinen Stempel mit, dann bin ich ja offiziell dabei. Ich habe ja jetzt auch einen Stempel, den möchte ich mal erwähnt haben. So, jetzt stellen wir mal die Frage an den Owner. Was machst du eigentlich genau bei der Wartung? Also achtest du jetzt auf die Reflektoren nur oder gibt's? Ich weiß die Station nicht mehr. Also das ist lange her, dass ich den gemacht habe. Das Gute ist ja als Owner, man weiß ja, wo die Stationen sind. Das heißt, man braucht kein GPS-Gerät dabei haben. Es sei denn, man verläuft sich, wie die Frau. Das Uninteressante dabei ist, man läuft immer die gleiche Strecke ab. Ja, das ist wahr. Deswegen möchte man das auch nicht so oft dann hintereinander machen, weil zumindest geht mir so, das wird langweilig. Hast du die Reflektoren dann auch im Kopf? Ja, ich weiß ziemlich genau, wo die Reflektoren stecken. Also okay. Hier in dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, wir können ruhig ein bisschen spoilern. Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgeschwiegen, wie wir auf dem Reitplatz unterwegs sind. An den Gebäuden, da weiß ich ganz genau, wo sie sind. Hier war doch mal eine Station, hier, oder? Wissen die das hier eigentlich auch? Ja, das ist mit den... Okay. War hier nicht auch eine Station irgendwo? Ja. Oh, da liegt eine Filmdose da unten. Genau. Das ist schon gut, dass wir da sind. Guck mal, wer hat sie wieder gefunden? Soweit dazu. Die Tafel ist neu, deswegen lohnt sich das auch immer mal rumzugehen. Aber sonst eine viel größere Tafel und die steckt eigentlich dahinter. Das können wir jetzt. Ja, wird doch irgendwo ein Penner. Aber ist irgendwas in dieser Filmdose auch drin? Hat doch irgendwer schon wieder nicht aufgepasst, offensichtlich. Ist ja eigentlich muss nicht sein. Wir machen ja hier Nachtfischbesichtigung. Wäre klug gewesen, hätte ich mir eine Taschenlampe mitgenommen. Ich habe eine im Auto davon ab. Profi-Cacher machen sowas. Ja, nee, ich habe gedacht, ich werde jetzt zum Final geführt oder schreibe und dann ist gut. Du hast ja schon unterschrieben. Ja, das ist ja das Schlimme. Ich habe gedacht, du hast doch einen neuen Nachtcache, oder nicht? Ja, den habe ich aber schon. Da bringt mir das wieder rum. Ja, den wollte ich gewartet haben, damit ich dann da den Final abstauben kann, Mensch. So, Micha, und der ist jetzt disabled, ist der? Oder wie ist also das jetzt? Der Cache ist im Moment nicht disabled, weil ich bei Nachtcaches nicht so gerne disabled, sondern lieber im laufenden Betrieb die Probleme behebe. Meistens sind es nur Reflektoren oder ich habe halt auch ein paar Ersatzstationen zu Hause. Nachtcaches werden halt entweder freitags oder samstags gemacht. Das heißt, ich habe in der Woche Zeit, zumindest eine Notstation auszubringen. Ich habe also entweder einen Hinweiszettel, dass die Station gerade weg ist, damit der Nachtcache aber trotzdem offen ist, weil dort auch viele Leute von weiter weg kommen, Planung haben mit Gruppen, wo sie Termine lange abgestimmt haben. Und ich denke, langfristig ist es immer der Tod, wenn Nachtcache zu lange disabled ist oder zu häufig auch. Wie oft pöbeln die denn eigentlich, wenn das mal nicht funktioniert? So wie dieser komische Heidekreis da, ich weiß ja, wie der Cacher hieß, aber diese komischen Spinner da, die, naja. Also, die entsetzt waren. Leute, die bei mir geocachen, die Geocacher, die pöbeln nicht, sondern die haben immer konstruktive Kritik. Das gibt natürlich. Der hat nicht keine Konstruktive. Der hat keine. Von allen anderen, egal, der hat keine konstruktive Kritik geübt. Der hat sich beschwert darüber, dass eine Station nicht in Ordnung war. Habe ich recht selten. Das ist wirklich, ich weiß nicht, einmal im Jahr vielleicht oder so bei wirklich diversen Logs und Caches, die Bullenherde aus ausgelegt hat. Da habe ich auch echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Station, die ist mit Sicherheit hier bekannt. Die ist relativ offen. Die steht aber auch, die ist als, das ist die Originaldose vom ersten Cashner. Die ist ja die einfachen Dosen überleben. Ja. Naja, hier kannst du auch nicht viel kaputt machen. Das ist abgestimmt mit den Pächtern des Geländes hier. Ja, muss ja auch schon. Ich finde das auch gut. Wie hast du das denn abgestimmt? Kannst du dich vorher schon oder bist du einfach hingegangen? Haben die schon mal Schäden gehabt? Die Butcherlands sind ja auch ein Dorf. Vielleicht kann ich erstmal nur eine Frage beantworten. Ja. Und da kennt man sich schon. Das heißt, der Besitzer, nee, das ist ja nicht der Besitzer, sondern der Vorsitzende 3:1 hat von mir was geschenkt bekommen. Unabhängig von der Geschichte. Und dabei habe ich ihn gefragt, ob das geht. Das hat er gesagt, ja, finde ich gut, sollen wir machen. Und seitdem machen wir das hier. Ich habe mir das noch ein, zwei Mal auch mündlich bestätigen lassen. Weil im Dorf immer auch mal Stimmen sind, die nicht so für Geocaching begeistert sind. Echt? Ja, da gibt es durchaus Leute. Das ist halt Dorf, konservativ. Aber was haben Sie da für ein Problem? Insofern kann das schon mal passieren. Nee, aber was haben Sie denn für ein Problem damit? Fremde Leute im Dorf, das ist immer ungünstig. Das stört Sie da dran? Das weiß ich nicht genau. Yeah. Die kommen ja nicht zu mir und fragen mich, sondern man hört das dann nur über Dritte. Und, Naja, kann ich sogar verstehen. Doch, kann ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlege mal, stell mal hier, wir sind ja jetzt hier auf einer, wie nennt man das, Pferdeteststrecke. Soll ich hier irgendwas runterholen? Okay. Und hier latschen dann irgendwelche Leute wie wir mit Taschenlampe rum? Ja, ich kann das auch mit den Autos sogar verstehen. Ich komme ja auch vom Dorf. Also ja, wenn Omi und Oppi, wenn da 5 Fremde kommen, dann ist das scheiße. Das kenne ich, ja. Das übrigens, ich. Der Reflektor ist gerade runtergefallen. Ja, da ist es gut, wenn man Reserven hat, wenn man halt den nächsten. Der reflektiert nicht mehr. Das ist also wenn dann hier einer steht und reintritt und hat nachher den Reflektor in der Schuhsohle, passt. Sag mal, ich sehe gerade, mit dem Nagel im Baum wird der reingedrückt. Oh, boah. Eine Ökoschlampe. Kannst du mal den Hammer halten? Ja, warte mal. Also, wir beschreiben es jetzt nochmal nicht, dass es hier gleich den nächsten, den Öko-Kescher auf den Bahn ruft. Das ist eine Reißzwecke, die in einem morschen Ast. Oh, jetzt steckt der sie noch anders rein. Es sind schon 2 Löcher. Oh Gott. Der Baum fällt um jetzt. Ich schäme mich auch ein bisschen. Guck mal, jetzt lässt das nach oben. Guck mal, siehst du? Und jetzt wird abgerissen. Boah, musst du hier beim Cashen noch Angst haben, dass hier so die Mächtinsen da mit Mistgabeln kommen und dir den Hintern pieken. Du, das hatte ich aber schon mal beim Cash. Da kam der mit 2 Typen an und die hatten alle solche Holzstöcke in der Hand. Da habe ich gedacht, okay, jetzt deeskalierst du mal die Situation besser. Vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich gucke also sowohl nach den Stationen als auch nach den Reflektoren. Ich weiß, wie gesagt, wo die Reflektoren sind, beziehungsweise sein sollten. Und wenn wir an der Station vorbeikommen, dann gucke ich da natürlich auch, ob die soweit sind. Wobei, da hängt er auf. Was war denn jetzt eigentlich das Problem bei Bloody Mary? Wir sind ja da lang gelaufen und du hast ja über 20 Reflektoren gesteckt. Und am Ende hatten wir gar keine mehr. Ja, das stimmt. Da waren tatsächlich einige weg. Ein paar habe ich auch nicht gesehen. Bloody Mary, welcher ist das denn? Das ist der, den du nur nicht hast. Genau. Den sollst du aber machen, wenn er funktioniert. Ja, du musst mal die Koordinaten schicken. Ja, also brauche ich nachher auch nochmal von dir. Ist das auch wieder Mystery? Nein. Ah, okay. Ich mache grundsätzlich eigentlich keine Mysteries, weil ich denke, wer den Cache machen will, auch wenn das ein Zerstörer-Geocacher sein sollte, besorgt sich die sowieso. Besorgt sich die Koordinaten sowieso. Aber Bloody Mary heißt, der muss ich mir merken. Falls der andere nicht aufgemacht wird, brauche ich ja einen Ausweich. Ihr dürft erstmal hier stehen bleiben. Ich glaube, der hat aufgefädelt. Den nächsten Reflektor muss ich ausrichten und da könnt ihr mir schon mal. War der nicht irgendwie da höher? Jetzt hört man ihn nicht, weil wir das Mikro bei Jörg dran haben. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz. An meinen Kragen enden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Bloody Mary, da fehlte auch die ganze Brücke. Das wäre doch der. Weißt du, das war so eine Brücke über so ein kleines Flüsschen. Ja. Und wir laufen da lang. Der Owner, er war gerade auch auf dem Weg zur Wartung. Das war eigentlich unser Glück, weil da war einiges weg. Aber die Brücke fehlte auch. Das ist schlecht. Ja. Oh, guck mal jetzt Technik. Das dürfen wir jetzt aber niemandem erzählen, was wir jetzt hier sehen. Na, wieso? Weiß ja keiner, welche Station, gar nichts. Oh. Blendet uns. Guck mal, so bin ich damals da auch draufgestanden. Dann habe ich genau in die andere Richtung geguckt. Ganz angestrengt. Ich glaube, diesen hatten wir gar nicht gefunden, irgendwie, diese Station. Aber wie gesagt, wir waren da wirklich sehr, sehr am Anfang. Ja, machen wir dein Licht aus. Ich sehe gar nichts. Den siehst du? Den siehst du, ja, guck mal, wenn du hier stehst. Und ach, da, den, ja, von hier schon nicht mehr. Alles sehr gut. Der ist sehr gerichtet, ja. Und der ist aber auch gerichtet hier. Den siehst du auch nur. Ja. Ja. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Sieht immer noch alles gut aus, ja. Das liegt natürlich an meiner High-End-Taschenlampe, die ich vom... Den nächsten Reflektor sehe ich nur von hier oben, aber der ist da. Könnt ihr schon mal in die Richtung gehen, wo ich jetzt leuchte? Genau, und auf diesem Teil stand ich, hab angestrengt in die andere Richtung geschaut. Und nichts gefunden. Hier muss ich mal sagen, habe ich vom Taschenlampenpapst übrigens vor 4 Jahren gekauft. Schon die Taschenlampe funktioniert immer noch. Das ist jetzt schlecht für ihn, weil kein Umsatz mehr. Ich wollte ja sagen, ist ja jetzt nicht unbedingt optimal für ihn. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo er mal der hält das so eigentlich? So. Ich habe echt keine Ahnung, wie die Aufnahme drauf. Ich mache das nicht ganz ritsch, ritsch, ritsch und so. Aber müssen die Leute mit leben. Wir müssen es ja ausprobieren. Schön ist, dass er weiß, wo der Reflektor ist. Hier war der da unten dran, ja. Der ist übrigens noch da, Micha. Ja, habe ich von oben auch gesehen. Ich wollte auch sagen. Okay. Der hat also so angebracht, dass ich ihn wirklich nur von einer erhöhten Position aus sehen kann. Oder halt, wenn ich jetzt nicht davor ziehe. So. Wird das eigentlich im Listing, wird das eigentlich darauf hingewiesen, dass es ein gerichteter Reflektoren sind? Nee, weiß ich gar nicht. Ja, aber das würde ich im Listing auch nicht machen. Also das habe ich bei anderen Caches auch schon erlebt. Und das gehört für mich auch dazu. Also das muss man selber rausfinden. Was ich sage, das Einzige, wir haben den ja gar nicht so schlecht gemacht, wie er immer tut. Das Einzige, was uns irgendwie das kaputt gemacht hat, war, dass wir mit Farben da nicht drin standen. Dadurch sind wir völlig durcheinander gekommen. Und es spielt das auch keine Rolle für den Geocacher, ob er gerichtete Reflektoren sind oder nicht. Weil der Test ist so, dass du von dem letzten Reflektor den nächsten gehen kannst. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch egal. Also ich meine, das kann man ja wohl erwarten, dass man die dann selber so, ohne dass das im Listing steht. Können wir mal zurückgehen zum Baumsturm? Wieso, deswegen durften wir noch mit? Ja. Wir müssen hier noch arbeiten. Weil er Angst hat. Ich sehe nichts. Doch seine Schuhe leuchten. Aber der ist zu tief. Jetzt geht. Sehe ich ihn, ja, okay. Wenn der Daumen vor ist, kann ich ihn natürlich nicht sehen. Ja, jetzt sieht man ihn gut. Aber du hast ihn ja gerade neu gesetzt, oder? Ja. Gut. Aber das finde ich immer das größte Manko bei, ich gehe ja auch davon aus, dass mich entweder eine Reflektorstrecke zum nächsten Punkt führt. Ja. Oder ich auf dem Punkt Koordinaten. Ja, genau, habe, die dich dann wieder irgendwo aussetzen lassen. Die mich ja dann irgendwie aussetzen. Ja. Aber wenn das dann innerhalb des Caches mal so fliegt, das sind für mich immer die größten Mankos an der Caches. Naja, manche ohne einfach nicht. Später ist uns das auch klarer geworden, als wir dann noch mehrere Farben gefunden haben. Aber am Anfang haben wir gedacht, na gut, hat er halt bunte Reflektoren genommen. Ja. Ihr müsst, Jörg muss immer in der Mitte, Micha. War denn nicht irgendwo einer so ganz da? Ja, den gibt's nicht mehr. Ah. Der war mir für eine Erwartung Das kann ich mir vorstellen. Achso, dann darf man ihn jetzt erwähnen. Der war wie hoch? Der war ganz schön hoch. Der war auf 8 bis 10 Meter hochgebracht mit Kletterausrüstung. Der war auch extrem schwer zu sehen, muss ich sagen. Warum war er dann? Ach, der war dann weg oder was? Der hat sich ein bisschen verstellt, aber ich fand auch, das hat sich nicht bewährt. Die Idee dahinter war mal ganz lustig, aber... Ja, ging uns auch so. Ging uns auch so. Wir haben uns da auch zu Tode gesucht dran. Also ich sehe beide von hier. Gut. Ich muss den Leuten dann ja auch empfehlen, das besser in Stereo zu hören. Wenn wir schon mit Stereo-Mikros aufnehmen, hört sich das nämlich echt scharf an, wenn du immer so um die Leute rumläufst. Ja. Oh, hier steht richtig Wasser. Ja, achso, das war ja immer da. Ja, ich war eben, wie gesagt. Manchmal ein bisschen mehr Wasser. Ich habe das, also... ist schon ein paar Tage her, dass wir die gemacht haben. Der wird vorbeikommen, die aber noch nicht bewältigt wird. Die habe ich selber bei Hochwasser hier gemacht. Das heißt, ich habe selbst mich da drunter gewunden und selbst das auch empfunden, was der Kescher dann im schlimmsten Fall auch erlebt. War die nicht da? Ja, genau, die war da. Mhm. So, hoffentlich können wir auch, die nehme ich auch mal gleich mit, wenn ich hier bin, gucken, ob sie noch da ist. Bei uns war auch alles voller Wasser, wir mussten da durchziehen. Das weiß ich gar nicht mehr. Also bei einem Nachtcache gehe ich natürlich davon aus, dass so ein Reflektor kommt. Ich muss hier mehr rüber. Dann kommt der nächste Reflektor. Ja. Und wenn wenn dann keiner kommt, laufe ich immer geradeaus, bis eine Weggabelung kommt. Und dann erwarte ich einfach einen Reflektor. Ja. Bei manchen neuen Nachtcaches ist das nicht so. Das wird irgendwie zwischenzeitlich mal übersehen, wie auch immer. Aha. Ja, dann musst du dich für einen Weg entscheiden oder der Reflektor ist dann immer weg und findest dann irgendwann mal einen anderen. Das fällt mir ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr auf, weil ich die meisten tatsächlich am Tag mache. Ich mag das am liebsten immer noch am Tag. Du siehst, das noch alles da. Und dann ist es egal, dann muss ich eh in alle Richtungen laufen und gucken, wo der nächste Reflektor kommt. Deswegen fällt mir das gar nicht so auf. Also Michael trägt heute einen grauen Schlipper. Ja. Da haben wir wieder die Sexismus im Podcast. Sexismus war es ja nicht, ein bisschen. Das fehlt ein bisschen, ja. Ja. So. Oh. Wo müssen wir? Wir folgen. Okay. Nehmen aber ein bisschen die einfachen Wege. Gerade bei Nachtcache gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die Reflektorstrecken zu kennzeichnen. Auch eine Sache, die man sich bei der Wartung, eigentlich zu Beginn des Caches, wenn man ihn überhaupt anlegt, schon überlegen soll. Das Prinzip fängt mit dem Legen des Caches auf die Wartung an. Okay. Ich überlege mir eigentlich, wo kann ich Reflektoren so anbringen, dass ich möglichst wenig Aufwand habe. Versuche also auch die Reflektoren dahin zu stecken, wo vielleicht sich gerade nicht im Sommer kleine Äste und Blätter bilden. Ja, klar. Nicht immer, aber Erfolgsquote ist relativ hoch. Also bei aufwendigen Caches muss man dazu sagen, ich habe auch mal einen Nachtcache gelegt, das ist allerdings schon wieder 10 Jahre her bald, da habe ich einfach den ganzen Weg beleuchtet, fertig ist. Ja. Da bist du einfach 3 Kilometer hinter wirklich, also Tannenbäume der gelaufen, dann leuchten. Guck mal, da läuft eine kleine Maus. Wo? Hier liegt eine Maus runter. Ich sehe es wieder. Eine Mickey-Maus. Die klaut die einzelnen Stationen hier, oder was? So, da oben. Hier da oben ist so eine Nadel, oder? Feuernadel. Die ist aber nicht wirklich so ganz toll, oder? Die Folie ab. Ja. Das war erstaunlicherweise bei meinem auch das Problem. Ja, ich hatte auch so kleine Feuernadeln mit Folie beklebt. Die sind doch aber fertig beklebt. Sind die nicht fertig gekauft? Die mache ich mir selber. Ach so. Mit dieser 3M-Folie. Und das war auch immer ein... Ich weiß gar nicht, scheinbar pullen Vögel diese Folie ab. Ja, insbesondere die rote Folie. Das werden wir wahrscheinlich nachher auf der roten Strecke auch nochmal an einer oder anderen Stelle sehen. Ich glaube, das sind Raubvögel, die mögen einfach nicht dieses rote, leuchtende. In den Augen brennt denen wahrscheinlich wie Sau. Die haben ein bisschen bessere Augen als wir. Und pullen dann nur die rote Folie ab. Also die weiße Folie da drunter, die auch reflektiert, die bleibt. Dann wirkt das praktisch für den Geocacher, als wenn da plötzlich ein weißer Cache in der Nähe ist. Weißer Reflektor, ja. Aber eigentlich war es mal dann andere Farbe, meistens eben rot. Man soll gar nicht glauben, was die alles so rumkrabbeln und krauchen. Vielleicht machst du die auch einfach geil. Vielleicht ist das so ein Trigger, weißt du? Das ist die rote, und dann werden die geil. Nee, aber die ganze Zeit rum. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel ich in den Jahren schon gefunden habe an Filmdosen, die echt angefressen waren. Ja, das stimmt allerdings. Nein, also da gehen die Mäuse offensichtlich auch tatsächlich ran. Nature. Es dauert jetzt ein bisschen. Der Owner sucht sich gerade den entscheidenden Reflektor raus, der wahrscheinlich zu Hause liegt. Ist auch immer gut, eine Wartung zu haben. Also ganz unten. Ich weiß noch, wie ich das meiner Frau immer erzählt habe. Die hat immer so Angst um mich gehabt, wenn ich dann allein so nachts im Wald da war. Echt? Ja. Mein Gott. Und das ist aber schön, wenn du dann so deine ersten 3 Kilometer weg hast und dann feststellst, verdammt, das Ding hast du gar nicht mit. Bei mir unter anderem den hier würde ich nehmen, der ist fest. Wir können auch Räuberleiter machen. Ah, siehst du, guck mal, hat er sich hier einen Holzblock ausgeschickt, ja. Gerade aus dem... Das nenne ich mal Raum. Naturbursche. Ja. Nee, da habe ich wirklich das Heike echt schmerzbefreit. Also wenn hier mal diese Zombie-Apokalypse kommt, ich gehe dann echt zu Bullen her, gell? Mit meiner Machete und dann machen wir so den Rick Race. So. Ich weiß, damals in Osteroschno bin ich nach Schwerin gefahren, habe zu Heike gesagt, naja, so gegen Mitternacht spielen wir zu Hause. So, dann kam ich morgens um 5. Als Brötchen mitgebracht. Kam ich wieder rein und sage... Boah, wird ja auch mal langsam Zeit, das war auch alles. Ey. Also glaubt man nicht, dass er irgendwie kam, oh Mann, ich habe Sorgen gemacht, nö. Sowas, da kennt sie echt keine Gnade. Also. Mensch, warst du weg? Nee, da hat sie auch überhaupt keine Bedenken. Also auch wenn ich nachts alleine im Wald oder wie, das ist hier völlig, also da ist sie wirklich also, hart im Nehmen. Letzte Woche habe ich hier schon mal vorbeigeguckt, habe festgestellt, dass ein wichtiges Tool hier an der Station auch fehlt. Das habe ich inzwischen besorgt, als Reserve gehabt. Ach. Ich muss jetzt mal testen, ob die nichts verändert haben. Wie kommt denn sowas weg? Ich erinnere mich. Ja, aber wieso kommt das weg? Ja, weil man es nicht zurücklegt und einsteckt. Ja, muss ja schon fast, ne? Ja. Was interessiert mich ja schon mal, was die, also das, aber das kriegst du ja auch nicht raus. Da kannst du ja machen, was du willst. Was die Leute dann auch dazu bewegt, das nicht vernünftig, ich meine, es ist ja keine Arbeit, das vernünftig zurückzulegen. Jetzt fragt sich jeder, was wir hier gerade machen. Das ist einfach der Ronald Blähung. Ja, René räumt den Magen auf. Ja. Ich rufe mal kurz René an, ja? Junge, Junge. Ja, haben Sie nach dem letzten Turnier wieder verändert? War eigentlich nicht so schwer, sondern war ausgebohrt. So dass man zwar die ersten 2-3 Zentimeter noch ein bisschen schrauben muss und danach kam. Oh Mann, das ist doch voll Verspoilerung hier. Du. Ja, man muss es erst mal finden. So richtig verspoilern. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Micha, willst du mal erzählen, was bei Bloody Mary weg war? Ich denke da so an den Totenkopf. Ja. Oder willst du nicht spoilern, weil die nochmal ersetzt? Der wird so oder so ähnlich ersetzt. Also dann spoilern das, wir nicht. Nee, das würde ich nicht spoilern. Aber dann, ich frage mich auch, also mein Ding ist ja so Reaktivlichter. Die finde ich immer so ganz, ganz geil. Und dann frage ich mich immer, die werden ja auch sehr häufig mit weggenommen. Ja, das was verstehe will man ich mit einem Reaktivlichter? Ja, zu Hause dann. Im eigenen Cache verbauen. Naja, ich habe beim... Meistens ist das aber nicht im eigenen Cache verbauen. Mach ich doch auch immer so. Ich habe beim Butcher auch geklaut, muss ich ja zugeben. Habe ich heute noch im Keller liegen. Miete. Nee, in der Küche. Was? Nee, einen Totenkopf, einen schwarzen. Ah, die Kerzen. Da waren so viele, aber ich habe mir, also da waren wir unten, ich sage, nee, davon muss ich eine haben. Das ist alles, aber das brauche ich als Erinnerung. Zu kaufen, hätte ich mir eine Adresse gegeben. Ja, aber das war ja dann nichts, was ich selbst, weißt du, da waren wir, haben den Butcher ja auch lange Stunden gemacht und damals war auch Heile, dann macht er ja gleich nochmal dreimal so viel Spaß, hat damals ja noch dreimal so viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, du bist noch nicht raus, sie ist immer noch hinten drin. Ich weiß nicht, was das für eine Schraube ist, aber sie sieht extrem lang aus. Das muss ich mal auch sagen. Toll ist auch, wenn man das dann abschraubt und feststellt, ach verdammt. Das ist falsch. War doch ein Meter. Ich frage mich nur ehrlich gesagt gerade, was das für eine Schraube ist. Wo kommt die raus? Im Nachbarort oder was? Jetzt ist sie, ja, jetzt hast du sie. Wenn wir jetzt gleich nach unten fallen. Guck mal, liegt ein... Nach unten, die war schon... Genau. Ja. So. Genau. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht gefunden. Ihr habt ja nach dem ersten blauen gleich die roten gemacht. Ja, das ist wahr. Noch nicht, ich glaube zwei blaue waren, ich weiß es auch nicht mehr. Aber ja, aber wir sind doch leicht dagegen. Wir sind von blau auf rot geflogen, das stimmt, das kann ich mich auch dran erinnern. Tja. Ich glaube, wir waren hier bis 3 Uhr morgens, also. Das ist auch so, ich weiß es auch nicht. Also, meiner Meinung nach müssen es nicht immer die 15 Stationen sein. 8 schöne Stationen. Ja, ja. 2,5 Stunden Spaß. Alles gut. Deswegen mache ich diesen Bullwinkel von heute so, diesen Multi da im Hafen, diesen Zaluskowski heißt der, glaube ich. Zaluskowski. Zaluskowski Schmugglerbande oder so. Ja. Der baut die Dinger immer so, das auch wieder einer. 5 Stationen. Diesmal sogar wegmäßig nicht so lang, aber alles so witzige Stationen. Also alles so, die eine zum Beispiel davon habe ich noch nie zuvor gesehen und ich cache jetzt schon 10 Jahre. Aber so wie er die umgesetzt hat, vermutlich gibt es die auch schon irgendwo, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Also er hat eine Zahl wirklich auf eine ganz eigenwillige Weise angebracht. Mehr kann ich da nicht sagen, ohne zu viel zu spoilern. Das ist auch nicht schwierig, das zu lösen oder so, aber wenn du das siehst, kannst du erstmal ein Grinsen im Gesicht, weil auch denkst, coole Idee. Also ich habe mit Bullwinkel Cash habe nur gute Erfahrungen. Weißt du noch, ja, damals diese hier Kinder der 70er, Kinder der 80er, ja, zum Beispiel, das war so wirklich ein Highlight. Das hat auch Spaß gemacht. Das war ein Mystery mit Tonschnipseln aus den Serien. Ja, genau. Und das hat extrem Spaß gemacht, den schon zu lösen. Und die Location war dann aber auch nochmal ein Highlight. Also ich mag seinen Cash ja sowieso, weil ja seine Cousine ist ja, denke ich, aber cashen gerne. Dann tue ich mir nicht so schwer mit dem Rätsel. So. Jetzt guckt er aber noch raus. Das ist ja gar nicht. Nicht, dass sie sich da die, die Beine aufreißen. Soll ich die Tasche mitnehmen? Nein. Okay. Sieht was? Was für eine Tasche? Da steht noch eine Tasche. Ach so. Ach stimmt, das Tool ist es, ja. Ja, da war das Tool. Ich weiß noch, wir sind über diese Wiese hier geirrt. Ja, das stimmt. Ja, also das Tool war weg. Habe ich neu besorgt, werde ich jetzt nochmal in Kürze nochmal neu besorgen, damit ich es dann wieder als Reserve liegen habe. Stimmt wieder einer in der Tasche aus. Wahrscheinlich sogar noch aus Versehen. Ich denke mal, das sind die Leute vom Reizsatz, die halt ab und zu mal das ganze Kram hier für Turniere vorbereiten. Ja, okay, dann finden sie das und, zufällig. Und auch prüfen, ob das alles heile und fest ja. ist. Und dabei, das ist aber da mit im Begriff. Ja, oder du machst einen Aufkleber drauf. Bitte liegen lassen. Ich glaube, das kommt Messstation. Ja, Hand ab, radioaktiv. Ja. Bisschen Phosphorfarbe drauf, dass er noch leuchtet, fährst das keiner mehr an. Ist ja hier auf dem Dorf. So pulsierende Farbe müsstest du so haben. So. So. Wobei ich hier auch schon oft war, muss ich sagen. Ich habe damals die ganzen Ochsenweiden von dir gemacht, die fand ich geil. Ja, die sehen so langsam nicht aus. Weil dort der Wartungsaufwand ja einfach zu hoch wird. Die haben ihre Zeit auch gehabt. Wieso, da war doch aber mehr... Da war so viel Wartungsaufwand? Ja. Aber da war doch gar nicht so viel mit Tools und gebastelt. Guck mal da unten. Hier. Da hast du dich gut hingepackt. Ja. Ja. Heute gibt's Pferdeäpfel. Dicht daneben. Nee, aber das war doch gar nicht so viel mit Schigimigi und Anfassen. Nee, eigentlich nicht, aber bei manchen schon. Beim Ochsenweide 3 jetzt, den habe ich als letztes nicht euch nicht geschoben. Jetzt am vergangenen Wochenende. Aha. Das summiert sich halt dann auf. Ja, klar. Die Station wäre noch alt. Ja. Ich denke mal, die Leute, die den machen wollen, hier aus dem Bereich Lüneburg, die sind durch. Ja. Und das heißt ja nicht, dass da mal wieder was Neues kommt, eine andere Idee. Ja, die sind ja auch echt alt. Ne? Da kann ich mir Sinn, dass da habe ich ja, mein Gott, wie viele Jahre ist das her? Da hat Carsten hier noch in Lüneburg gewohnt. Dass ich immer mit ihm hergefahren bin. Ja, roten Reflektor von hier aus. So, da eigentlich da so in der Richtung sein. Wo? Ja, in der Richtung. Mhm. Aber nicht da. Erstaunlich, wie viele Reflektoren fehlen. Ja. Da hätte ich am wenigsten mit gerechnet. Ja, bisher geht's eigentlich. Das ist noch ein normaler Satz, aber das war aus den Loks auch schon raus. Wenn du den ohne zufällig beim Nachtcash triffst, auf einer Wartungsrunde, und der mit der Zeit immer ruhiger wird und deine Tasche immer leerer, weil er die ganzen Reflektoren stecken muss, dann merkst du, dass die Reflektoren stecken. Du meinst, wir hätten gestern nochmal vorbeikommen und alles kaputt machen? Fabian, ne? Ja, also nach dem letzten Spaziergang beim Bloody Mary bin ich tatsächlich durchgegangen und habe mir erstmal Reizsachen besorgt und bei einer gute Reflektoren Sachen gemacht. Okay. Wie oft machst du denn überhaupt? Da ist ja nichts mehr drin. Ja, da war mal was. Wie oft machst du denn überhaupt Wartung? Wartung, ja, kommt immer drauf an, bei den Nachtcaches, bei Bloody Mary ist eigentlich so angelegt, dass ich zumindest die Akkus, Batterien also alle 4 bis 6 Wochen ändern muss. Das sind aber schon ziemlich regelmäßige Ausflüge, wenn man mehr als einen hat. Ja, aber dafür habe ich ja auch 2 Hunde, die wollen sowieso abends immer Gassi gehen. Ja, okay. Und dann ist es nicht so schlimm. Das sind dann mal kurze Spaziergänge. Ich muss ja nicht den ganzen Cache abgehen. Ja, klar. Ich brauche ja nur Teilstrecken. In Etappen, ja. So, zum Hund passt das, kann ich mir gut vorstellen. Also sowas, wie wir jetzt hier auch machen heute, Teilstrecke, das ist eigentlich dann schon ein längerer Abendspaziergang. Ich weiß ja, wo ich parken kann, wo es da dran ist. Und kann mich dann darauf... Ja, stimmt, die Hunde wollen sowieso los, kann ich gut nachvollziehen, ja. Da hinten. Ich sehe ihn. Er ist da. Hast du auch mal was gefunden? Ja, was ist denn das? Liebe Hörer, hört das bitte nochmal rückwärts, wer hier die ganzen Stationen gefunden hat. Du meinst, wer erstmal Hilfe braucht, um nur ein einfaches TB-Hotel vom Baum zu holen? Entgegentreten. Das passiert mit meinem Team auch immer. Ich gehe los, finde den Final, sage, hier ist der Final. Wollen wir noch die Runde gehen? Ja. Naja. So sind sie halt, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum Felsen überhaupt so sieht, dass die bei Ihnen im Lock nicht drin. Ja, so kenne ich das jetzt auch langsam. Übrigens, der weiß, dass wir hatten nochmal den Witz gebracht, genau, dass man sich nur Logbuch nennen müsste. Gibt es schon. Stimmt. Gibt es übrigens. Sowohl im Englischen auch als im normalen. Auch in Benutzung oder? Ja, in Benutzung. Gibt ja genug Fake-Accounts. Also. Ich möchte echt mal wissen, wie viele Accounts wirklich aktiv sind. Das würde mich immer noch mal interessieren. Zu dem Stand, den du von früher kanntest zum Beispiel, auch aus den Erfahrungen, die ich jetzt beim ab und zu mal mitgehen gemacht habe, ja. War hier noch so ein bisschen Ping-Pong immer hin und her. Das habe ich einfach verkürzt, indem ich das jetzt hier direkt so gestaltet habe. Um es direkt ein bisschen zu verkürzen. Weil also ich erinnere mich auch nicht mehr an alles, aber ich weiß, also wo wir echt die große Probleme hatten, war der Rote, den du hast verschwinden lassen, der oben im Baum war. Ja. Der war wirklich für uns ein Knacker. Und dadurch, dass wir durch die Farben also durcheinander gekommen sind, aber letztendlich gefunden oder zu finden waren die Sachen dann. Da sieht man was. Ich wollte gerade sagen. Also, da ging es hoch. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich sehe da keinen Reflektor. Und da oben ist Station. Und da, wo die soll. Und hier ist dann der nächste Weg. Ist ja doch. Ich kann auch den Log von den letzten Geocacher verstehen, dass sie sagen, wir haben eigentlich ein bisschen was gefunden, aber irgendwie nicht so zusammenhängt. Ja, das ist dann, ja. Dann ach man, ich kann ja auch verstehen, dass sie sich dann ärgern, auch ja, wenn man jetzt ohne da nur was kann oder nicht, ist ja egal, aber ja klar, du fährst hier ganz her. Genau. Und dann, ich wollte ja sagen, Mechter sind jetzt auch nichts, wo die aus der Nachbarschaft kommen, so schrieb. Ja, und dann hängst du hier rum, willst ihn machen und alles geht nicht. Ja, ich weiß, das kann ich. Und da ohne antwortet ihr dann, hey, guck mal, genau ist da. Ich habe mir das auch beim Butcher damals so interessiert angeguckt. Du merkst genau, solange der funktionierte, war das der genialste Cache der Welt. Wenn jetzt aber irgendwas nicht ging, war es natürlich scheiße. Das war er gar nicht, oder? War das nicht eine Schnecke? Gerade? Das war der Cache. Achso, der Reflektor, ja. Okay. Ne, das war eine Schnecke, aber da klebt er jetzt den Reflektor drauf. Da war der Reflektor drauf gemacht. Aber die Schnecke hat sich innerhalb der 3 Jahre auch mal bewegt. Das Mistviech wollte weg. Ist so ein bisschen nice. Guck mal hier jetzt. Ja. Jetzt wird es interessant. Interessant finde ich, dass wir noch nicht lange unterwegs sind und irgendwie den 5. Reflektor da ersetzen müssen. Also dass und ein Tool weg ist. Das ist aber eigentlich relativ normal für nach dem Sommer jetzt auch. Wann war es das letzte Mal hier? Ich muss ja den Logs gucken, weiß ich nicht. Das war schon ein paar Tage länger her, weil ich mich in letzter Zeit vermehrt um die Bloody Mary gekümmert habe. Mag er nicht sagen, er hat ihn ein bisschen vernachlässigt, lieber Hörer. Deswegen ist er aber trotzdem gut und ihr könnt ihn weitermachen, weil jedenfalls den Anfang ersetzen wir ja gerade. Ja. Außerdem muss man es ja mal positiv sehen. Die Leute meckern ja nicht über einen Cache, der sie langweilt, sondern sie meckern, ne, bei welchen die sie herausgefordert haben. So, Mia, jetzt mal zur Einschätzung. Sind die Cacher in letzter Zeit blöder geworden? Nicht so richtig pflegeleicht mit denen? Gehen die nicht so richtig pflegeleicht um? Oder kannst du nichts feststellen an Veränderungen? Beim Altrider kann ich eigentlich nichts feststellen. Die Stationen sind eigentlich alle noch da, so wie sie sein sollten. Beziehungsweise das, was weg ist, das haben dann auch nicht Geocacher verursacht. Bei der Bloody Mary war es so, dass die Erstcacher, ja, eine Truppe der Cacher, die mit bei den ersten dabei waren, die gleich die komplette Station vom Baum geholt haben, unbeabsichtigt, haben wir das auch geschrieben. Na, das ist schon mal wichtig. Ja, ja, das ist auch wirklich wichtig für den Owner, dass ja gerade beim Anfang vom Cache, der halt auch überregionales Kostel, glaube ich, verursacht hat, dass man da dann gleich weiß, dass stimmt was nicht. Das hat mich natürlich trotzdem geärgert, weil das war so von der Logik, glaube ich, auch für neutralen Beobachter, nicht nur für den Owner, sondern auch für neutralen Beobachter eigentlich gar nicht erforderlich, was sie gemacht haben. Hat mich so für den Hund geärgert. Ja. Jetzt wieder zu Hause liegen, nach, wie lange ist das jetzt her, ein halbes Jahr, ziemlich einen Aufwand gebraucht, das ist eine ganz geile Stelle. Der ist eingewachsen. Genau, das ist der Originalreflektor, sieht man auch, die Folie ist ab schon, ja, die rote Folie, und der ist eingewachsen. Der ist schon, so alt wie der Pech. Immerhin, den muss ich mal fotografieren. Ja. Wobei wir das nochmal grundsätzlicher sagen müssen. Also wenn ein Cache irgendwo kaputt geht, egal ob der regionales Interesse oder überregionales Interesse hat, immer Bescheid sagen dem Owner. Mein Gott. Natürlich ärgert sich jeder Owner, aber man ist ja nicht sauer auf die Leute, sondern shit happens. So. Ja, auch der Owner hat mit Sicherheit schon mal was kaputt gemacht. Eben. Bin da auch nicht frei von Schuld, habe auch schon so manche Sache angestellt. Ich will aber dann auch wegnehmen. So. Nee, okay. Den Ownern dann sagen, dass es kaputt ist. Und, ja. Eben, dann kann man handeln. Also ich finde das auch immer, weiß ich nicht, ich finde das nicht so tragisch. Das kann immer passieren. Aber gar nicht Bescheid zu sagen, ist nur das Dümmste, was man machen kann. Ja, vor allem, das läuft ja dann auch eine Zeit lang weiter. Ja? Dann liegt das unten, der nächste ja, denkt, das gehört dahin. Fall, das gehört so. Ja, genau, das ist so. Das ist zwar nicht so, aber wenn ich das jetzt sage, bin ich vielleicht der Arsch. Also lieber gleich sagen, die meisten Owner reißen euch nicht die Haare aus. Und nee, wenn das wirklich so ist, mein Gott, es gibt genügend Leute mit Platz heutzutage. Dann ist der Owner halt scheiße. Ach, boah, hier geht's nicht so, das ist nicht so. Guck mal eben, sind die Dinger noch dran hier? Ich muss mal eben die Mikros hier prüfen. Achso. Wo ist denn das? Oh, guck mal, der hängt nämlich ein bisschen sehr straff hier, so. Das hängt noch. Das hängt gut. Jetzt gucken wir hier nochmal drauf. Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, wie die Aufnahme wird. Ich kann das nicht mal im geringsten einschätzen. Ich hoffe, weißt du, was ich mir überlege? Wenn du die links und rechts an die Mütze machst, sieht das nicht nur so aus wie Mickey Maus, aber das würde gut strahlen, weißt du, hier so. Das könnte sogar besser sein, ja, weil das nirgends dran scheuert. Ne? Die Idee ist gar nicht mal so doof. Das will ich tatsächlich machen. Ich mache dir jetzt mal eine Mütze. Ein bisschen ab, wir müssen mal alles ausprobieren. Wie gesagt, ich habe das ja auch nur in Dänemark ausprobiert. Da war ich aber allein unterwegs. Da war das eine ganz andere Geschichte. Jetzt machst du das Uhr liegen. Nee, an die Mütze so hält. Naja, so merke ich auch besser, ob sie abfallen. Und es sind immer noch unsere Versuche, wie das denn funktionieren wird. Oh, jetzt habe ich das aber selten dämlich gemacht. Ach nee, so geht's. Ne? Ja. Und Bullenherde muss als Versuchsperson dran glauben, es hilft nichts. Wenn das jetzt besser funktioniert, musst du immer eine Mütze tragen. Auch nicht schlecht. Ja, die trage ich ja sowieso immer. Das ist ja, das Knie kommt da oben auch schon langsam durch und wird kalt im Kopf. Weil du mal einem Ona begegnet bist, der das nicht so locker genommen hat. Ja, jetzt habe ich aber nichts gesehen. Wo war denn hier der Reflektor? Da oben. Ja, da oben. Der eine fehlte, von da habe ich aber den dann gesehen. Ja, aber der ist auch noch zur Hälfte. Wo hast du den? Nee, der ist da. Gut. Der ist auch so wie er war. Ich muss mal aufpassen, so Schlingpflanzen. Hier sieht man dann, dass die Station seit längerem nicht mehr gefunden wurde. Naja, das ist sowieso, nee, also. Woran sieht man das? Warte. Ah. Ach so, okay. Ich meine, bei dem Gemecker muss man dann sowieso vorsichtig sein. Ach, die kann ich mich erinnern sogar. Und bei dem Gemecker muss man ja sowieso vorsichtig sein. Das ist die zweite Version, wobei die zweite praktisch fast genauso ist wie die erste. Das erste ist halt durchgerottet. Da können die Akkuschen mal so gar nichts machen. Nee, klar. Das ist ja D4,5, ne? Ja, aber jetzt nochmal, warum hast du... Die lag doch genauso gerade auch. Oder stand die sonst? Nee, die liegt. Okay. Wieso? Weil ich immer noch nicht schnell, woran jetzt festgestellt hat, dass sie nicht gefunden wurde. Lag doch genauso. Ja, aber die war schon über und über mit Laub bedeckt. Ach so. Das war richtig eingewachsen. Hat der letzte gut getan. Das ist ja auch immer geil, wenn es dann nochmal so richtig schön guck mal, einen schicken Blick hat man hier ja, ne? Dafür ist ein Dorf, ist hat er immer ein paar Lichter an da. Also, was da hinterm Dorf ist, Hamburg. Viel Lichter. Das ganz helle hinten am Horizont, ne? Ja, genau. Das ist. Da, wo das Hamburger Licht... Hafen, wenn du genau hinguckst. Ja, kann ich mir vorstellen. Der Turm da hinten, das rot leuchtet. Das ja. Das ist der Telemichel. Okay. Guck mal, und wenn du den anleuchtest. Guck mal. Erstaunliche Weite. Also für einen Nicht-Hamburger Telemichel ist der Hamburger. Guck mal, hier leuchtet zurück. Reaktives Licht. Ich bin da hochgeklettert, die 300 Meter, und habe das reaktive Licht angebracht, damit dann die Geocacher da hinlaufen. Und das war nicht so einfach, weil du hier keinen hattest. Du musst ein paar Mal hin und her, um ihn auszurichten. Wie viel Luftlinie ist das? Das ganze Ecke, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Selbst von uns sind es ja noch schon nur 20, aber ich staune jedes Mal, wie hell der Hamburger Hafen echt leuchtet. Also das ist wirklich eine Lichtverschmutzung schon. So schick das jetzt aussieht, aber umso dichter du dran wohnst, also wird es auch unangenehm. Wenn du da Finkenwerder mal so durchläufst. Komm noch nachher beim Bonus-Cache kommen wir noch an eine Stelle, kann man das noch besser weiter sehen. Da sind wir noch ein Stück höher. Ja. Und können noch weiter nach links sehen, wo jetzt hier das Wäldchen ist. Und ich finde es immer wieder, gerade bei so einer Wetterlage wie heute, ist einfach beeindruckend. Ja, heute haben wir echt Glück. Ne? Also dafür ist es eigentlich, sollte es heute den ganzen Tag regnen und jetzt haben wir hier ja strahlend klaren Himmel und es ist noch nicht mal so kalt. Naja, also mit meiner Ausrüstung ist es natürlich nie kalt. Ja, also mit Skihöschen. Das kann ich euch mal sagen, das sind die kleinen Tracer-Tipps. Wenn ihr Schiss vor Zecken habt, wenn ihr einen Nachtcache macht, lange Unterbuchs, Socken drüber und eine Skihose. Das dauert länger, bis die Zecke das durch. Also noch sicherer ist zu Hause auf dem Sofa vom Fernseher. Ja, ab und zu muss ich mich auch mal zeigen, sonst glauben die Leute immer... Das glaubt sowieso, also dass du draußen bist, das glaubt sowieso keiner mehr. Ich sehe einen Reflektor, oder ist es normaler? Oder? Wo? Da unten. Ja. Ich hatte mal einen Cache, da war da die Station hinter dem Reflektor, was extrem fies ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommst du nicht so einfach drauf. Nee, das stimmt. Oh Gott, das haben wir jetzt im Podcast erzählt, bei den Zehntausenden von Hörern. Ja. Ich sehe schon die nächsten Nachtcaches. Du, das Erste, was ich beim Nachtcache mal mache, ne? Meistens bin ich sowieso zu früh, da ist man so leicht hell. Geh erstmal rum und leuchte so überall hin. Und ich weiß noch, in Hamburg war einer, und in den Logs hast du das aber auch schon gelesen, dass das ganz viele hatten. Da gingst du etwa 5 Meter, drehte sich um, leuchtest, hattest den Final. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, den abzulaufen, weil dann wird's echt witzlos. So geht's mir auch. Aber die Jungs sind ja immer dafür da. Ich bei meinen Caches auch immer gern versuchen, das dehnt dann aber die Liegzeit für den Gesamtcache doch erheblich. Also bei mir ist das, ich nicht mal so, ich lege es nicht drauf an oder so, sondern einfach aus Langeweile muss ich ja noch irgendwie beschäftigen, bis es dunkel wird und dann gucke ich mir das an. Hast du was gesehen? Ja. Na gut, wenigstens eine. Da, ja, genau. Aus wie eine Schlange. Wir sind jetzt übrigens schon bei der Reflektorstrecke Geld. Oh. Die gab es auch einen Bonus? Ja. Ach ja. Stimmt. Geht irgendwie keiner beim ersten Mal für mich. Ach, das ist auch alles so lange her. Ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern. Der wird häufig genug zufällig gefunden. Finde ich aber auch jetzt nicht so dramatisch. Soll ja gefunden werden. Das ist ja ein Biotest. Aber da bist du ja noch in den Urgestein. Das ist heutzutage nicht mehr so, dass Caches gelegt werden, damit sie gefunden werden. Nee, das ist, glaube ich, vorbei. Also da bist du wirklich... Lange machst du nicht mehr. Das Auto ist wieder. Kriegst du, deswegen kriegst du auch keine Favoritenpunkte. Ja, das ist wahrscheinlich. Wir stehen am Ende drin, ja, war ein schöner Cache, aber wir haben ihn leider gefunden, von daher. Ja. Ich kann da nichts erkennen, aber es sah gut aus. Aber das sollte bestimmt nicht da sein. So ist es, genau. Also, das war ein bisschen leichter versteckt, als es sein sollte, haben wir jetzt wieder hergestellt, alles schick. Naja, dass es ein bisschen sich verändert, das Versteck, ich finde, das ist auch... Das ja, aber manchmal fragst du dich wirklich. Ich hatte zum Beispiel bei meinem Nachtcache, da war ein Rohr, was in einem Boden steckte und da war der Cache drin. Irgendwann hörte ich dann, der Cache ist nicht mehr da, gehst du da hin und ja, die Station war nicht mehr da. Die Station war dann auch nicht drin, sondern die lag daneben in einem so, ja, in so einer Astgabel. Da fragst du dich natürlich auch, warum... Das ist ein bisschen weit, die Wanderung, ja. In der Astgabel. Obwohl, es gibt ja echt Absurditäten. Ich habe, meine Multis sind lange her, die waren 2006 oder so. Und irgendwann war der weg. Und ich hatte immer diese Eimer vom Salzpöpp genommen, weißt du, wo man immer im Winter streut. Ja. Also richtig große Eimer. Und dann war der Final weg. Und 3-4 Jahre später erzählte mir einer, Mensch, ich habe jetzt das von Geocaching jetzt erst gehört und so. War das denn damals dein grüner Eimer dabei? Ich sage, ja, wieso, wo hast du den denn? Ja, da kam mir einer entgegen, der sagte, ja, er wäre Geocacher und kommt aus Bayern und er hätte ihn jetzt gefunden und jetzt nimmt er ihn mit und dann wird er da wieder ausgelegt. Also du siehst, früher war nicht alles besser, auch 2006 gab es schon wirklich Spacken. Ja, guck mal hier, hat er sich jetzt verewigt. Da, ja, das sind schon Ausdrücke, ich meine, wer so naiv ist und glaubt, dass ein Nachtcache nachts gelegt wird oder auch nachts gewartet wird dauernd, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen, sondern mache ich meist am Tag. Daran ja weiß als Owner, wo seine Reflektoren sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und man dann so eine Ergebnisse wie hier, wo dann auf einer Strecke von 20 Metern halt 4 Reflektoren sind. Kann mir auch mal passieren. Also bei mir war das ja am Anfang, ich dachte, hab ja angefangen und dachte, ja, das ist ja cool. Ich hatte mich nämlich verlesen, ich dachte, das ist ja Nackt-Cache immer, aber es war ja Nacht-Cache. Deswegen hast du auch diese Hose an, die man schnell auskriegt, ja. Zu Anfang bin ich immer noch nackt gegangen und dachte mir, was erwartet mich jetzt? Und die ziehst du auch an, wenn die in der Gruppe losgeht? Ja, logisch. Ja, dann wunderst du dich, dass sie dich nicht mit angemeldet haben. Also in dieser Gruppe ziehst du ja am besten sehr viel an, was schwer zu öffnen ist. Das ist ach so. Wahrscheinlich haben sie mich einfach nur vergessen, nicht, Micha? Was? Wien? Ja, das ist durch, das Thema. Ich muss mir eine neue Gruppe suchen. Also wenn ihr da draußen seid, noch jemanden sucht, der gerne mit euch quatschend den Nachtcache absolviert. Ja, Carsten, Rollspielgalle, du bist doch auch mit Mädchen aufgewachsen. Dann, ich bin gerne dabei. Ich finde eigentlich immer nur den Final und ansonsten sorge ich für Unterhaltung. Obwohl, ich bin mal mit wem war das denn? Ich glaube, da war Palmiga dabei und das war, da gab es so auf der halben Strecke eine Bank. Dann setzten die sich also hin und dann packten die erstmal aus. So Kekse und ja, warum nicht? Und Jägermeister, das kannte ich vorher nicht. Na super. Und dann haben wir erstmal so, kommen die aus Hildesheim? Nee. Ich fand das auf jeden Fall eine klasse Idee. Jägermeister, nee. Kannst du mir für die Dein-Mutter-Tour ja auch schon mal. Ich habe das auch nie verstanden, ne? Das ist Heike auch immer so aufgefallen. Früher, als wir angefangen haben, also die ersten 4, 5, 6 Jahre wirklich, haben sich immer gestaunt, dass so Alkohol gar nicht vorkam. Also fand das auch echt angenehm, aber es war wirklich ungewohnt, weil wirklich gar nicht. Auch so eine Sache, die man als Owner dann doch feststellt, ist inzwischen weiter verbreitet, als man glaubt, wenn man an verschiedenen Stationen doch mal eine leere Bierflasche oder so findet. Dass sie echt mehr gesoffen wird bei den Cachern. Also das war gar, also früher war das wirklich. Das waren auch wahrscheinlich dann keine Geocacher, das waren wahrscheinlich eher Waldarbeiter. Die sind genau an der Station. Ja, das stimmt. Man findet öfter mal. Das sind natürlich schon Geocacher, die sagen, drücken einfach ihren Respekt für den Owner aus. Nehmen Sie ein bisschen Pfandmaterial da, damit Sie Reflektoren kaufen können. Das ist so ähnlich wie, wenn man spenden will, Flatterbutton. Ja. Für Owner. Nee, aber es ist wirklich, also es fällt mir auch auf Events auf. Da wird ja heute die letzten, die werden da ja rausgetragen. Also es ist wirklich, das hat sich schon erheblich geändert. Also da wird schon wesentlich mehr jetzt mit Alkohol gemacht. Also ich sag mal so, für einen kleinen Becher fand ich, guck mal, wow, guck das an. Eine Eule oder so? Ja, aber ich war so auch nicht mehr alle Tage. Ja, aber vor allem, wenn sie so 3 Meter vom Baum losfliegen. Ja. Ach so, hier war irgendwie so ein Baumstumpf, oder? Ja. Das ist doch kein Reflektor. Das ist doch. Nur noch ein weißes Ding, ja, hier vorne. Ja, aber es sieht aus wie ein Reflektor. Ja, aber da ist wieder alles ab. Du meinst, er hat qualitativ minderwertige Reflektoren gesetzt? Was soll ich jetzt sagen? Das war einfach nur ein Schlückchen. Ich fand es halt mega nett so. Hättest du ja auch nicht trinken müssen. War jetzt nicht eine Flasche alle machen. Nein, ich sage ja auch nicht, also das sind ja nicht alle Säufer oder so, das will, aber es fiel einfach auf, dass wirklich so gerade die ersten 5-6 Jahre aber wirklich null Alkohol war. Und dann ging das los mit diesem komischen Zeug da, dieses selbstgebrannte. Ich war. Ach, das. Und oh dann, Gott, jetzt haben sie mittlerweile alle so ein... Leckere Mischung bei. Ja, aber jetzt haben sie alle mittlerweile noch so ein Paddling an der Seite und es wird echt nur noch, also reichlich gegeben. Ja, aber diese Lakritz-Sache, naja, muss man ja. Nee, also warum nicht, aber meinst du es auch nicht? Also ich... Also selbst gebraut, das würde ich auch nicht bringen. Ich frage mich gerade, sag mal, ist das hier eine Station, wo hier mal so ein Baumstumpf stand und da oben war? Kommt das noch oder ist das jetzt, ist der weg? Nein, der ist hoffentlich noch da, das sehen wir dann gleich. Müssen wir jetzt hier durchgehen? Ein bisschen eng, ne? Ich bin ja der Owner, ich kenne auch die Abkürzung. Das ja. heißt, wir gehen natürlich nicht da durch, wo die Geocacher durchgehen. Okay. Ich würde mir den Track merken, aber das kann das Montana 610 ja noch nicht. Soweit ist Garmin noch wieder nicht. Wir haben wieder eine Software aus irgendwo ausgebuddelt, die gerade mal den Pfeil bedienen kann. Wir suchen aber nochmal eben die Dose. Die liegt da unter dem Teil, sehe ich von hier. Da, guck mal, da drunter liegt die. Ich glaube, der war gestern hier und hat sich vorbereitet. Merkst du das? Und? Ja, das ist schlecht von. Ja, also wenn du Lusche. Also wenn hätte ich sie, ich merke gerade, dass die Batterie nachlässt. Ja, jetzt ist die Batterie, ist klar. Da kommt das Mädchen durch jetzt, aber in vollen Zügen. Hier ist doch noch irgendwie was, der sieht doch danach aus, oder nicht? Was ist das für eine Dose? Eine größere Filmdose? Nee, keine Filmdose. Eine Small. Lock und Lock. Warte mal, leuch mal hier. Ja, toll, jetzt hebst du das auf, wo ich drunter gesagt habe, da muss sie drunter liegen. Ja. Und da lag sie doch vorhin schon nicht drunter. Ja, aber vielleicht jetzt. Naja, ohne Lampe werde ich sie wohl nicht finden. Ne? Ja. Irgendwie. Also wenn sie jetzt nicht hier unter diesem Teil liegt, dann... Hier hinter dem, oder? Hier ist auch noch einer. Aber ich sehe nichts. Und es sieht das hier auch anders aus, als es sonst immer ist, oder? Sind wir am falschen Ort? Nee, das ist der Ort, ist schon richtig. Das ist auch gut. Oh. Live-Podcast. So erstmal den ganzen, den falschen Ort absuchen. Ja, das kannst du natürlich auch nicht machen. Das ist dann auch einer der Gründe, warum ich dann am Tag lieber losgehe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil das ändert dann nichts. Dose weg am Tag oder Dose weg in der Nacht. Das ist eigentlich das Gleiche. Ich hätte, steht ein weißes Mädchen im Nachthemd auf der Strecke. Ich hocke dazu. Ich hätte ja früher kommen können. Aber Tracer ist ja mal das, weißt du? Ja, du. Das oh, wird. Mal, hast du dir gerade den Schuh zugebunden? Ich glaube es ja nicht. Echt? Habe ich nicht gesehen. Das hat mich irgendwo. Wo waren wir, wo du dich drauf gesetzt hattest? Ach, das war mit dem riesen Stein da. Ja, der war aber auch. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ja keine Lampe. Das hat, ja, also den, wo du dich draufgesetzt hast, den habe ich ja auch nur gesehen, weil du dich da draufgesetzt hast. Und ich dachte, na Moment mal. Der war recht cool, also, ne? Ja. Merken, Profi-Cacher machen Nacht-Caches auch ohne Licht. Ja, ich bin immer nur der, ich werde immer nur mitgenommen von anderen, damit ich dann diese, überall wo dreckig wird und so, da darf ich denn. Micha, aber ganz ehrlich, als Owner ist das auch ein bisschen peinlich, oder? Hier 10 Minuten, du weißt, wo die Dose liegt und suchst ja, dann 10 Minuten. Er wollte uns jetzt eine Chance geben. Ich mal eine Chance geben und mal testen, ob ihr auch was. Ja, nee, ich bin ja auch durch. Also bei Cache, die ich schon mal gefunden habe, guck mal, da ist der Baumsturm, da oben. Da mache ich das natürlich nicht. Ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich jetzt so nach 10 Jahren Cachen, auch meine Motivation also, für Nachtcaches, ne, die sind echt gering. Ich habe einfach gar keinen Bock, die ganze Nacht draußen zu verbringen. Die Zeiten sind irgendwie vorbei, man wird älter. Nach 10 Jahren Caches habe ich alles gesehen. Das war hier denn? Ach ja. Oh ja, das stimmt bei Regen. Der erste ist runtergeflogen. Ja, hier muss der Team Spikeman für mich ran. Weil ich sagte, nee, da bin ich zu fett so. Also wenn ihr jetzt nach hinten fällt, sag Bescheid, dass ich rechtzeitig zur Seite gehen kann. Ja. Nicht, dass ich im Weg stehe. Bin ich auf härter Fall. Du weißt, er hat die Technik am Mann. Er kann jetzt nicht fangen. Alles noch da. Super. Ach, stimmt. Ah, so ein paar Sachen erinnert man sich ja doch wieder dann. Aber es ist echt lange her. Irgendwas habe ich jetzt an den Beine. Oh. Ist auch nicht so klug mit diesen Kabellage am Kopf da reinzulaufen. Habe ich jetzt noch alles dran? Ja. Mach mal die Spinne da ab von deinem Bein. Die ist echt groß. Wo? Da. Ich sehe gar keine. Da. Ach, da. Oh, die ist wirklich groß. Guck mal, die haut schon alleine ab. Ja. So, jetzt ist sie weg. Kommt der Outdoor-Teil? Leuchte nochmal hier. So, leuchte mal eben. Ist das auf 5? Ja, alles gut. Oh, 52 Minuten. Ne? Mit dem, was wir vorher gemacht haben, haben wir eine gute Stunde jetzt schon rum. Das geht. Eigentlich müsste jetzt hinten so eine Jacke haben, so voll um die. So am Flughafen. Ich hätte noch meine Jacke von meinem Job anziehen können. Siehst du, irgendwie guckt der immer verdächtig. Also hier wollen wir jetzt nicht durchgehen. Das ist die richtige Stelle, aber doch wollen wir. Hier durch? Ja, leider gab es von der Orientierungsmarke, die ist aber weg. Und müssen hier auf jeden Fall ein Stück durch. Da ist ein Weg, der ist nur hier im vorderen Bereich zugesichert. Also, um das jetzt mal dem Hörer zu beschreiben, weil er sieht ja nichts. 3 Meter hohe, dichte Also ehrlich, du bist auch wirklich ein Mädchen, du. Und da muss man jetzt durch. Dafür hast du doch deine Skihose, deinen Strampler. Ah. Das wollte ich gerade. Ja, den Fall, den er dann versäumt hat. Den habe ich versäumt? Nö. Ja. Wir haben den ja irgendwie, irgendwann haben wir alles zusammen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber. Zurück, ein Stück weiter runter. Oh. Das war jetzt nicht so clever. Jetzt müssen wir nochmal zurück. 2,50 Meter zum Weg. Ja, da ist das Skihöschen überfordert hier. Ich glaube, es ist meiner Erfahrung zu verdanken. Dass wir noch leben, ne? Dass ich gesehen habe, dass der Weg, na gut, ja, diesen Weg ja nicht. Den finde selbst ich eigenwillig. Ja, ich habe auch nur ein bisschen Kabel an den Ohren und so. Michael, du musst es jetzt nicht so machen. Eigentlich sind wir durch mit dem Podcast. War gut. Das Gute ist ja, dass wir das mit dem Outdoor testen wollten. Und man muss das jetzt mal beschreiben. Also hier gibt es exakt keinen Weg mehr. Diese komischen Äste sind auch noch irgendwie dornig. Es sticht ja irgendwie durch die Hose. Jetzt müsste man natürlich die Skihose von Mädchen Tracer haben. Ja. Jetzt kommt der Neid auf. Und wenn er nach Hause kommt, dann erzählt er, wie schlimm das alles war, damit sie ihn zu zweit wieder pflegen. Ja, dann werde ich erzählen, dass ich euch natürlich tragen musste. Eigentlich ja gut, wenn ich das mache, dann komm nach Hause und sag, wie schlimm das war, dann kriege ich höchstens zu hören, ja, was gehst du auch hin, du Idiot. Liebe Hörer, das ist übrigens immer so, am Anfang sagen sie eine Skihose. Ja. Und dann mittendrin kommen neidvolle Blicke. Nee, das sage ich auch noch, wenn wir am Auto sind nachher. So, Micha hat hinten schon mal ein dickes, fettes Loch am Po, vielleicht war das schon vorher. Und Jörg sieht auch schon ein bisschen lediert aus. Ich? Nee, das glaube ich nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Wir haben jetzt übrigens einmal durch, statt drum rum zu gehen, sind wir einmal quer durch, haben dann praktisch 3 Meter Weg gefahren. Also war ein interessanter Weg. Also völlig überraschend ist das sozusagen. So, ich gucke mal auf die Terrainwertung. Weiß ich gar nicht mehr. 4,5, ne? Ja, 4,5. Da war das doch noch Wimpel gegen. Ja, übrigens, also. Ne? Wieso? 4,5 war das schon mit dem Baumstumpf da abgeschalten. Ja, ich sag ja auch immer, wenn das 5 ist spätestens, dann darf man eigentlich auch nicht mehr meckern, weil, ja, da weißt du, da kann alles kommen. Ob es einem gefällt oder nicht. Bei 4,5 kommt halt nicht alles, aber fast alles. Bei 4,5 ärgert es mich immer nur, wenn ich tatsächlich irgendwo ohne Hilfsmittel nicht weiterkomme. Dann nervt mich das wirklich. Weil ich mag eigentlich 4,5. Ich finde das immer noch am geilsten. Ups. Und so ein richtiger schöner 4,5 Kletterbaum ist doch einfach, ach, gibt nichts Besseres. Hä? Ach da. Siehst also du? Ich finde so ein richtig schöner 1,5. Ja. Der ist gut. So eine Leitplanke. Ja, muss ja nicht Leitplanke sein. Ich finde das sowieso faszinierend. Also ganz ehrlich, da verurteile ich auch keinen für irgendwas, aber wie unfassbar unterschiedlich die das alle sehen mit dem Cachen. Jetzt geht's nach da wieder. Stimmt, hier war ja dieser Schlauch oder was auch immer. Hier ist noch da. Stimmt, hier waren ja einige Lektoren. Ja, die Station habe ich mal ungefähr 1990 angelegt. Und weiß auch Voraussicht, dass ich hier dann in 2010 meinen Fisch ist also komplett lost, kann man sagen. Wir müssen noch da, aber mit dieser Aussprache oder mit diesem Wort kannst du niemanden beeindrucken. 1990 hatte ich schon 100 Funde. So. Zumindest stand zu 100 Logbüchern. Die noch gelegt werden mussten. Wie lange machst du das eigentlich jetzt? Ja, mein Date. Ich bin seit Dezember 2006 dabei. Und seit wann Owner? Ein Jahr später ungefähr. Ich bin auf dem Ausgelegt. Aber inzwischen schon länger im Archiv. War das ein gleichen guter oder war das erstmal so ein mein erster Cache und vergiss ihn besser? Also ich habe versucht, den gleich ein bisschen ambitionierter anzulegen. Und wenn ich die Logs lese, da gab es einfach ein bisschen Kritik, dann gab es aber auch Lob dafür. Also er war ein bisschen ambivalent, aber eigentlich fand ich ihn ganz schön. Also, um das nochmal zu sagen, für diejenigen, die ihn nicht gefunden haben, es war eine Filmdose, aber Goldenherde hatte dazu einen roten Deckel verwendet. Stimmt nicht, das war ein Mystery, der hieß rund um den Walsberg. War ein Multi-Mystery sozusagen mit einer kleinen Wanderung, so 3 Kilometer um den Berg. Um Vögelsen, um den Walsberg herum. In etwas größerem Abstand. Also im Gebirge. Ja. Genau. Hast du jetzt eigentlich was gesteckt gerade hier? Oder? Bitte? Hast du jetzt hier gerade einen Reflektor gesteckt? Nein. Nein, einen rausgeholt. Und die Drohgebärden helfen manchmal, um dann die richtigen auch wieder rauskommen zu lassen. Ja. Deswegen motiviere ich dich ja auch immer. Ach ja, eigentlich hat das sowas von Nachtwanderung. Ja, das stimmt. Ja, kann man sagen. Man sucht ja im Prinzip richtig was, wenn man die Strecke hat, die man schon. Obwohl die Wartungsstrecke kommt mir fast schlimmer vor als ja eigentlich die Cache-Strecke. Ja, hat man so ein bisschen zu einfach gemacht. So nach Weg sieht das hier jetzt auch nur bedingt aus. Ja, ja, von dem Weg. Das hängt aber damit zusammen, dass Micha kein Stammhörer unseres Podcasts ist, sondern eher von einem anderen Podcast. Oh, von welchem denn? Und er zahlt es über uns praktisch die Aussagen heim. Oh. Das stimmt aber auch nicht, weil ich äußerst gerne in eurem Live-Chat rumtrolle und Matthias Spaß hat. Von welchem? Mit den Inhalten oder mit den Freunden im... Welche Chat. Inhalte? Wenn es langweiliger wird, dann folgt man halt nicht. Wie langweiliger? Er möchte sagen, er nutzt den Podcast zum Einschlafen. Wie, er hört doch, du hörst noch andere Podcasts neben uns? Nein. Das ist auch richtig so. Früher mal, da gab es euch aber noch nicht so in der Form. Bei den Dosis? Ja. Naja, die waren ja nun früher auch Satz. Wenn man informiert sein wollte, war das ja der Standard sozusagen. Das sehe ich allerdings auch so. Die haben da ja schon die Marke gesetzt am Anfang. Ja, waren zwar nicht die Ersten, aber waren dann die Ersten, die überregional eigentlich hier zumindest für den Norden bekannt wurden und einfach mal reingehört hat und dann auch hängen geblieben ist. Aber doch der erste regelmäßige Geocaching-Podcast war das doch. Ja, der Gartenpod war ja auch irgendwann. Nee. Der war nicht mehr der regelmäßige, aber es war. Nee, der war vor allen Dingen kein Geocaching-Podcast. Der hat 2, 3 Geocaching-Folgen gemacht. Aber wisst ihr nicht mal den Lektor erneuern? Nein, warum? Sind alle da. Sind alle noch? Das heißt, das ist auch völlig in Ordnung. Okay. Aber der hat damals, der hat alle Themen behandelt, so wie er es heute ja auch macht. Deswegen die. Es gab noch einen anderen, der hat aber nur zwei Folgen gemacht vor den Dosenfischern. Die Seite stand dann jahrelang leer. Der hat sich nie wieder irgendwo gemeldet. Ich weiß nicht, ob der verstorben ist oder was. Dann hatte ich nochmal drei Folgen gemacht. Und die Dosenfischer waren dann die ersten, die wirklich regelmäßig das gemacht haben. Muss man ihn schon anrechnen. Die waren lange Zeit großartig, vor allem immer dann, wenn es über, konkret auch um Geocache ist. Ja, ging, ja. Richtet sich zum Schluss noch ein bisschen ab in diese, wie heißt es, diese andere Spiel ja noch? Ach, Ingress. Ja, genau. Naja, sie hatten ja auch den Versuch gemacht, daraus ein bisschen eher einen Personal-Podcast zu machen, haben sie auch ganz offen gesagt. Genau. Wurde für mich dann aber nicht mehr so interessant, leider. Ja, ich weiß, was du... Also, man entwickelt sich auch weiter. Ich wollte gerade sagen, ich weiß genau, was du meinst. Ging mir da sehr ähnlich. Na ja, gut, die haben das Hobby letztendlich ja, auch irgendwann verlassen, ne? Ihr seht ja wieder, wie wichtig es ist, einen Tracer im Team dabei zu haben. Ist, wenn aufpasst. Alles aussichtslos erscheint, findet ihr den Weg. Ja, nee, ist klar. Jörg, du wolltest Atmosphäre, du hast auf jeden Fall genügend Atmosphäre. Ja, also dabei. Ist es, mehr Outdoor geht nicht, mit Hörgemuscheln hätte ich fast gesagt hier. Na, vielleicht könnte man noch mal versuchen, da mit dem Baum hochzuklettern mit Mikro, aber das kommt noch. Ich bin sowieso gespannt, ich muss ja zu Hause dann auch mal reinhören. Ich hoffe, dass das, wie gesagt, die Tonqualität gut erträglich ist. Und bin mal gespannt, wie die Leute es auch so annehmen. Es ist ja jetzt wirklich mal live vor Ort, das heißt, wir sehen mal, was gewartet werden muss. Wir versuchen das ja möglichst auch zu beschreiben, soweit. Ja. Moment. Aktuell stehen wir wieder im Wald. Also aber mitten im Wald. Mitten sind wir gar nicht. Nee. Also wir standen direkt vor einem. Vom Reflektor? Ja, hier. Wo hier? Ja, hier ist einer dran. Ah, dann geht er ja zumindest. Such den nächsten. Komm, Racer, komm. Diese Reflektorfarbe, sehr schwer zu erfassen. Welches ist denn das, Gelb? Nee, irgendwie Silber oder so. Schwarz. Schwarz? Schwarz, der Rappe. Schwarzer Reflektor auf schwarzem Grund, oder? Ja. Vielleicht hast du den ja auch einen Baum drin gemacht. Der Baum ist mittlerweile gewachsen. Lass uns nach oben schauen. Meinst du so auf 10 Meter Höhe, ja? Ja. Hier ist das scheinbar so eine Lichtung. Hier ist doch der Weg gleich, oder was, ne? Ja. Jetzt praktisch 2 Meter neben Weg. Nee, wir drehen jetzt um, weil da vorne ist der Weg. Der letzte war da an dem Baum. Und zum Weg wollen wir auf keinen Fall. Zum Weg gehen wir mal gar nicht. Mit so einem Scheiß wollen wir gar nicht anfangen hier. Wir bleiben im tiefsten Unterholz. War sehr klug, meine Taschenlampe im Auto zu lassen. Da habe ich auch echt nicht dran gedacht. Ich habe so lange keinen Nachtcache mehr gemacht. Ich glaube, diese Saison noch gar keinen. Außer über Tag wieder 2. Ja. Ja, für einen alten Mann, ich bin sowieso schon ein bisschen grau und starr und so, da ist das über Tag auch fast wie Nachtcachen. Folgt mir unauffällig. Er hat sich wieder den einfachen Weg ausgesucht. So weit bist du auch nicht. Wie hast du die an der Neuenfelder Kirche denn mal gemacht, Holger? In welcher Neuenfelder Kirche? Da sind auch mal 2 Nachtcaches gewesen. Ich habe den, der direkt in der Kirche jetzt gemacht hat. Ja, genau. Und die waren doch, die konnte man auch über Tag zur Not machen. Ja, der war gut, ja. Und der war doch auch ganz nett. Die Location an sich ist ja schon super, ja? Ja, ja. Das lernt man übrigens bei der Bundeswehr, dass man sein Team nicht einfach querfeld einführt, sondern möglichst so, dass es wenig Gelände ist, damit es nicht so schnell ermüdet. Das erzählst du jetzt aber nicht ernsthaft einem, der da 10 Jahre war, ne? Ja, ich sag's, ja, ich erzähl's eigentlich mehr, ja, Micha, ja. Ich staune nur, hier war ja gar kein Reflektor mehr übrig. Hat die Bundeswehr auch überhaupt kein Halbwertzeug. Bei dem Verein, wo ich das bin, haben wir das anders gelernt. So jede Deckung ausnimmt. Soll die so offen da liegen? Ja, das passiert immer wieder. Da kann ich mich auch an diese Station erinnern. Das, man hatte schon langsam keine Lust mehr. Man hat sich immer gefragt, wo man nicht diesen Weg... Wo ist sie denn dann? Ja. Ja, stimmt, die sollte eigentlich versteckt sein. Ne? Man hat sich eigentlich gefragt, warum man nicht diesen Weg gegangen ist, sondern hier einmal zickzack durch den Wald geführt wurde. Jetzt führt gerade Bullen hier etwas in das Rohr hinein. Guck mal, man kann seinen Bauch sehen von unten. Ja, leuchtet da lieber nicht so hin. Ach, guck mal. Ja, aber ist ja nicht schön. Ja. Ist auch zu viel. Das ist doch ein Gruselnacht-Cache, jetzt aber. Ach, das macht er absichtlich. Wir wollen ja heute ein bisschen sexy Fleisch zeigen. Ja. Wir haben doch den Auftrag. Wir müssen ein bisschen mehr Sex in diesem Ja, Podcast ja, machen. Ja, also unbedingt. Vielleicht sollen wir es fotografieren oder die Homepage mit. Ja, fotografier mal, komm. Ja, dann kriegen wir auch hier wegen, müssen wir die Bilder wegmachen. Guck mal, jetzt sucht der nämlich das andere, was man da findet. Aber ich muss sagen, wieso, da findet man noch was? Ja, da siehst du, da hat keiner gefunden. Ich weiß nur von dem einen da. Nee, da ist oben noch was irgendwie. Wobei ich das aber zum Teil auch mal verstehen kann, wenn das nicht so gut versteckt ist. Weil hier weiß ich schon, war man schon ganz schön kaputt und müde. Und dann ist einfach auch mal echt, dass du, ja, einfach schon so aus... Ich kann dir mal sagen, bei strömenden Regen stehst du dann hier erstmal so, wie das immer so in Gruppen ist. Und meist siehst du ja, dass man sich da irgendwie reinlegen muss. Aber bei strömendem Regen ist doch gut, dann kannst du da runter. Ja, ne, aber da unten war alles voller Wasser und klitschig. Das und ist doof. Steht die Gruppe erstmal so da und irgendeiner wird sich dann mal erbarmen. Aber erstmal hat irgendwo, der eine isst erstmal was, der andere guckt die Gegend an, kennt man ja, ne? Deswegen mache ich ja auch ungern mit mehr als 4 Leuten, denn da hat nicht mehr jeder was von. Das wird irgendwann doof. Weil du kriegst ja gar nicht mehr alle Stationen mit, wenn du hier so mit 10 Leuten, wie ich das heute manchmal sehe, so, da sind ja ganze Gruppen, da kannst du mit dem Bus anreisen, damit die dann überhaupt alle mitkommen. Es gibt auch Cacher, die reisen mit dem Bus. Ja, dann muss ich gleich wieder an die T5 16 Länder in das, weil ich gerade den 45er nochmal hörte, unseren ersten Podcast. Da war das auch gerade dieses Thema mit den 16 Bundesländern. Wir sollten einfach nochmal, wir sollten mal eine Tour machen, in 24 Stunden, in jedem Bundesland einen Nachtcache. Ja, das sag das nicht so laut, sonst hast du schon wieder die nächste Challenge schon wieder ausgerufen. Dann. Merkt ihr, dass das, da gibt's ein Problem bei der Sache, merkt ihr, ne? Nö, kannst du über Tag auch machen. Ja, bei manchen nicht. So, Micha sieht erst eigentlich so aus, so kenne ich ihn. Mit raushängendem Bauch, oder? Ja. So ein bisschen jetzt komplett nackig. Bisschen eingesaut, Hosenstall offen, Hose noch. Die sollen alle froh sein, dass wir kein Video-Podcast machen hier. Könnten wir nicht. Müssten wir unter FSK 18. Da gibt's ja die neueste, die heißt ja Vodcast, nennen das, glaube ich. Was ist das denn mit Podcast? Video-Podcast. Ach, Vodcast. Das heißt ja wohl Vodcast. Ich dachte mit Vodka. Nee, da wird immer neue Begriffe und alles muss noch anders und größer und länger und so. Ja, den Teil, den wir so jetzt den ich mal als linken Teil bezeichne, den haben wir eigentlich durch. Das ist gut, fängt nämlich gerade an zu regnen. Das ist sehr gut. Ja, ne, ja, so viel. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir noch den zweiten Teil machen. Das dauert ungefähr genau das gleiche. Ein bisschen kürzer oder einfach mit zurück zum Auto gehen. Nee, ich glaube, dann lass uns zurückgehen. Das denke ich nicht. Also das ist, glaube ich, so eine Wartungsrunde gut an, aber wenn wir jetzt noch eine Stunde ranhängen, wir machen ja das gleiche im Prinzip. Es ging ja wirklich mal darum, live zu sehen. Also was viel fehlt, sind offensichtlich Reflektoren. Gut, das ist ja die Folie, wo meistens die dann verloren geht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer die Reflektoren klaut. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil manchmal schon, wie gesagt, ist ja ein Reitgebiet hier, auch hier wird geritten. Das kann sein, dass der eine oder andere sich fragt, was ist das denn hier? Reißzwecke mit einer Folie da drauf. Okay, du meinst jetzt aber dann... Das kann dann, immer mal passieren, aber also nicht Geocacher. Das meine ich. Das aber fragst du dich das meine ich. Wie oft ich was im Wald sehe, wo ich denke, na, was ist das denn hier? Aber ich mach's da nicht kaputt oder reiß es ab. Genug andere, die das trotzdem machen. Wieso verschwinden so viele Dosen von Geocaches? Ich hatte jetzt kurz... Wieso verschwinden so viele Geocacher im Wald? Bei Batscher war das ja so. In den Batscherlands ist das halt ein bisschen anders. Na, aber das kann ich schon verstehen. Wenn das so ein Öko-Freak ist, der sagt mir, komm, was soll denn der Mist hier? Es gibt so viel Verbissene. Ich meine, da brauchst du ja nur, brauchst du nur das Hobby zur nächsten Pegida-Demonstration gehen. So, ich muss mal die Mikros umstecken jetzt in die Ohren, damit die nicht so nass werden. Vielleicht nochmal einen Blick in die Tasche werfen. Welche Tasche? Die Tasche, die ich dabei habe. Ja, aber irgendwo trocknen. Ja, das kommt schon. Was ist denn in der Tasche? Das Werkzeug, was ich benötige und die Utensilien, die ich brauche, um den Cache zu warten. Achso. So, ich hoffe, ich habe die Mikros jetzt richtig rum drin, sonst ist der Ton noch schlechter, aber es macht nichts, damit wir es mit Leben. Weil jetzt, völlig überraschend, vorhin war noch strahlendster, klarer Himmel, 1000 Sterne zu sehen, ey, und jetzt regnet es, völlig absurd. Das ist schon ein bisschen seltsam jetzt. Und es regnet auch nicht einfach diesen Nieselregen, sondern... Nee, fängt auch zack richtig an, ne? Echt ein Witz. Damit haben wir aber wirklich alles an Atmosphäre, was fehlt. Ja. Ein Blitz fehlt noch. Ach so, das soll... Rauschen, das ist der Regen, der jetzt kommt. Vielleicht sollte ich auch mal das Gerät ein bisschen ins Trockene tun. Ich wäre jetzt auch nicht so... Leuchte mal hier hin, ganz kurz. Leuchte mal da hin. Ist auf Hold? Ja. Ist auf 5? Okay. Ja, alles gut. Ja, geht nur darum, dass wir, dass da nichts kaputt geht. Ist doch ein bisschen teuer, die Aufnahmetechnik, um sich hier zu versenken. Ja, und ist nicht wasserdicht geworden. Ich weiß gar nicht, wie wir das bei unserem Tauchausflug machen sollen, Jörg. Wenn du, wenn du dann mit nach unten tauchst. Ja, aber wenn wir uns dann unterhalten wollen, dann muss der, das Gerät muss ja auch irgendwo sein. Ja, das stimmt, das könnte schwierig werden. Und du musst ja tauchen, ich bleib ja oben. Ich sehe ohne Brille nichts. Ach nee. Ja, es ist. Also immer wenn ich unter Wasser bin, mache ich die Augen zu. Echt? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Aufnahmen unter Wasser, wenn ihr euch da unterhaltet, nicht ganz so verständlich werden. Ja, aber ich glaube, das macht ja keinen Unterschied zum normalen Podcast. Ich habe das Gefühl, die benutzen das alle nur so zum Wegdämmern oder so. Obwohl, nee, der Patrick da vom Podcast hat immer gesagt, das ist der einzige Podcast, wo er nicht einschlafen kann. Unter anderem aber auch, weil er sich darüber so aufregt, was wir manchmal für verstockte Meinung haben. Nein, dann meistens ich. Weil ich denke, irgendwann kommt jetzt nochmal das Niveau um die Ecke. Es kommt einfach nicht. Nee, da hat er dann aber viel Geduld. Egal, welche Spannung muss halt sein. Ist der denn noch aktuell dabei? Ich einmal habe ich was gehört, dass er auch nicht mehr so richtig klang, so ein bisschen, als wenn er auch irgendwie Sinnkrise hatte. So, das ist ja nicht eine Sinnkrise. Das ist ja einfach, man muss das sagen, man macht das jetzt hier. Wir machen die Musik für die 1%er. Was hängt da oben drin? Für was für 1%er? Ja, die 1% mehr hören auf so einem Podcast. Ach so, ja, das stimmt. Das Final da oben hier hängt. Ja. Ich sag ja, das war das Mädchen im weißen Nachthemd mit den schwarzen Haaren, die ich vorhin gesehen habe. Das kommt auch immer besonders gut. Wobei, die letzten Folgen habe ich gesehen, die Sonderfolgen hatten nicht ganz so viele Hörer. Da sind wir nur so bei 700-800. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich fehle. Ja, das glaube ich auch. Das ist also, ich finde, die Sonderfolgen kann man schon mal durchaus reinschmeißen. Dann brauchen die Leute nicht ganz so lange warten. Aber natürlich ist das immer, ich finde persönlich auch, also so One-Man-Show immer schwierig. Guck mal, das ist so ein NSA-Überwachung. Tatsächlich sieht so aus wie so ein Wetterballon. Kriegen wir alles geboten hier. Oder Dieter Thomas Kuhn hat seinen Umhang verloren. Kann auch sein. Für die Hörer bin ich halt gerade den Weg zurück zu den Autos. Kommt man so diversen Tannen und Bäumen vorbei und in einer Tanne hängt so auf 5 Meter ein alter Sack. Ja, das ist ein goldener Ballon, Sack. Und guckt uns blöd an. Die sieht tatsächlich aus wie so ein Wetter. Ich schätze mal, so ein Wetterballon ist. Das gibt es halt hier nur in Mechtas. Man sagt ja auch, hier kreuzen sich so 3-4 Meridiane. Deswegen ist hier so eine komische magnetische Stimmung. Ja? Also hier verschwinden Schiffe. Schon seit Jahren kein Schiff mehr hier gesehen. Ja. Und nachts sind seltsame Lichter im Wald und im Himmel. Also wer hier mal herkommt, der muss sowieso, also abgesehen von all den Caches und den Nachtcaches, fahrt einmal über den einen im Hof. Also allein der Hin- und der Rückweg sind schon es wert, das zu fahren. Ja, das stimmt allerdings. Das ist so abgefahren, man glaubt nicht ernsthaft, dass man da weiter soll, aber das ist die Hauptstraße. Genau, ihr fragt euch die ganze Zeit, verdammt, hoffentlich kommt jetzt niemand und sieht, dass ich einen Waldweg befahre. Ja, genau, aber es ist tatsächlich die Hauptstraße. Also das ist jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich versucht, über den einen Hof zu fahren, über Tag zumindest hier, weil ich das so absurd finde da. Da kommst du dir wirklich vor, als wenn du irgendwie einen Planeten gewechselt hättest. Lass uns doch nochmal über Themen bei Nachtcaches reden. Also es gibt ja viele, die sich an Filmen orientieren. Ansonsten finde ich, überwiegt so ein bisschen das Teletralische. So ein bisschen mit Blut, Serienmörder, Spuk. Das ist so das Thema. Ja, das stimmt. Aber ist dir das Thema wichtig? Das Thema ist mir wichtig. Für mich ist wichtig, dass das Thema sich auch in den Nachtcache widerspiegelt. Nicht, dass eine geile Story am Anfang ist, ich dann irgendwelche Stationen anlaufe und nichts passiert und am Ende ein Final, sondern ich möchte dann in den Stationen dann schon die Story aufgegriffen haben und fortgeführt. Wir hatten mal eingemacht, Micha, in Pferden. Wir hatten eine super geile Story. Wir haben das gelesen, da ging es, ich weiß gar nicht, wie hieß das. NC Night Flight, wenn man den mal so nennen darf. Ne? Genau. Flugzeugabsturz, ne, war das Thema. Oder so jedenfalls genau. Flugzeug und war weg von. Man soll den Flugschreiner finden. Genau. Ja, ja. Wie genial ist das? Das ist doch völlig mal neu gedacht. Und dann war es aber vor Ort eher so ein Maul. Ja, war mal, die Stationen, wenn man sie einzeln betrachtet, sind teilweise wirklich schön. Wenn ich so an den Spielplatz denke, das ist wirklich gut umgesetzt gewesen. Auch andere Stationen waren eigentlich ganz nett. Nur wenn man dann eine Ratte unter einer Bank findet, dann fragt man sich, was hat das jetzt mit dem Flugzeug ja, klar. Ja, und diese Spinne da, ja, war auch. Genau, das sind halt schade. Sag ich mal, da gehe ich mit 10, 15 Euro zum Schrottplatz auf einen besorgt mir ein paar Tachos und Armaturen. Ja, ja, ja. Themenbezogen, naja. Für wenig Geld und versteckt die und hab dann trotzdem so viele. Also, das fand ich ein bisschen schade, von der Idee der Umsetzung toll, aber. Ja, klar. Ja, im Detail dann leider. Ah, vergebene Chance. Versiebt, ja. Ja, ja. Das war vor allem so gut gemacht. Das war mit Audio-File und allem am Anfang war richtig gut. Dann hat der Cache über die Station hin sein Film verloren und am Ende hast du dann halt den Zugschreiber wieder gefunden, warst aber irgendwie auch total raus. Du hattest zwischendurch ein paar Spinnen. Sieht man, da ist er. Junge, Junge, Junge, wir sind im Wald, ne? Wenn wir gleich auf der Wiese sind, das dürfte wohl richtig gehen. Egal, wenn wir die Wiese lang hier unter dem Baum. Ich würde vorher sagen, das ist doch hier der Weg, ne? Ja. Also da bin ich auch nochmal gespannt, dass es da irgendwie so eine tolle Story einfach gibt. Ja, da finde ich den neuen Nachttisch vom Himberger ganz hervorragend. Jannikus und Naldia suchen den Uhulus. Sehr schöner Nachttisch an sich von den Stationen her. Und was wirklich noch das i-Tüpfelchen zur Genialität aufsetzt, ist ein Where-I-Go-File, was man hinterlegt. Was fürs Finden des Caches nicht wichtig ist, ja. Aber eine Hintergrundstimmung vermittelt, die man sonst nicht hat. Das heißt, man geht halt auch, folgt den Reflektoren oder hat gerade so eine Überbrückungsstrücke und plötzlich fängt das Where I Go dann an zu sabbeln und zu machen. Und das, was da gemacht wurde, hat also nicht nur der Himberger selbst eingesprochen, sondern da haben viele Cacher auch aus der Region, Uelzen, Himbergen halt mitgeholfen. Und das ist einfach eine ganz tolle Qualität auch geworden von den Leuten, die da mitsprechen. Ja, er gibt sich ja sowieso immer extreme Mühe und Aufwand für seine Caches. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist das in der Nähe von Bad Bevensen ist ein Rätsel-Cache. Wollte gerade sagen, es war ein Ratehaken. Ja, ne? Ja, Ratehaken ist auch gar nicht so einfach, das Rätsel. Ah, gibt's ja die CSV-Liste. Genau. Ist er da drin, weißt du das? Das weiß ich nicht. Der ist eigentlich relativ neu. Ich vermute mal, dann wird er noch nicht drin sein. Oder gerade deswegen ist er drin. Weiß ich nicht. Alter, was geht denn jetzt ab hier? Jetzt kriegen wir zu dem Regen noch Sturm. Hätte das nicht mit dem Gewitter sein sollen. Ah, Sturm haben wir den ganzen Tag schon. Ich war noch vorher mit dem Moped unterwegs, das hat mich ganz schön durchgeschüttelt. Also an einer Station bluten mir heute noch immer wieder die Ohren, wenn ich dran denke, wie das Gänseblümchen da singt. Aber auch die anderen Texte sind wunderbar. Also das ist, kann man nur empfehlen, aber dann unbedingt mit dem Where I Go File machen. Okay. Jetzt fällt mir gerade ein, weil es ist ein Cache sagt und ich glaube, da habe ich auch was hingeschickt, dass ich das Reaktivlicht für dich vergessen habe und alles, was ich noch hatte. Oh nein. Mann, Micha, das müssen wir nochmal mitbringen. Das, wo wir uns doch so selten sehen. Ja. Ich kann euch zu dem Nachtcache aber sagen, wenn ihr nach Bad Bevensen fahrt, übernachtet dann nicht. Das ist echt Rentnerhausen. Ich habe da mal ein Wochenende verbracht, ey. Das ist echt hart. Ein Kurort. Ja, das ist aber noch untertrieben gesagt, ey. In dieser Unterkunft, die ich da hatte, die war eigentlich gar nicht so übel, aber du hast so vorne beim Ausgang, ne? Stand so ein Schirmständer. Kennst das ja, dass in Hotels öfter mal so Schirme und sowas, wenn du rausgehst. Da standen ernsthaft Stöcke drin. Also Gehstöcke. Ja, bei Bevensen ist ja auch Rollator Joe's. Ja. Hauptquartier. Ah, ehrlich, das war echt ein skurriler Ort. Ich meine, die Caches da waren alle schön, gar keine Frage. Aber echt schon abgefahren. Unser Geocacher-Gruß geht an dieser Stelle an alle Geocache-Rentner. Ja. Ja, gibt's ja irgendwie ganz viele. Och, wieso? Der Sobo, der hat ganz viele dolle Punkte. Und ja, ey, das lebende Beispiel, dass es auch früher nicht besser war als heute. Der muss doch auch schon Rentner sein. Ich denke, der Vater von R2D2 ist auch noch unterwegs. Stimmt, stimmt. Uli 75 oder so, ne? Ja. Der muss ja mittlerweile auch schon eher Uli 80 sein jetzt. Stimmt. Und ich bin ja auch noch unterwegs, mehr oder weniger. Genau. Letzt habe ich die und dieser Mensch, andere Kasper, dieser D-Buddy, der ist glaube ich auch noch unterwegs. Ja, der ist aber noch nicht in Rente, der möchte immer, Heike erlaubt ihm nicht. Hier von den Teddys, die Eltern, wie heißen die denn noch, Mensch? Klursel. Die müssten doch eigentlich auch schon Rentner sein, glaube ich. Die habe ich letztens irgendwo unterwegs getroffen. Die legen ja auch immer geile Caches. Alter, was geht? Das passiert dir aber auch nur am Arsch der Welt hier, dass das Wetter mal eben von richtig geil auf richtig scheiße dreht. Das schüttet jetzt, es stürmt, ich schätze mal, man hört auf den Mikros eh nichts mehr, aber bis zum Auto kann ich sie auch nicht ausschalten. wenn ich die jetzt raushole, ist das Mikro sofort alles nass. Die Hose ist jetzt schon durch nach 5 Metern. Alter, das gibt's ja nicht. Sowas passiert ja auch nur in Mechtersen nur. Atmosphäre, sag ich nur. Ach, der Knight Rider scheint ausgebrochen zu sein. Oh, Alter. Was geht denn hier ab? Mann. Boah. Ich sag. Alter Vogel. Das war nicht normal. Jetzt muss ich erstmal ausschalten. Ich bin vollkommen durch, ey. Das habe ich noch nicht erlebt. Nee, also in so kurzer Zeit. Oh, jetzt drücke ich erstmal Stopp. Aufnahme hier. Hört man mich überhaupt noch, wenn ich hier. Ist das nur einer? So, danke. Zalukowski jagt die Tabakschmuggler. GC5Y3P3. Das war der Multi vom Bullwinkel, von dem wir vorhin sprachen. Und. Ach, jetzt bin ich hier einer Kuhzigarre. Oh nein! Das war. Wie machst du denn? Wollt ihr irgendwas geben hier? Nee, hat meine Tochter. Ach so. Kann da mal einer rangehen? Peter! Kommt aber an, das Gerät. Wo ist denn jetzt hier? Ich wollte doch noch eben hier. Ach, da. Da ist es. Da müsste. Staplerfahrer Klaus. Und der supergeile, die supergeile Letterbox, guck mal, so weit brauche ich gar nicht, kann ich hochdrehen. Ist egal, jetzt lassen wir es so laut. Wenn es zu laut ist, dann stell dir jetzt im Auto ein bisschen leiser. Staplerfahrer Klaus, GC5M2TC. Ich drehe doch mal einen Tick runter, weil sonst, glaube ich, brüllen wir denen die Ohren weg. Und für alle die Jungen, könnt ihr mal auf YouTube googeln, Staplerfahrer Klaus ist auch ein Video. Stimmt. Von dem haben sie bestimmt noch den Namen geklaut. Ja. Die Ona sind ja, nee, guck mal, hier steht Püpsi Wipsi. Ist er ja auch mit Bullenherde zusammen, soweit ich weiß. Mit Bullenwinkel zusammen, soweit ich weiß. Aber sie nannten sich, glaube ich, im Cash steht, glaube ich, die schönsten Casher überhaupt oder so ähnlich. Das kann ja nicht sein. Das sind ja eigentlich wir. Ja, die sind ja die Ona. Also das wollen wir ihnen denn mal lassen. Nee, geh doch einfach auf hier. Die schönsten Casher von allen. Mit drei Ausrufezeichen. Ja. Also wird da wohl was dran sein. Alter, ich mach dich platt. Ja. Und hat 96... Wieso stehen da die Prozentzahl? Hast du einen Skript? Gibt's hier den Helper. Ah, okay, alles klar. Da stehen auch schon die immer die Koordinaten des Finals. Geht's genau. Hier den Helper? Ja, das ist aus dem Final, aus der Datenbank. Habe ich gleich reingespiegelt. Kann ich jetzt auch sehen, ob ich ihn habe. Ich habe den, glaube ich, vorhin vergeben, den Favoritenpunkt. Ich habe mir mal die Koordinaten vom Log-Service geben lassen und habe das dann hier gleich eingetragen. Jörg, das siehst du oben. Für mich ist der Cache des Jahres. Siehst du, so habe ich es auch geschrieben. Und viel mehr habe ich auch nicht geschrieben, weil ich da einen Podcast bei aufgenommen habe. Ach nee, das war bei dem anderen. Wo sehe ich das? Ja, wenn du jetzt auf... da, genau. Ich habe den nämlich vorhin vergeben. Erst hatte ich das vergessen. Ja, stehe ich drin, alles klar. Das ist sehr gut. Oh, das habe ich auch nie gesehen. Guck mal an. Send Friend Request geht bei mir nicht als einzigen. Da kann man abschalten. Ja, habe ich auch. Es wurde mir irgendwann irgendwie, weiß ich auch nicht, ich fand das... Alle mit, du musst dich als Geocacher mit allen befreunden. Ja, ich nicht. Doch, man muss das. Agent Schmidt hat noch nicht einen versteckt. Guck mal, ich verstehe. Ach, das ist ja cool. Ich habe Agent 30 versteckt. Voll der Lutscher. Ja, Mensch. Schönen Gruß an der Stelle. An die Tussi und so, ja, Agenten. Tja, so kann es laufen. Ein sehr, wenn wir das gerade sehen, also ein sehr interessanter Cache übrigens auch da in der Nähe. Ja, den darfst du nicht an deinem PC lassen. Das, ist das ja jetzt, war ein Fehler. Ja. Okay. Gleich. Ja. Ich kann dir natürlich noch ein Pad geben. Den kannst du auch parallel dazu. Dann surfen, genau. Und dann kannst du ja den Podcast so langsam beenden. Es ist da noch ein sehr umstrittener. Jetzt schon? Der ist doch noch unter 3 Stunden. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich so auf Stopp zwischendurch gedrückt habe. Also ein sehr umstrittener Cache, aber ich glaube, wir haben den auch schon mal genannt. Schöne Aussicht. GC5YEBZ. Hat den einer von euch schon gemacht? Natürlich nicht. Sonst könnten wir jetzt mitreden. Erzähl. Der ist cool. Nee, sag mir auch nichts. Der ist... Also du kommst nur nach vorne, kommst nur an diese Location, in dem du entweder dahin fährst, wo die Lotsen ablegen, das die Lotsenboote. Von der anderen Seite, dann musst du schon durch sowas zumindest anliegerfrei fahren. Aber das geht auch, das sagt auch keine Sau was. Das ist einfach so verlassen, die Gegend. Diese ganze Hafengebiet, also wenn sich das jetzt einer auf der Karte anguckt, wird das ja auch sehen. Rund um den Cache, also das alles hier, ist im Prinzip fast alles im Moment in Arbeit, als wenn sie das alles renaturieren wollen oder ob sie da neu bauen wollen. Ist das da, wo das Olympiastadion hin soll? Nee, das ist noch eine ganz andere Ecke. Das ist hier wirklich so eine verlassene Industrieecke. Das ist auch alles verseucht, da ist auch alles eingezäunt. Also da sind sie jetzt bei, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Dann ist ja gut, dass da ein Cash liegt. Der liegt ja außerhalb. Und du musst hinter der Flugschuttmauer wirklich Kilometer etwa laufen. Dann kommt irgendwann das Schild Durchgang verboten. Mhm. Das interessiert keine Sau. Das ist auch wirklich, da ist ein altes Tor. Das steht da auch noch. Da steht auch Durchgang verboten. Nur die Firma, die da eigentlich ist, die gibt's nicht mehr. Also du musst aber durchgehen. Das heißt, alle, die sich vorne beschweren, dass sie da etwas machen müssen, was sie eigentlich nicht dürfen, die sollen mal lieber den Sabbel halten, weil sie sind vorher schon an etwas vorbeigegangen, wo sie nicht hätten lang dürfen. Also du musst dann ganz nach vorne, da ist dann ein Leuchtturm. So, das ist eine hohe T-Wertung. Es kommt mir natürlich die Erinnerung an so andere Caches, die an der Autobahn sind, in ehemaligen verlassenen Polizeiwachen. Ja, ich glaube auch mit drin, ja. Wo man auch nicht so hin darf, wo es auch dann Podcaster gibt, die sagen, da darf man auch gar nicht hin. Da darf man auch gar nicht hin. Rein rechtlich darfst du da nicht hin. Du fährst, ich war noch nicht sicher, ich war da. Ja, du kannst da hin, aber du fährst entgegengesetzt auf der Autobahn, du darfst da nicht rein. Wenn du richtig fährst, ist ein Verbotsschild und so wie du fährst, fährst du entgegengesetzt der Autobahn und wenn da eine Polizeistreife käme, hättest du auf jeden Fall den Punkt. Also liebe Hörer, er trägt wie gesagt eine Winterskihose zum Nachtgäschen. Das ist besser, als sich eine Windel anzuziehen, weil man ihn nachts nicht rausholen will. Nicht, Jörg? Also. Ihr hört gerade nichts, weil wir beide auf dem Boden liegen und uns Wind verlachen. Nein, also zu diesem kannst du, eigentlich musst du nur vor dem Schild über die Flutschutzmauer steigen. Das ist wieder eine Leiter, die darfst du ja benutzen. Und auf der anderen Seite steht kein Schild. Ah. Also, es ist echt, also, du kannst da schon hin, das ist wirklich, da passiert ja gar nichts. Das einzig Geile ist, vorne ist dieser Leuchtturm und wohlgemerkt eine hohe T-Wertung. So. Viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Da ist sowieso, da sind welche, die sind tatsächlich noch überrascht, dass sie vielleicht klettern müssen da vor Ort. Bei einer hohen T-Wertung. Und da frage ich mich mal, was habt ihr da vorne erwartet? Ein Blümchen, das ihr pflücken müsst oder was? Ist mir scheißegal, würde ich nicht machen. Fertig. Ist auch ein bisschen schwierig, weil die Boote da alle vorbeifahren. Wieso nicht? Würdest du das nicht machen? Weil, reizt mich gar nicht, da zu dem Cache zu gehen. Der andere reizt mich, ob der. Also allein über den Deich rüber ist ja schon immer so T3,5. Dann ja, nee, du kannst, nein, du kannst auf der Seite vom Deich gehen, da gehen auch die Angler da alle lang. Also du kannst auf beide Seiten von dieser Flutschutzmauer gehen. Das ist ja kein Deich, das ist eine Flutschutzmauer. Mhm. Und du kannst auf der beiden Seiten wunderbar gehen, das ist wirklich alles kein Thema. Und auch, das ist ja kein Leuchtturm von 30 Meter Höhe, das ist ein Leuchtturm, der ist 5 Meter hoch. Mhm. Und obendrauf ist nur diese Lampe, das sind ja keine Leuchttürme, das nennt sich ja, die haben auch einen anderen, die haben, gibt's so einen speziellen Abfeuerung oder so. Genau, irgendwie so Leuchtfeuer oder so. Du musst doch gar nicht ganz hoch. Also, das ist schon schwierig, da ranzukommen, aber nicht zu schwierig. Das einzige Peinliche ist halt, 5-Minuten-Takt legen die Lotsenboote da ab. Dann kommen die ganzen Verkehrsschiffe, die Leute hin und her transportieren. Und die Wasserschutzpolizei kommt auch noch gelegentlich vorbei. Also, es ist irgendwie. Hat für mich dasselbe Niveau wie dieser Cache in der Nähe des Kindergartens. Nee, dieser ist geiler, weil hier sieht dich eigentlich keiner wirklich und kommt keiner hin. Ja, wenn dich keiner sieht, dann ist es ja egal. Aber wenn wie beim Kindergarten in deiner Nähe, du da auf dem Präsentierteller bei dem Kindergarten kommen die an und labern mich voll. Da kommt keiner. Was soll die Wasserschutzpolizei machen? Das soll den Deich hochfahren? Ich warte noch auf einen Cache, der auf irgendeiner Autobahnbarke liegt. Weißt du? Wo du so von oben von der Brücke nicht abseilen musst. Wo du zwar, darfst du zwar mit dem Auto nicht anhalten, aber du kommst ja von hinten übers Feld, kommst du genau dahin. Und dann musst du die da hoch und dann oben ist der Cache. Also abgesehen davon, dass es den tatsächlich in Hamburg Ost gibt. Ja, siehst du? Da habe ich genau das gehabt, da musst du über die Autobahn-Lärmschutzwand rein und gehst auf die, also du gehst nicht auf der Autobahn runter, aber du gehst schon in der inneren Seite der Lärmschutzwand lang. Also sämtliche Autobahnfahrer sehen dich da oben innerhalb. Also es ist schon merkwürdig, da hinzukommen. Aber hier ist es doch schon ein bisschen was anderes, weil es ist wirklich ein verlassenes Gebiet. Es gibt da hunderte von Anglern, also du kannst dich drauf verlassen, ob man dich da sieht oder nicht. Das interessiert keine Sau. Trotzdem würde ich ihn nie machen. Mich reizt es nicht. So. Oh, geil. Das ist so ein geiles Ding. Den zu finden, der ist wirklich geil versteckt. Weißt du, ich cache einfach nur noch aus Lust, Liebe und Laune. Und wenn mir da irgendwas gefällt, dann mache ich den, aber ich muss nicht jeden machen. Aber deswegen kann er trotzdem existieren. Also geht mir auch so. Aber den, von der Beschreibung würde ich ihn jetzt nicht machen. Oh, so. Gott, den finde ich so geil. Weil das ist mal eine Herausforderung. Dahin zu kommen, wo der Cache ist, ist seine T-Wertung. Wahrscheinlich hätte ich ihn auf jeden Fall gemacht, wenn du mir jetzt nicht davon erzählt hättest. Jetzt komme ich ins Grübeln, ob ich da überhaupt hin will. Da willst du hin. Und der ist noch nicht mal zu hoch. Es geht gar nicht darum, dass das gefährlich ist. Aber, also, Ich würde ja eher den musst, anderen machen, du den Multi, dich, den er empfohlen hat. Du musst es dich schlank machen. Aber mal abgesehen davon, ob du die jetzt machst oder nicht, ne? Aber erstaunt war ich über die Loks. Also von absolut geil, das waren meistens Leute, die lange dabei waren, bis das geht ja gar nicht, da muss ich ja hochklettern. Wo kannst du der mir sagt, ich muss da hochklettern, die frage ich, wie bist du da hingekommen? Ja. Kann doch nicht sein, dass du an dem Schild vorbeigegangen bist. Weißt du, so viel Beschiss ist noch erlaubt, so Schilder brauche ich, kann ich ignorieren, aber den alte Leuchtfeuer hochklettern, da tue ich mich dann schwer mit. Also dann halte ich lieber ganz ins Sattel und sage, nö, wollte ich nicht machen. Ja. Aber dann erst Konsequenz halt, ist ja mal so eine Sache. Muss die Loks mal gucken. Ja, genau. Ja. Jeder macht sich so eine eigene Moral dann da. Ja. Richtig. Insofern. Und erst wenn man den Ona kennt, dann weiß man, was einen da erwartet. Also wenn ich den, ja, gerade weil ich den Ona sehe, weiß ich eigentlich, dass ich da. Echt? Ich mag den. Der macht gerade, weil der so. Also so wie Carl Johnson auch. Carl Johnson kann legen, was er will, da will ich sofort hin. Echt? Ja, oh geil, das geht nie ohne dreckig oder hoch. Ich weiß, er hat mal im Baumcash gelegt, der war locker 15 Meter hoch. Aber ja, in einem Baum, wo du wie mit einer Leiter hochklettern konntest. Also du brauchst keinerlei Seile. Ja, zum Glück hat das Hobby ja viele Facetten. Ich mag einfach nicht irgendwo reinkriechen und mich irgendwo dreckig machen. Ich finde das Dings, aber ich finde so technische Spielereien, die finde ich wieder genial. Da können wir mich stundenlang damit auseinandersetzen. Weißt du? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Mach ich nur zu Hause. Wenn ich das dann, wenn ich manchmal sehe, diese unter irgendwo, wo sie in solche Abflussrohre da reinkriechen und sich freuen, dass sie nachher aussehen wie Sau, dann denke ich mir, na super, ey. Nee, da habe ich auch keinen Bock zu. Also da hätte ich auch keine Lust zu. Ich mag diese Röhren und so auch nicht, weil da geht es ja nur darum, sich wirklich zum Affen zu machen. Wenn aber ich vorher weiß, finde ich es in Ordnung. Es soll aber auch sauber im Dock drin stehen und nicht unbedingt muss jetzt eine Röhre reinklettern, ja. Aber zumindest wenn es im Listing steht, zieht euch Kleidung an, die auch verschmutzt werden kann. Dann weiß ich auch im Grunde, was auf mich zukommt. Naja, es muss auch ungefährlich sein. Bei den Röhren habe ich schon noch Bedenken, wie das auch ist mit Sauerstoff und so. Ich sag mal, zum Beispiel da in Maschen unter dem, wo man unter dieser Brücke da durch kann. Da lag ja auch einer im Wasser. Da muss es ja mit Warthose in das Wasser unter dieser Brücke und über dir da 200 Züge. Das war ja auch sehr, sehr, sehr suspekt gegen, aber trotzdem geil. Aber so in diese Röhren reinklettern, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Wo sind da die Kunst? Also das macht mir ja nicht mal Spaß. Da muss ich ja nicht mal suchen drin. Da geht's eigentlich nur darum, sich zum Affen zu machen und an diesen Spinnen vorbei da reinzukommen. Also, kann man machen, würde ich zum Beispiel nicht. Vielleicht kommt das auch. Ich hatte auch eine Watthose. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich echt genossen habe, mit einer Watthose in irgendeinem so Jauchegraben drinnen zu stehen und dann da so durch und das rauszuholen. Aber aktuell. In dem Gedenken hast du auch noch deine Skihose an. Ja, also. Ich sag's jetzt noch, meine Skihose ist grundsätzlich, da ich ja Nachtcachen nur im Winter mache, ist das schon sehr effektiv, weil ich hatte auch schon welche bei minus 14 gemacht. Und außerdem ist er sehr robust. Minus 14 ist doch lächerlich. Mareike ist bei minus 8 noch reingegangen mit nackten Füßen in die Seewehe, um dann auch eben die Cash unter der Brücke rauszuholen, wo ich da oben stand und sagte, ich nicht. Würde ich auch nicht mehr machen. Aber das stimmt, da gab es ja auch so 3 Millionen in der Seewehe, wo du diese Watthose brauchst. Sie kam dann raus und ich habe dann meine lange Unterhose ausgezogen, um mir die zu geben, damit sie die Füße abtrocknen kann, weil waren etwa so abgelegen wie ihr Mechtersen. Wissen Sie, ich glaube, es kommt tatsächlich eine Frau mit Hund um die Ecke. Wir wollten ihr erklären, was wir da machen. Sie wollen das gar nicht wissen. Lassen Sie mal. Bloß weg. Die hat echt gedacht, die Beine spacken, da muss ich schnell weg, bevor die was tun. Lassen Sie den Schweingraben weg hier und lassen Sie mich mal in Ruhe. Ich will da hier nicht, ich habe nichts gesehen, ich sag auch nichts. Lassen Sie einfach nur gehen. Genau so hat die reagiert, ja. Kann ich auch verstehen. Ich stand da in kurzer Unterhose, die lange hatte Heike an ihre Füße. Sah schon sehr skurril aus, das Ganze. Also, wo wir jetzt Schneedecke. Danke für die Bilder, die also, wieder Albträume. 20 cm Schneedecke, 8 Grad minus. Wir müssen selten dämlich gewirkt haben. Um das nochmal zusammenzufassen, ich denke, auch gerade im Hamburger Raum haben wir natürlich extrem viele gute Caches und auch eine große Ausprägung von, eine große Spreizung von Caches. Und jeder Cache hat sicherlich seine Berechtigung. Solange er nicht gegen irgendwas explizit verstößt. Die meisten, ja. Und insofern können sie den gerne machen, aber mich reizt der also halt nicht. Ich finde den immer noch harmlos. Nein, was mich da an dem reizt, ist auch nicht, dass der gesehen wird. Also mich, der ist so, dass das. Du kletterst wirklich nicht hoch. Also das ist alles harmlos, aber du musst dich dünn machen, da hinzukommen. Du musst das erstmal finden. Also dieses Versteck ist einfach geil ausgewählt an der Stelle. Das macht echt Spaß, den zu suchen. Also das macht wirklich Spaß. Und man muss sich halt ein bisschen überwinden, man muss ein bisschen körperlich fit sein. Das ist so gemischt. Ich mag auch diese 4,5, dafür gehe ich los. 4,5 finde ich das Geilste, was es gibt. Ohne Hilfsmittel. Körperlich fit. Ich bin nur geistig fit, damit erscheint das aus. Nee, ich suche ich gar nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das wirklich aussuchen kann, zwischen Hafengebiet und einem schönen Park, bin dann eher ja, da bin ich genau das mit. Für mich kommt es darauf an, ob ich da schon mal war oder nicht. Würde ich ja die Gegend nehmen, wo ich noch nicht war, um mir das anzugucken. Klar. Oder ich weiß, so wie Hamburger Hafen ist halt mal eine schöne Gegend, wo ich auch gerne zwei- oder dreimal hinfahre, um auch nochmal zu sehen, die Ecken, die ich da noch nicht kenne. Ist jetzt nicht so ganz meine Homezone, bin ich da nicht so oft, aber ich mag den Hafen ziemlich schön. Ja. Fahre ich wirklich gerne hin, also immer wieder. Deswegen bin ich mittlerweile auch völlig raus. Ich kann das auch gar nicht verstehen, wie Leute noch immer ihre ganze Homezone frei haben wollen. Nee, das ist mir auch schlecht. Irgendwo hinfahren und dann ist da in der Nähe noch einer und dann muss der noch und dann ist der Nähe. Da ist ja immer noch einer in der Nähe, außer im Osten. Ja, dafür ist ja grundsätzlich ein Cash und ewig nichts. Oh. Wobei in Hamburg auch das Problem ist, ich finde diese 4,5, da habe ich immer nachgesucht. Das war für mich immer Nummer 1 an Cash. Das finde ich immer geil. Also ohne Hilfsmittel 4,5 war schon immer, die lasse ich nicht aus, egal. Muss ich mir zumindest angeguckt haben. Das hat sich aber in Hamburg echt extrem gedreht. Ich weiß, wir haben früher auch viele Lost Places gehabt. Also halt hier in Barmberg diese Pathologie, so geil. Heute ist halt Ärzte austritt. Wie ich da vorbeifuhr, das gesehen habe, ich so gedacht, boah. Ich weiß, wie euer Keller aussieht, ihr nicht. War echt, also. Lost Place und Hamburg verträgt es hier auch nicht mehr, weil wo Wohnungsdruck ist, gibt es halt schlechter bei Lost Place. Nicht nur das, irgendwann haben die Owner auch gewechselt und da kamen Owner, die haben durchaus gute Caches gelegt, aber die waren komplett mehr als illegal. Also wenn schon im Listing stand, also da, wenn du da unten im Keller bist, dann bitte ruhig, weil über dir ist bewohnt. Dann weiß ich, nee, komm Jungs, also jetzt hört's mal auf. Also das fürs Hausfriedensbruch, das war mehr als deutlich. Und das wurde am Ende echt immer mehr. Ich weiß, ein Owner, lass mal den Namen mal weg, der muss da auch gearbeitet haben. Weil der hat jedes Gebäude, das leer stand, plötzlich bedost. Und die wurden dann so 6 bis 8 Wochen später dicht gemacht. Und das Gebäude nämlich meistens abgerissen oder saniert. Das heißt, der hat mit Sicherheit bei irgendeiner Firma gearbeitet, die für diese Sanierung zuständig war. Sonst hätte er dieses Know-how nicht haben können. Und das waren dann Caches, wo ich gesagt habe, nee, meine Lost Place Zeit ist dann vorbei. Erstens habe ich wirklich genug gesehen. Wenn du irgendwie, ich finde immer noch, wenn du im 30. Abrissgebäude warst, dann ist das auch nicht mehr anders als das 31. Und es wurde mir dann irgendwann zu heiß, weil die einfach in Gebäudesachen reingelegt haben, wo man nichts mehr zu suchen hatte, wo auch der Gag nicht mehr zog. Also das war mir zu heftig. Ja, kann man sich, ja. Ich bin gerade an dem, was reizt mir. Eigentlich reizt mich an Lost Place immer die Gemeinschaft, mit den anderen Leuten da loszuziehen und das zu entdecken. Und da gab es schon gute Dinge, die man nicht erwartet hätte. Ich rede mal von diesem einen Bunker, den habe ich. Hast du den damals erwartet? Also ich. Der im Wald, ich wusste, was da was kommt. Ich war noch nie auf dem Lost Place. Ach, ja, klar. Stimmt, ja. Wo ich das Video gezeigt habe, wo ich so lang laufe. Dass ich auch noch gesehen habe. Ja, genau. Weil wir dich nachgeholt haben und gesagt haben, Mensch, du müsstest doch nochmal kommen. Weil es von vorne aussah wie so ein richtiges Rumpelfeld. Ja. Das habe ich schon 1000 Mal gesehen. Das ist einfach nur hier alles müllig, alles schrottig. Da suche ich jetzt nicht die Dose im letzten Winkel und habe ihn dann doch nachgeholt, weil sich in diesem Schrott und in diesem ganzen zweiten Keller dann am Ende ein Tunnel befand, der fast atomsicher in eine Bunkeranlage führte. Und das Ganze stellte sich dann hinterher raus als die Bunkeranlage des Bezirkes, die Hauptstadt da unten. Am besten, wir sagen keine Städte. Der Stasi-Stützpunkt-Prinzip für den Bezirk im Notfall. Das ist echt so krass, die Unterschiede. Das finde ich auch mal spannend, wie unterschiedlich das gesehen wird. Also ich bin froh, dass ich alleine in Lost Place bin, weil ich da viel mehr Zeit habe, mir alles in Ruhe anzugucken und mich nicht durchgesammelt und irgendwas ablenken lassen. Oder wirklich auch in diesem Bullwinkel, der hat ein Lost Place-Station so ein bisschen dabei. Der war ich schon mal drinnen, bevor ich wusste, dass ich da rein muss. Weil ich habe die Cache erstmal unterbrochen, als ich die gesehen habe. Da muss ich erstmal rein. Da ist ein Gebäude, das gibt gar nichts. Egal, ob da die Cache reinführt oder nicht, das interessiert mich viel zu sehr. Und dann bin ich am liebsten alleine unterwegs. Weil mit mehreren, dann geht mir da viel zu viel verloren. Ja, dann unterhält man sich, aber dann das ist eine Station. Wenn du so ein riesen Ding wie wir da ausschwimmen, dann ist schon, da verläuft es nicht. Da bist du auch alleine im Raum und die anderen sind 4 Räume weiter, wie auch immer. Das war ja riesig, das Ding. Ich denke, wenn man da mit Leuten unterwegs ist, die auch ähnlich ticken wie man selber, so wie du auch, sehe ich das eigentlich auch, dass man da schon das eine oder andere auch dann in der Gedankenwelt versunken ist und sagt, was ist hier wohl alles passiert und so ein paar Szenarien abläuft. Dann wird der Cash, finde ich, immer erstmal belangloser. Genau. Wenn du aber dann mit den Leuten los bist, die ungefähr gleich ticken, dann verstehen die das auch und dann, weil die sich auch selbst verhalten, dann ist das schon doch. Ich staune manchmal auf Lost Places, wenn du so von Leuten hörst, die sich dann gerade als große Lost Place Cacher dann präsentieren, auf Events oder so. Und dann fragst du die, hast du das denn auch? Nee, wie musst du denn einen Cache machen? Wo ich mir denke, Jungs, denn eben macht doch, ist ja okay, ich kann dir nicht vorschreiben, was sie machen wollen, aber dann denke ich mal, braucht ihr keine Lost Places machen, könnt ihr normale Caches machen, da ist dann auch kein Unterschied. Also, Ja, das ist ja sowieso, das ist dieses ganze. Das reizt schon, ne? Dieser morbide Charakter von diesen Gebäuden, die frühere Nutzung. Aber nicht so. Alle, da sind echt viele, die fragt man danach, die kriegen neues mit von dem ganzen Charakter. Die fahren da wirklich nur hin, um Cash zu machen. Und dann sagen sie, können, ja, den gemacht, der war toll. Und dann fragst du mal irgendwas, was nicht zu Cash gehörte, da. Ich gucke mir auch immer gerne alte Fotos an, wenn die da so liegen, oder, ja, oh, die Akten jetzt nicht. Das doch, aber da setzen wir hier noch Zeitung. Doch Akten. Ich habe in dem Krankenhaus in wie heißt die Irrenanstalt hier in Ochsenzoll? Da war ein Gebäude, ne, war mal für 3-4 Monate, hatten sie das so ausgezäunt, das sollte dann repariert werden. Da war noch Strom an, Telefon, alles ging. Und Karl Johnson hatte dann Multi reingelegt. Ich wusste das aber nicht. Ich hatte mal eine ganz normale Runde geplant, kam dahin, hatte den mit auf dem Zettel, dann gehst du mal rein. Erstmal standen mir schon die ganzen Nackenhaare hoch, weil du läufst da ernsthaft durch das Gebäude, klingelt das Telefon noch, der Fahrstuhl geht noch. Und du bist ja komplett alleine drin. Und da waren noch Krankenakten, alles. Und da habe ich mich erstmal ins Büro gesetzt. Hab mir erstmal die ganzen Krankenakten durch. Ich fand das völlig faszinierend. Jetzt wissen wir auch, für was das D steht, für Doktor. Genau. Das war geiler Cash, ey, ehrlich. Am besten war dann seine Final Station. Du kommst irgendwo in so einen Krankenraum. Die waren noch eingerichtet, die Betten alles bezogen. Also, wie gesagt, das war wirklich nur für ein paar Monate, offensichtlich. Und dann ziehst du die Duschvorhang zur Seite, dann steht da ein Typ vor dir, nämlich der, der so Mund zu Mund beatmet wird, den hat er da reingestellt. Das war sozusagen der Final. Da brauchst du dann erstmal 3 Minuten, bis sich der Herzschlag wieder so in einigermaßen normale Gegend bewegt. Ja, es gibt schon gute Dinge. Ja. Micha, warum legst du eigentlich Nachtcaches? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Warum überhaupt? Ich komme auf diese Frage, verdammt nochmal. Ja, warum mache ich das? Ja. Natürlich möchte ich gerne das ein bisschen zurückgeben, was ich selber auch als Nachtcacher selber erlebe und finde, kann ich auch auf der einen Seite, also auch so eine gewisse Eitelkeit, zu sagen, ja, gute Caches kann ich auch legen und man wird ja auch durchaus ein bisschen bekannter dadurch, ja, kann man so. Jedenfalls. Ich zwinge dir nicht zu, ich würde gerade eine Wimper aus dem Auge. Aber dafür trommelst du dich drauf. Für die Hörer, er holt sich gerade sein komplettes Auge raus, hält das in der Hand und betrachtet es mit dem anderen Auge. Und reinigt das von hinten. Das ist aber nicht der einzige Grund. Also ich glaube, so eine gewisse Eitelkeit hat jeder Geocacher, der Caches mit gewissen Ambitionen halt legt, wo man merkt, da geht auch ein bisschen Geld rein. Ich lege keine Ambitionen. Ich kann das nicht. Also ich auch nicht. Ich weiß einfach, ich bin der Geiste, aber deswegen... Also ich würde das gerne machen. Also aber so solche wie erlegen, aber... Es ist halt auch so, dass man, wenn man losgeht zum Geocachen, selber Ideen hat, manche Sachen sieht und daraus wieder einfach eigene Ideen hat und die dann auch umsetzen möchte. Wenn man die nirgendwo findet und sagt, Mensch, das ist auch einfach eine coole Station, wenn ich sowas finden würde, würde ich mich auch freuen. Ist ja da auch mal Vorbild irgendwie bei gewesen oder so? Ich meine, hier die Ecke, naja, fallen mir ja gleich zwei berühmte ein. Das klassische Vorbild hier für einen Geocacher aus Lüneburg ist Cosmic Bob. Und wie mit Witkiewicz? Witkiewicz natürlich auch, kann man in einem Atemzug nennen. Gibt auch andere schöne Geocache-Leger. Ja, aber in welche Richtung ist er? Ich meine, ich finde die beiden schon krass unterschiedlich. Also, die haben beide tolle Caches gelegt, wobei aber Cosmic Bob, fand ich immer, wie soll man das unterscheiden? Sagen wir mal so, Witkiewicz war oftmals an der Grenze des Vertretbaren, so vom rein rechtlichen. Die haben beide ihren eigenen Stil. Ich will auch jetzt auch gar keine Wertung aufmachen, zu sagen, der eine war mehr. Nee, das meine ich auch gar nicht, sondern welcher Stil gefällt dir besser? Einflüsse von beiden habe ich aufgenommen, glaube schon. Okay. Aber mehr beeinflusst hat mich, glaube ich, schon Cosmic Bob, der eigentlich immer die Station da versteckt, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, wo man gerade noch hinkommt, wo es auch noch fair ist, aber im Prinzip die letzte Stelle, wo es noch fair ist. Ja. Das kann nach oben sein, das kann nach hinten sein, aber der schickt dich nie in eine Stelle, wo du wirklich selber Angst kriegst oder wo es halt... Naja, also, selber, ja, Lea auf Cerberus, die Kletterstation war schon... Ja, aber wenn du dann Kletterausrüstung hast und nicht gerade mit einer Leiter losgehst, so wie wir, die dann irgendwie festgetüdelt wird noch... nicht mal eine Leiter. Ja, so ein Strick ja auch noch. Genau. Weil die Leiter dann voll... Und da, wenn man mit einer richtigen Kletterausrüstung losgeht und das vernünftig macht, dann hast du da auch keine Angst. Ja, aber zu der Zeit, wo den gelegt hat, 2005, hat keine saure Kletterausrüstung. Vielleicht war das ja auch der Grund, wo er sagte, da soll nicht jeder Idiot hin. Wer hatte den denn in Lüneburg in dem Bunker umgelegt, wo die Farben drin waren? Witkiewicz. War das Witkiewicz? Oder war das ein Cosmic Bob? Cosmic Bob hatte hinten in Maybach mal einen, der ist aber nicht lange, der ist noch dicht gemacht worden, bevor wir mit Geocachen angefangen haben. Ist das, den meine ich, glaube ich. Ich glaube, der war unten, Cosmic. Unten, wo da war es dunkel wie ein Pferdearsch, da war ja nichts an Licht. Das war irgendwie so ein unterirdischer, hatten die Farben, glaube ich, drin oder so. Und oben die Tür wurde immer aufgeschnitten und wieder zugeschweißt, immer abwechselnd. Also wenn du hinkommst, wusstest du nie, ob du reinkommst, weil sie die Tür immer zugeschweißt haben und irgendeiner hat die wieder aufgeflext. Ich weiß nicht, war das Cosmic Bob? Ich glaube ja. Das müsste Cosmic Bob gewesen sein. Hätte der Cosmic Bob die Tür aufgeflext. Ja. Ich weiß nicht, ob er es war. Kann auch andere Cacher gewesen sein. Kann mir nicht vorstellen. Das muss so 2006 gewesen. Der Cache war affengeil. Du musstest da unten rein. Das ist ernsthaft, wenn du das Licht ausgemacht hast. Ich war da mit Carsten und der Rollspielkalle. Wenn du das Licht, nichts mehr, aber auch keine Resthelligkeit, also null. Ja, ist so, ne? Also so extrem wie da habe ich es auch noch nie erlebt. Und dann stank das da drin wie Otter, weil da ein Eichhörnchen drin gestorben und vergammelt war. Alter, war das eklig da unten drin. Und da musstest du durch so einen komischen Bunker dann noch den Final holen, wo so Eisenträger drin waren. Da haben wir uns erstmal beide schön die Stirn dran angekloppt, aber so richtig mit Schwung. Aber geiler Cash. Aber wie Hewitsch fand ich immer so ein bisschen. Kommt deswegen die Narbe auf der Stirn. Witkiewicz ist immer ein Stück weitergegangen. Ja. War aber auch machbar. Also es war jetzt auch nicht unfair. Es war nie eine Station dabei, die man nicht machen konnte. Das meine ich nicht. Rechtlich aber es ging immer ein Stück, genau. Keuler bei Nacht und so. Das waren ja nun Sachen. Ja. Auch wo ich da vor dieser Disco an dieser angestrahlten Wand die Feuerleiter hoch musste und oben auf diesem brüchigen Dach laufen musste. Also sorry, aber das war schon mehr als grenzwertig. Genau, ja. Ich fand seinen immer genial. Aber ich glaube, den haben auch viele verflucht, oder meinst du nicht? Den waren schon wunderbar, den Keuler bei Nacht habe ich auch nicht gemacht. Mein erster Lost Place von Norbert war damals bei Anruf Cash, der war in Geesthacht. Richtig grandios, tolle, richtig grandiose Umsetzung mit Telefon. Freier Ausredensbruch, aber naja. Ist ja schon verliert. Also. Ja. Aber der war wirklich großartig. Ja. Und in der Art waren dann auch viele hier in Lüneburg. Kennst du den auch? Oder? Nee, ich frage mich gerade, ob wir diese ganzen Tiere, wo die alle, kommen die jetzt aus deinem Gerät alle raus? Nee. Müssen wir mal dazu sagen, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden. Also dieser bei Anruf Cash, da hat er, was war denn das für ein Gebäude? Das war mal ein alter Gabelstaplervertrieb. Also genau, es waren Büroräume und Verkaufsräume. Und Verkäuferraum und eine kleine Werkstatt dabei. Ja. Und oben im obersten Stock war dann noch so eine Bar. Die war aber schon Stimmt, die Bar war noch da, ein Riesenraum, wo man ja hätte feiern können. Über der Bar war so eine Glaskuppel und ein Milchglas. Die war aber schon ein bisschen undicht. Und geile Location, schon rein. Ja, absolut top. Also die war auch noch relativ gut in Schuss für die Verhältnisse. Ja. Und dann hat er viele Telefone benutzt. Genau. Stehst im Bad. Wo musste man ein Butterfucker-Telefon? Da musste man auf die Brause drücken. Ja, da war. Da laberte dich die Brause voll. Ja. Und dann erzählte, mich hat man hier umgebracht. Und vollkommen geil. Oder hat halt Songs genommen, die dann eben angezeigt haben, wo du als nächstes hin musst. Also die Wanne ist voll zum Beispiel, musstest du in die Hausmeisterwohnung und dann ins Bad. Ey. Und da dann eben die Station so. Das war schon. Genial. War schon großartig. Er hat auch lange nichts gemacht. Das ist schade. Ja, das kannst du aber heutzutage auch nicht mehr bringen, weil das ist Mundpropaganda und dann ist dieser Cache ganz schnell. Ja, das stimmt. Und das hält sich nun nicht jeder an den Kalender. Dazu kommt auch, dass Lüneburg halt auch eine Stadt ist, die wohnungssuchende Leute hat. Eine Universitätsstadt, wo Wohnraum teuer ist. Das heißt, der Lost Place, der da ist, der steht nicht lange. Das lohnt sich nicht, da einen Cache reinzulegen. Wobei er hat eine grandiose Idee mal gehabt, die können wir auch verbreiten. Vielleicht kommen wir nochmal auf die Idee. Irgendwann ist ja Lüneburg Hansestadt geworden. Und dann haben sie so Kong aufgehängt an den Lampen. Das war großartig, ja. Und er ist mal, hatte diese Kong-Wecker reingepackt, die dann um 8 Uhr anfing, erste Piepte um 8. Ja. Und dann standst du und musstest die Laterne, hast du ja gehört, ne? Mitten in der Stadt, da wo alle essen, vor allem nicht, läufst du zu der Laterne und dann musstest du hindern, welche Laterne als nächstes piepte. Ja. Und dann bist du dahin gelaufen, musstest aber echt, das war wirklich aber im Sauseschritt, sonst hast du keine Chance gehabt. Genau. Und dann hast du an der Laterne gestanden und dann das ging über 8, 9 Laternen, nur wenn du Pech hattest, konntest du dann dreimal hinlaufen, weil du die nächste nicht gefunden hast. Das war erstmal für 24 Stunden vorbei. Nee. War großartig. Die Warnung muss alleine. In zeitlichem Abstand praktisch haben die mal ausgelöst und dann musstest du halt hinhören. 30 Sekunden oder piepten die, dann war Ende. Ja. Geil, echt. Sehr geil. Diese Idee. Wobei der Feine auch in so einer Cocktail. Nee, der Feine war dann Bisschen außerhalb, aber an der Stelle, wo in Lüneburg früher die Kette mitgekriegt. Vor den Karfen. Irgendwann hast du dann eine Station gefunden, wo du auch Koordinaten hast. Ja, ich glaube, die letzte Station hatte Koordinaten oder so. Ja. Okay. Aber vorher, kennst das ja, in Lüneburg, weiß ich, kennst du die Ecke da, wo man da essen kann? Da sitzen die auch fast alle auf der Straße. Das ist ja wirklich richtig schöne. Das ist angenehm. Ich würde jetzt nicht sagen auf der Straße, aber es ist angenehm. Ja, aber diese breite Straße, wo die Bürgersteige auch tierisch breit sind, wo du gut sitzen kannst. Also die ist sogar breite Straße. Okay. Heißt du so? Weiß ich nicht. Könnt nee, heißt Bäckerstraße, große Bäckerstraße gegen Heiligengeiststraße lang. Ja, aber da sind auf jeden Fall die ganzen Restaurants. Und da liefst du dann lang. Das heißt, alle gucken, was waren die Idioten? Aber die liefen ja kreuz und quer dann von Laterne zu Laterne. Alle in alle Richtungen, um zu hören, dass welcher Laterne ist. Das kommt. War das. Also ich im Sushi-Restaurant war. Guckt der mal den Volldepter an. Ich glaube, der hat auch nur ein halbes Jahr gehalten oder so. Dann haben sie ja, ihn wieder abgesammelt. Dann sind die Hanse Kong wieder abgenommen. Ja. Und hatten alle einen Wecker drin. Ja. Die habe ich auch gedacht. Ich schmeiß mir den Wecker rein. Aber was eine geile Idee. Also die Idee fand ich einfach so grandios, wirklich. Das war eine der besten Cash-Ideen, die ich so kennengelernt habe. Und da muss man erstmal kommen auf den Zapfen. Das war schon wirklich gelungen. Ja. Hm. Ja, das sind so die Erinnerungen. Die sind berühmt geworden. Jetzt muss er das übernehmen. Ja, du bist doch der Letzte. Ja, aber das, weiß ich auch nicht. Es gibt wesentlich ältere Geocacher, die auch noch aktiv sind. Also ja, länger dabei sind. Nicht, der hier aufwendigere Caches außer dir. Witkewitz-Caches sind immer noch aufwendig, ja, aber das musst du, dass ich mir auf Rätseln verlegt. Die sind aber verdammt aufwendig. Ja, wir bekommen drauf an, wie groß du das Gebiet ziehst. Also wenn du jetzt den Himberger noch dazu rechnest. Ja, also Himberger, Bad Beef, das ist für mich jetzt nicht mehr auch noch hier das Gebiet. Also da fahre ich noch mal ein ganzes Stück von dir. Ja, musst du sehen. Wenn du jetzt Lüneburg nur einkreist. Also, für mich ist das nicht so weit. Das ist für mich schon ein dichteres Zone. Aber naja, gut, den kannst du auch wenn du jetzt so weit gehst, ja, aber ansonsten, wie gesagt, früher war das hier so Cosmic Bob wie Kiewicz, da waren hier gleich zwei so eine richtige Folge. Aber das ist auch in so ein Thema, was in letzter Zeit immer so aufkommt. Ich meine, man liegt ja so ein Cache auch, weil man Cache liegt, ja? Ja. Aber jetzt kommen ja auch andere Nacht-Cache-Owner, bleiben wir jetzt beim Nacht-Cache und gehen zu dem Nacht-Cache und sagen, ja, der ist cool, ist fast so geil wie meiner, und dann wird der Name noch genannt, oder ja, reizt sich wunderbar an meinen ein, oder ist, finde ich jetzt nicht so gut, weil der ist besser. So gibt's ja auch, das gemacht? Gibt's ja, musst du einfach mal viele Logs lesen. Gibt's auch von Ona. Das habe ich zum Beispiel, mach mal Butter, du, das hatte ich zum Beispiel, als ich, hattest du das nicht auch beim Hartwig? Das war beim Hartwig. Beim Hartwig und dann mit Stirb langsam verglichen. Ja, so ist es. Gab's Logs, die komplett mit Stirb langsam in Uelzen verglichen haben. Und das gesagt haben, den Uelzener fanden sie besser und andere haben wieder gesagt, den finden wir besser. Und das kommt ja an, dann gibt's ja auch. Das war dann auch der Moment, wo ich dann mit dem Owner vom Stirb langsam Kontakt aufgenommen habe. Und wir waren uns beide einig, dass wir keine Konkurrenzsituation haben. Es geht auch nicht darum, den besten Cash oder einen im Ranking vorstehenden Cash als einen anderen besseren zu haben, sondern es geht einfach darum, Spaß zu vermitteln und Spaß am Geocachen zu haben. Ja, aber das ist gerade das Thema. Das kommt weder bei Suchern noch bei Ownern an. Und so gut ich dieses, zum Beispiel in Hamburg, dieses Hamburger Cache des Jahres finde, da ist es auch so, ja. Da entsteht dann auch eine Konkurrenzsituation und dann gibt es dann, ja, ist nicht so oder nee, ist besser. Ich finde das voll so albern, du kannst das doch gar nicht. Ich weiß damals, das gab's, also es ist ja, früher war nämlich nicht alles besser. Denn dieses gab's ja schon bei Hartwig the Butcher und Osteroschen. Welches ist nun der beste Nachtcache Deutschlands? Weil damals gab es noch nicht so viele und die beiden waren einfach die bekanntesten. Und ganz ehrlich, das kann ich mir bis heute nicht entscheiden. Ich habe den Osteron, weil das einfach auch zwei völlig verschiedene Dinge sind. Der Hartwig the Butcher war eine geile Story mit viel Elektronik und hatte dadurch seinen Reiz. Und Osteroschno war einfach ein knüppelharter Cache. Da sind wir nicht umsonst bis 5 Uhr morgens. Wir sind um 8 Uhr gestartet und bis 5 Uhr morgens unterwegs gewesen. Also du kannst die beiden unmöglich vergleichen. Du musst dich doch auch nicht entscheiden. Es ist doch kein Wettbewerb, es sind doch Caches. Wir hatten das Thema auch hier bei Lura, den es jetzt nicht mehr gab, diese Mittelerde-Geschichte. Der war meiner Meinung nach auch mega geil und er hat ein super geiles Final gehabt. Und bei dem Final hat ihm irgendein bekannter Cacher geholfen und dann wurde natürlich, aber das kann man jetzt nicht berechnen, weil da hat ihm einer geholfen. Ja, mein Gott, wie viele andere helfen bei anderen Caches? Das ist doch Schwachfug eigentlich. Also die Luras fand ich immer sehr gut. Was mich bei den Luras störte, war, und den muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken, weil ich mag die beiden wirklich, aber der Pflegezustand war nicht immer gerade gut. Und die waren auch immer sehr schnell frustriert, was ich auch verstehen kann, aber dann haben das dann auch mal gerne schleifen lassen. Also bei Lura-Caches wusstest du nie so richtig, wenn du in Gefahr bist, für mein Gefühl, was da an Zustand auf dich zukommt. Das fand ich echt schwierig bei denen. Ist natürlich schwierig. Da sind wir jetzt auch wieder beim Thema des heutigen Abends. Als Owner praktisch den Ersatz vorzuhalten für das, was ich da gebaut habe. Wenn ich diesen Riesenberg, den sich Lura da, Randy und Louis gebaut haben, den kann ich nicht wieder nochmal aufbauen und nochmal hier als Ersatz irgendwo in den Garten stellen oder in. Ach, du hast jetzt das Feine. Das Feine, ja, zum Beispiel. Aber auch andere Sachen, so wie diese LED-Kette, die gleich am, oder die Glühbirnenkette, die er gleich am Anfang hatte mit so einem, an so einem Mast dran, ja, die dann gleich auch am Anfang ziemlich schnell weg war. Das hat man nicht halt liegen. Das kostet doch schon mal so 20, 30 Euro. Also wenn ich das einmal alleine die Kette, ja, mir kaufe, dann sind, wenn ich die zweimal kaufe, sind 60 Euro weg. Wer macht das? Also das muss man sich schon gut überlegen. Wobei ich bei dem Pfeil auch noch nicht so, also ich weiß ja, weil mich der tierisch unbeliebt wird, aber der hat mich noch nicht mal so überzeugt. Der war jetzt, um Gottes Willen, nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber das sind so Sachen, wo ich vorstehe und mich frage, ja, muss das noch sein? Mach ihn lieber ein bisschen einfacher, pflege ihn dafür mehr. Hätten alle mehr von. Weil natürlich war der super beeindruckend, aber macht das noch Sinn, ist irgendwann mal die Frage. Also wo soll das hinführen? Ja, aber das war ja die Reise der Gefährten zur Mittelerde. Und der Final passte in diese Story, und auf die du ja auch kennst aus Herr der Ringe, wunderbar rein. Das war praktisch das Ende. Da waren ein oder zwei Autobatterien verbaut. Ja, wenn er das so bauen wollen wollte, ist es okay. Der konnte es ja auch warten. Was er natürlich nicht warten kann, ist, dass wenn du diese Schublade, die dann rausfährst, wenn du die rausreißt, ja, dann musst du das Ding auseinanderbauen. Und so war ja auch der Tenor in unseren Kommentaren, ja, dass sie das zwar immer gerne reinstecken, aber irgendwann entscheidest du dich mal, stecke ich noch so viel rein oder baue ich das zurück? Klar. Dann baust du es zurück und dann kommt die, ja, aber ich fand jetzt, Stirb langsam fand ich jetzt viel geiler. Oder ich fand Hartwig viel geiler. Ja, aber, du denkst einfach noch, aber nimmst du solche Kescher wirklich für ernst? Weil solche, die so argumentieren, die sind im Allgemeinen nach einem Jahr wieder weg, weil sie einfach nicht weiterkommen. Das heißt, nach einem Jahr hast du Cashen dann auch alles durch, wenn du so drauf anlegst, was du machen kannst, und dann verschwinden die meistens auch wieder, weil einfach sie merken, mir geht nicht. Ist einfach Schluss. Natürlich findest du nicht ernst, nimmst du nicht ernst, aber als Owner denkst du doch einfach, ja, dann leckt mich doch alle am Arsch. Ja, deswegen habe ich auch keinen Cash mehr. Als dann der Letzte noch rumgemeckert hat, dass der Lost Place nicht in der Wurmsdorf hätte, dass das ja nicht hübsch aussehe, da habe ich gedacht, nee, jetzt ist ja keinen Sinn mehr, sind nur noch beknackt unterwegs. Ich habe einen Lost Place und der beschwert sich ernsthaft drüber, dass es nicht hübsch aussieht. Ja, hast du halt nicht aufgeräumt. Also, als Owner hast du natürlich auch ein Problem, wenn du halt eine Reihe sehr guter Cash gelegt hast, so wie Luras zum Beispiel. Du machst das nächste Ding und alle erwarten auch, dass das Ding jetzt gut ist, und du, das kann schon passieren, dass man dann als Owner auch verkrampft. Also von den, im Gehirn sozusagen verkrampft und auf Krampf tolle Stationen bauen will, wo man dann aber vielleicht auch den Tick überdreht und sagt, das haut mich nicht mehr um, weil das ist nur noch riesen Technikgebilde. Da drückst du halt irgendeinen Knopf, da passiert irgendwas. Ja, gut, okay. Wobei Lora hat für mich die schönste Station im Winsen gehabt, also mit der Ampel. Gibt's den noch? Den gibt's nicht mehr, Agent Schmidt, ne? Agent Schmidt damals, weiß ich nicht, ob es ihn noch gibt. Ich glaube, den hat er aufgelöst, hat aber einzelne Stationen stehen lassen. Ja, genau, aber ich glaube, das mit der Ampel ist weg, weil sonst wäre es ja gespoilert, aber das muss man mal beschreiben. Ich beschreibe solche Sachen nochmal gerne, weil vielleicht nimmt die einer auf und baut die woanders wieder ein. Ich fand das so, hast du den gemacht, den Agent Schmidt? Logisch habe ich den gemacht. Ich fand die Ampel auch gut. Und Oma stand und hat gedrückt, das war das Geilste. Ja, das war bei mir war keine Oma da. Bei uns tatsächlich, da war eine Oma und drückte und wartet, dass grün wird. Muss man mal beschreiben. Er hat dann eine Ampel mitten in der Stadt. Die Ampel war daneben. Ja, aber es war eine Ampel und daneben war eine Straßenlaterne, war das, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und da hatte er einen Drücker für die Ampel rangebaut. Ja. So, dass das so aussah, als wenn man da grün kriegen könnte. Und als wir da waren, kein Witz, stand Oma da und drückte. Weil es da an der Stelle auch keinen Fußgängerüberweg gab. Ja, man hat sich gewundert, warum eine Ansage kam. War das eine Ansage oder nicht? Ich glaube, die hat sie nicht gehört. Das war relativ leise. Ja, okay. Also wenn du, da musstest du schon beim Ohr ran. Aber viel toller fand ich, weiß ich nicht, ob es diese Notrufsäule, die war auch gut. Die Notrufsäule fand ich cool, aber die fand ich nicht so... Die passte aber wunderbar da rein. Aber das ist so wieder dieses Erlebnis. Das fand ich deswegen geil, damit der Oma das ist ausgemacht. Okay. Ich fand bei dem Ding zum Beispiel die Zeitstation grandios, wo man, ich weiß nicht, 3-4 Minuten Zeit hat oder anderthalb, 3 verschiedene Sachen zu suchen und mit so einem Adapter praktisch auszulösen, damit man dann die Koordinaten für die nächste Station bekam. Ja. Das war auch grandios. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Die sagt mir auch nichts. Nee. Funk, weiß ich noch, war irgendwo. Radio? Vogelhaus, genau, musstest du Radio hören. Und der Final selber war ja eine Fliegerbombe oder was. Da habe ich mir gedacht, geil, wenn das mal die Polizei aus der Hintertür hätte, das ist aber Radio Damian gesagt. Ja, aber ich glaube, die war War aber erkennbar, dass es... Ja, die war schon dummdreist gekennzeichnet, glaube ich, mit einem Atomkennzeichen oder so ein Schwachsinn. Aber, muss der Richtige finden und die Polizei... Denk mal an diese komischen Dinger, wo sie diese Atome im Baum hängen hatten, den Schwachsinn, ja. Wo auch gleich Polizei und sonst was aufgeboten wurde. Das kann natürlich immer passieren, auch wenn du eine große Kiste im Wald versteckst, dann gleich der Erste los und sagt, hier, großes Drogenversteck, ja. Hast du genauso den Ärger. Also, das Thema bei Laura ist einfach, dass das auch sein oder ihr... ihr Stil war, das so zu machen und dass er dann aber wirklich an der Beschränktheit der Catcher gescheitert ist. Ja? Also ich bei Mittelerde mit diesem Schwert, wenn das dann auseinandergebaut wird oder ganz wegkommt, du kannst, manche Dinge sind unique und es dauert ewig, bis du die wieder beschaffen kannst. Und dann hast du sie beschafft, dann ist das nächste weg, wo du einfach denkst, nein, wobei bei manchen Sachen, ganz ehrlich, hätte ich Ihnen das vorher sagen können, dass das nicht funktioniert, was Sie da machen. Hast du das Puzzle mal gemacht? Da hatten sie irgendwo 3000 Teile-Puzzle und solltest du ein passendes Teil daran. Das war mir doch klar, dass da nach 3 Wochen sämtliche Teile mit Gewalt reingedrückt und so getan wird, als wenn die passen würden. Da passte nicht ein einziges Teil hin. Da ging es nur darum, ganz ehrlich, und ich konnte die Leute verstehen, weil da hatte ich auch keinen Bock zu, da 1000 Teile durchzusuchen, um da ein passendes zu finden. War aber eine schöne Idee. Also wir haben auch. Die Idee fand ich auch gut, aber das war mir klar. Wir haben auch ein passendes Teil gefunden und gesucht. Andersrum natürlich. Passt auf jeden Fall. Wir haben es gefunden, das passend gemacht. Es ist in der Tat, es ist schwierig, wenn man eine Station draußen hat und dann feststellt, dass sie weg ist, die neu zu bauen. Ja. Mit den Erinnerungen von vor 2 Jahren, du weißt auch nicht mehr, wie du es gebaut hast. Ja, klar. Ich bin nur kein Elektroniker, aber weiß auch nicht mehr genau, wie habe ich das jetzt gelötet. Mhm. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich eine Station baue, dann habe ich. Den baue ich gleichzeitig auch die Ersatzstation dafür. Mhm. Entweder baugleich oder ich überlege mir, was ich dann als Ersatzstation reinnehme. Damit ich praktisch, wenn ich feststelle, die ist weg oder sie könnte weg sein, dass ich gleich das Ding nehme, was ich als Reserve zu Hause habe, mit in den Wald nehme, das alte Ding entweder ersetze und gleich mal wieder mit nach Hause nehme als Ersatz oder sie ist tatsächlich weg und mir dann das neue besorge. Damit kriege ich den, gerade bei Nachtcache ist es halt ziemlich problematisch, die halt zu disablen, weil halt viele Leute früh zusammenfinden und auch Termine abstimmen, um die Nachtcache zu machen. Und wenn man die dann noch disabelt, das verunsichert. Das war, denke ich mal, kann ein Sargnagel für einen Nachtcache aber sein. Halten die sich eigentlich alle an den Kalender, den du hast? Ja, das ist meine Feststellung. Denke, ja. Ich glaube nicht, dass da einer in den schwarz gekennzeichneten Zeiten losgeht. Wenn doch, ist er selber schuld. Ich habe aber auch ganz gute Kontakte hier zu den Jägern im Dorf und habe da bisher nichts Negatives gehört. Achso, ich höre, Sie sind ja schießen ihn dann. Nee, aber die kriegen das schon mit und da würde ich auch entsprechende Nachrichten kriegen. Das geht in so einem kleinen Dorf hier mal schnell. Ja. Ich glaube, das ist aber so mittlerweile klar. Wird das auch angenommen mit der oder akzeptiert. Also kriegt der Dorf diese Kalender scheiß. Also entweder mache ich ihn außerhalb der Kalenderzeiten, was aber selten ist mittlerweile, weil ich auch keine Lust habe mehr auf dieses ganze Gesammel dann. Oder ich lasse ihn halt aus. Oder ich akzeptiere den Kalenderbums. Aber loszugehen, wenn ich weiß, da kommt vielleicht eine andere Gruppe, würde ich deswegen schon nicht machen, weil das kann nur Ärger geben. Und das ist für alle scheiße am Ende. Jo, da die Erfahrungen zeigen, dass es dann anders ist. Gerade mal so, wenn du sagst, ab so einer vorher nicht, sondern ab der und der Zeit geht es erst richtig los. Ja. Also, das dann doch gerne auch so schon dunkel. Ich fange schon mal an. Ja, aber das habe ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich durchaus auch schon gemacht. Und sorry, aber da hört es dann auch irgendwann mal auf. Also ich habe immer schon ein Problem so mit, wenn mir irgendwas vorgeschrieben werden soll. Ich finde den Kalender schon mittlerweile, sage ich, ja, okay, akzeptiere ich. Aber dennoch, nein, und nicht vor dann und dann nur dann. Ja, dann gründe deine eigene Seite. Das ist doch für mich kein Cache. Ja, du kannst noch ein Ticket ziehen vorher. Oder? Ja, du kannst es aber einschränken. Wenn du sagst, der ist nicht 24 Stunden, gerade in Hamburg macht das ja Sinn, der ist nicht 24 Stunden verfügbar, der Cache. Ja. Und deswegen hast du einen Kalender, wenn du da noch reinschreibst, bitte 19 Uhr nur reingehen, weil Punkt 18 Uhr fährt da immer die Hundertschaft der Polizei, macht da ihre einstündige Übung und nur als Ständer lang, dann halte ich mich natürlich an diesen Kalender und gehe nicht plötzlich 18 Uhr lang und verbrenne diesen Cash. Ich hatte damals beim Butcher mal so ein Schlüsselerlebnis, da bin ich vorbeigefahren, was ich ganz gerne mal gemacht habe zum Startpunkt und habe gesehen, dass da die Leute voll gequatscht. Die waren meistens schon weg. Standen 7 Autos und haben mir gedacht, das ist doch Quatsch, ihr geht hier mit 2, davon war ein so ein kleinen Bus dabei. Ihr geht hier mit 20 Leuten durch den Wald und habt mir gedacht, das ist doch echt Käse, da gab es noch keinen Kalender. Und dann habe ich mir mal die Kennzeichen angeguckt, die kamen aus Flensburg, die kamen aus Hamburg, die kamen aus Hannover, die kamen aus Berlin teilweise, auch an dem Abend, also aus aller Herren Länder, aus allen Richtungen praktisch zusammengefasst. und haben mir dann überlegt, dass es einfach sinnvoll ist, da einen Kalender zu geben, weil das wusste vorher keiner, wer da abends auftaucht. Und das ist für mich eigentlich so ein Serviceangebot für die Cacher zu sehen, einmal, wann ist er gesperrt? Das ist für mich klar eine No-Go-Area, aber dann an dem Abend, wann die anfangen und wann die aufhören, ist mir doch egal, als Owner. Ja. Natürlich können die eine halbe Stunde losgehen bei der Bloody Mary. Ich glaube, es geht nicht um deine Ecke hier. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, dass andere das sehr viel stringenter sehen und sagen, wenn er nicht um 8 anfängt, dann um 8:30. In Hamburg ging es darum, dass er meinte, in dem Stadtpark war das, war nicht der Stadtpark, irgendein Park war das. Und da wäre das, wenn man das zu früh macht, da sind noch zu viele Dings und so. Und natürlich dein Argument kenne ich jedes Mal, kann ich an der Wand und raus zum Fenster. Ja, und dann verbrenne ich. Ich habe noch keinen verbrannt. Mir wird keiner einen einzigen Nachtcache nennen, den ich verbrannt habe. Und ich habe mehr als einen zu Zeiten gemacht, wo ich sie nicht machen soll. Ich kann jetzt politisch korrekt behaupten, habe ich nicht, behalte ich mich an alles. Ein Scheiß werde ich. Ich werde mir auch weiterhin nicht viel vorschreiben lassen. Natürlich will ich die nicht verbrennen. Und wenn ich weiß, dass da irgendwas ist, was das verbrennen könnte, dann werde ich da auch drauf achten. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, ob ich um 20 Uhr durch den Park laufe oder um 18 Uhr, dass das dem Cache allzu viel Unterschied machen wird. Entweder ich bin so dumm und lass mich dabei erwischen von Muggeln, wenn ich da irgendwo rumfummel, oder ich sehe da einen Muggel und warte einfach mal 10 Minuten, bis der weg ist und benutze dann erst meine Taschenlampe. Ja, aber so erstmal grundsätzlich ist es ja inkonsequent, aber so ist ja nun mal nicht jeder. Es ist doch schon, wenn du da heute jetzt mal durch den Wald gehst, das macht doch niemand. Es ist denen doch scheißegal, ob du auf der Bank sitzt und gerade für dein Studium lernst und dann kommen 3 Leute mit Flaggsternen, dann können wir wieder aufstehen, hier ist eine Station drunter. Ja. Das macht doch. Nein, das kann ich denen aber nicht vorschreiben, weil ich kann für mich entscheiden, was ich mache. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, dann sollen sie sich eine eigene Plattform gründen. Diese Seite wird mir nicht vorschreiben, wann ich losgehe zum Cachen. Punkt. Ja, also wenn du dich genauso verhältst, wenn ich sage, 20 Uhr sitzt da keiner und du gehst aber 18 Uhr und auf dieser Bank sitzt einer und du scheuchst ihn auf, weil er runter eine Station ist, dann bist du ein Arsch. Wenn du das nicht machst und wartest, bis der wegsteht und sagst, ja, bin ich vielleicht egal, dann ist ja okay. Ja. Aber die Mehrzahl hält sich nun mal nicht dran. Nein, die hält sich aber um 8 nicht dran, wenn einer sitzt. Ja, aber vielleicht sitzt keiner um 8. Ja, aber vielleicht kommt er gerade mal. Die verhalten sich dann immer wie ein Arsch. Das ist es. Die änderst du nicht durch Uhrzeit, nicht durch Kalender. Und genau, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit. Also, und du kannst ja nicht ausschließen. Das wäre ja noch das Beste, wenn du sagst, okay, dieser Cacher darf diesen Cache nicht machen und dieser darf diesen Cache nicht machen. Das würde noch fehlen, ja. Weil dieser Cacher nämlich immer, wenn er den Cache macht, fehlen da irgendwelche Stationen plötzlich. Und irgendwie taucht immer alles bei ihm, ja, bei ihm solche, so auf. Solche haben, ich kenne da welche, fast seine Nachbarschaft hier, die sind dafür bekannt. So, doch wo mir immer sagt, der war da, kannst gleich Wartung machen gehen. Ja, und du hast das ohne nur die einzige Chance, mit dem Kalender zu arbeiten. Eine andere Chance hast du nicht. Und dir darauf zu verlassen, dass die Mehrheit der Cacher sich dran Der Kalender, wie gesagt, erstmal die reden von dem Kalender, da will ich mich auch dran halten. Wenn ich weiß, dass eine Gruppe unterwegs ist, gehe ich nicht hin und versuche da auch gleichzeitig was zu machen. Da würde ich absolut Rücksicht drauf nehmen. Gar keine Frage. Es gibt sogar noch was Besseres. Du musst mit einem Zeitschloss versehen. Dann kannst du es genau machen. Dann geht's vorher nicht. Ja, genau. Das ist ja das, was die Owner am liebsten... Ich sag dir, es gibt Owner, die würden am liebsten noch mitgehen und gucken, dass ich die richtige Strecke gehe. In Neuwiental hatten wir einen. Ich habe gerade die 45 gehört. Da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Unsere Folge 45. Da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten. Der hat dann unterwegs irgendwo Zettel in die Zwischenstation getan und diese Nummern solltest du dann im Final mit das eintragen, damit er prüfen kann, dass du alle Zwischenstationen gemacht hast. Wo ich sag, hier, Unterschrift im Log und alles andere, wenn du das von mir verlangst, ist dein Cache sofort archiviert. Das ist ja was anderes, aber mit so kannst du natürlich, brauchst du keinen Kalender, sondern das Ding aktiviert sich automatisch und dann kannst du da losgehen. Und dann ist das Tool, das wird ja häufig so gemacht, dass du nur ein Tool hast, dann hast du nur ein Team pro Nacht. Mach doch noch eine eigene Seite, das ist alles. Kriegst du aber auch in einer Zeit, wo es eigentlich früh dunkel wird, wo du auch schon um 18 Uhr losgehen kannst, mit deinen Kindern vielleicht sogar, kannst du nicht los, weil das Zeitschloss muss ja dann so geschaltet sein, dass es auch wirklich dunkel ist. Das heißt, du kannst erst früh zum 23 Uhr losgehen und du kannst trotzdem nachts um 4 erst zu Hause. Kannst ja auch wie bei einer Lampe, mit einem Dämmerungssensor arbeiten. Das ist übrigens eine ziemlich geile Idee, finde ich gerade. Kannst du mir auch schnell mal löten. Also wenn du unbedingt die Zeit haben willst. Deine Lampe springt ja auch nicht tagsüber an, sondern springt ja erst an, wenn eine Dämmerung ist. Wenn du die entsprechend einstellst, fertig. Wenn du das mit der Zeit unbedingt haben willst, machst du das viel einfacher. Da gab es in... Ja, dann ist du so einen Wecker. Es gab mal einen Cache, der hieß Nachtzug. Ach genau, Bergedorf. Da musstest du, den Blinky konntest du nur finden, wenn um 22 Uhr die Lok vorbeikam. Ja, das kann es noch einfacher. Es gab mal einen Cache, das musste sich auf die Bank setzen. Und genau, das erkenne ich auch. Ja. Der piept dann los, ne? Ja, und vorher piepte da gar nichts. Ja, und dann sind wir halt wieder bei der Geschichte, nachts ändert sich die Dunkelheit. Also übers Jahr jedenfalls. Ich halt auch überhaupt nichts davon. Ich bin so froh, dass Grauen... Das ist ein geiler klassischer Satz. Ich bin so froh, dass Grauen das nicht zulässt. Die haben diese Fragezeichen nicht, damals nicht umsonst, die Lokvorschrift nicht umsonst verboten. Weil jeder Owner dir noch genauer vorschreiben wollte, wie du was zu tun hast. Ich glaube, das ist bestimmt nur hier in Deutschland gewesen. Nee, das glaube ich nicht. Ich denke aber, das ist einfach Selbstschutz von vielen Ownern. Es gibt das, was du sagst, mit den Ownern, die dir genau, das ist wirklich die Ausnahme. Aber ich glaube, dass es viel mehr Finder gibt, die irgendwelche Geocaches unpflegsam behandeln. Und wenn das heißt, dass es halt, wie du schon sagst, ist, wenn schon jemand dafür bekannt ist, nachher mit einer Wartung, dass der Owner zu einer Wartung auf muss, wenn der durch ist. Ja. Gibt ja auch Leute, das hatten wir auch schon besprochen, die mit 20er-Gruppen durch irgendwas durchrennen. Ja. Und mit, hatten wir auch schon, was wir alles schon besprochen haben, oder was ich schon erlebt habe. Weißt du, es gibt, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ist da die Bundeswehr bei der Übung? Eine Leuchtbatterie, die haben wir entgegen. 6 Leute, aber alle solche, diese X21, oder wie die von, also, das war ja taghell. Ja, du wirst die nie in den Griff kriegen. Da kannst du noch was einführen, was du willst. Da kannst du Kalender, da kannst du auch Ausweispflichten einführen. Und deswegen einführen. Ist die Frage, ob sich... Aber die Dose vor den Füßen nicht gefunden. Ja, aber die Frage ist halt einfach, ob sich dadurch nicht das Cash-Verhalten der Ohne auch ändert, dass es viel mehr Frustrierte gibt. Also mit Sicherheit ja, denn man sieht ja immer mehr auch Caches, die als Premium-Member geschaltet werden. Nicht, weil sie jetzt irgendwer sagt, ich finde das so geil, dass Groundspeak... Premium-Member eingerichtet hat, sondern halt um so einen Schutz zu haben, dass da nicht jeder Affe auf deinen Cache rumtrampelt. Die Mysteries vorschalten, die irgendwelche anderen Dinge vorschalten. Ja, aber einfach meinst du, dass, nehmen wir mal dieses Beispiel, weil das stört mich immer meistens, dieses Mystery-Vorschalten, dass das auch nur für einen Euro was bringt? Die Spacken, die dir die kaputt machen, die besorgen sich auch diese Mystery-Koordinaten. Und die, die sowieso nichts kaputt machen, das nützt dir nichts, die kommt dann nicht mehr. Eigentlich sorgst du durch so ein Vorschalten von Mystery, ne? Machst du das Ding erst eigentlich spannend für diese Spinner. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, damit lockst du dir viel mehr Assis an, als du haben willst. Ja, bei meinem Nachcash mache ich auch keine Mysteries oder Premium-Member davon, weil ich genau das gleiche denke, dass wer es machen will, unbedingt, der kriegt die Daten irgendwo her, aber nur das Rätsel löst. Ja. Oder die Koordinaten von jemand anders kriegt. Ja, absolut. Da gibt es genug Möglichkeiten, das einfach... Die Daten auch zu bekommen. Wenn ich an diesen John Kramer denke, das kann ich den Frust schon verstehen. 4 Wochen da, mindestens schon 3-mal Wartung durch den Owner mit Disabler und dann beim nächsten Log fehlt immer wieder was. Aber wen trifft das? Nur den Owner. Zu 90% die extrem aufwendigen Caches. Die Frage ist, dann liste die auf einer eigenen Plattform. Ich würde die persönlich noch nicht mal vermissen. Natürlich finde ich die auch schön. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die schlecht, um Gottes Willen, dass es wieder falsch verstanden wird, sondern einfach, mir reicht sowas, wie Bullwitz wieder erledigt hat. Ich muss nicht wenn ich dann höre, ja, ich habe 500 Euro investiert, ja, dann lass es halt, wenn dir das so teuer ist. Ich glaube, bei dem John Kramer, ohne dass ich den Cash kenne oder auch die Owner, liegt aber das Problem schon beim Legen. Er hat sich dann, oder sie, nicht gut überlegt, ob der Cache da ist, beziehungsweise nicht gut ausgetestet. Also habe ich früher auch nicht gemacht, aber inzwischen gehe ich dazu über, an den Stellen, die für mich, wo ich weiß, da sind häufig Muggel oder da könnten häufiger Muggel sein, Teststationen hinzulegen. Das muss nicht mal ein Cache oder eine Station sein. Irgendwas, was ein bisschen auffälliger da liegt und wenn es nach 3 Tagen weg ist oder 5 Tagen oder eine gewisse Zeit ab und zu mal vorbeizukommen, das kann über ein Vierteljahr, kann über ein halbes Jahr laufen, einfach zu gucken, ist das noch da oder nicht. Und wenn es weg ist, dann weiß ich, diese Stelle ist auch nicht gut geeignet, um meine aufwendige Station da hinzubauen. Einfach so aus der Erfahrung raus. Wie gesagt, keine Kritik an denen, die es gemacht haben. Aber wenn ein Cache nach einem Vierteljahr, glaube ich, ist er online gewesen, wieder ins Archiv geht, weil er halt gemuggelt wurde oder zerstört wurde zumindest, dann, um es nüchtern zu betrachten, ohne, wie gesagt, jemanden angreifen zu wollen, aber dann sind die Stationen nicht so gut versteckt worden, wie sie sein müssten. Er drückt das jetzt sehr brav. Ja, genau. Ich würde es noch anders ausdrücken. Da gehen welche hin, machen richtig aufwendigen Cash, weil sie auch gerne berühmt werden möchten. Ja, oder sie tun den Geocacher, was gut ist, und Schwachsinn. Jeder tut nur was für sich selber, alles andere ist doch Quark. Die möchten entweder auch mal berühmt werden, oder das ist doch auch legitim. Ich finde, das wird mir viel zu negativ dargestellt. ist doch geil, wenn Owner berühmt werden will. Dann soll ich da doch auch dafür, dass gute Caches kommen. Das Problem ist, wenn er da den Cache macht, der auch technisch top ausgereift ist, aber keine Lust hat, sich tatsächlich dieses halbe Jahr Zeit zu nehmen und sich wirklich gute Stellen zu suchen, sondern er baut tolle Sachen zusammen, schmeißt die Landschaft und wundert sich jetzt, dass in der heutigen Zeit, wo alle wissen, da kommen Massen von Panzercachern, das Ding nach einer Woche kaputt ist. Ja, das kann ich ihm vorher sagen. Das macht's nicht besser. Das ist, natürlich ist das scheiße und das ist auch doof, dass das so ist, aber es ist so. Man muss doch als Owner bereit sein, sich damit abzufinden, dass man an gewissen Stellen einfach aufpassen muss und dass man manche Sachen nicht umsetzen kann, weil heute Leute kommen, die das scheiße interessiert. Der halt eine Dose auf dem Potsdamer Platz in Berlin platziert oder auf der Domplatte in Köln, der muss sich halt nicht wundern. Ja. Wenn er noch so reinschreibt, Stealth Modus. Das finde ich aber geil, wenn ich schon dieses Stealth Require Zeichen sehe, dann zuckt es mir schon in den Finger, mal zu loggen. Ja, dann packt da keinen hin, wenn das nicht das, geht. Das kannst du als Geocacher irgendwo an solchen Stellen, auch wenn es nicht ganz so explodiert ist, kannst du dich nicht so unauffällig verhalten, dass es nicht irgendwem irgendwann mal auffällt. Ja. Und dann ist die Dose weg. Ich glaube, und damit schließt sich der Kreis auch gleich wieder, weil ich das schon mal oft was betont habe, dass auch durch dieses Hypen diese Caches so verbrannt werden. Ja, logisch. Also auch durch diese Wettbewerbe, dieser Wettbewerb. Nee, jetzt hört sich das immer an, als wäre ich gegen diesen Wettbewerb, aber ich finde ihn einfach. Das sind wir ja auch. Der ist einfach scheiße. Ich muss das jetzt mal so klar sagen, weil du ja aber so diplomatisch bist. An sich finde ich von der Grundidee sehr gut. Er soll ja anspruchsvollere Caches legen. Und man muss ganz ehrlich sagen, in Hamburg, wenn du das mal so mit Deutschland vergleichst, in jeder Stadt, wo ich bin, bin ich eigentlich echt ein bisschen enttäuscht, weil Hamburg hat schon ein hohes Level von Qualität. Ja. Aber durch Auslobung der Preise, durch Festsetzung des Zeitraums und durch Vorschlagen von diesen ganzen Dingen, kommt auch sowas zustande. Jetzt hast du diesen Cache, jetzt willst du unbedingt noch dran teilnehmen oder nicht, oder du legst ihn vielleicht, um daran teilzunehmen, weil jemand anderen muss dich ja dafür nominieren. Jetzt bist du in Zeitnot. Dieses Ding läuft irgendwann mal ab. Ja. Jetzt brauchst du viele Favoritenpunkte. Auch dann die Favoritenpunkte sind selbst ein Baustein dazu. Genau, jetzt wird das Ding gelegt, jetzt ist es nominiert, dann erste Hülle. Da so, dann brauchst du noch viele Favoriten, dann schreibt der Erste in den Social Medien, das ist geil. Komm noch mehr hin. Ja. Also ab einer gewissen Favoritenpunktzahl wird jeder Cache zum Cacher-Magneten. Ja. Und dann kannst du dich gegen die Favoriten nicht mehr wehren und das gibt eine Schleife. Das heißt, du musst die dann, ich glaube, da gibt es kaum einen Cache, der über 1000 Favoritenpunkte hat, der noch in der Urversion auch besteht. Ja. Vielleicht noch das Stück einer Giraffe, aber ich glaube, selbst das war schon ein paar Mal weg. In Berlin, die gelbe Giraffe, die haben wir ja alle. Ne? Hab ich die Tiere alle? Die kommen da übrigens aus diesem Gerät daraus, glaube ich. Kann ich sagen. Also was ich hier einfach mal überlege, warum gibt es nicht irgend so ein Script bei Groundspeak, das prozentual zu den Fundzahlen pro Jahr x Favoritenpunkte einfach wieder abzieht? Weil wie oft waren wir schon an so einem Cache, wo wir echt gedacht haben, an einem Nachtcache, du wahrscheinlich auch, du achtest da nicht so drauf, aber Favoriten, wir hatten das schon und dann waren wir echt enttäuscht, weil da 300 Favoritenpunkte waren und das Ding war scheiße. Normal. Sind ja nicht mehr Nachtcaches. Ja. Hatte ich jetzt auch gerade wieder so ein Erlebnis, als ich unten in Rheinland-Pfalz irgendwo in der Ecke war, Karlsruhe, also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz in diesem Viereck. Cache mit über 300, 400 Favoritenpunkten, die Zeitmaschine und kommst da hin und auch liest die Logs und so, alle super und sowas und denkst, ich habe den nicht verstanden. Machst das Ding auf, also ist relativ exponiert an der Stelle, aber in Ordnung. Also der wird wahrscheinlich nicht gemuggelt. Ist so ein kleine Geldkassette, etwas größere Geldkassette und da drin ist eine Uhr. Die heißt die Zeitmaschine. Und ich denke, Wunder, da kommt jetzt was und nö, es war nur die Uhr da drin. Also vielleicht war da irgendwas kaputt oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zusammen mit dem Titel vielleicht ganz toll, aber irgendwie, habe ich nicht verstanden. Ich sehe auch die Wettbewerbe nicht als, also die Idee, die dahinter steckt, ja, natürlich ist die gut, aber das funktioniert nicht über diese Wettbewerbe. Was mir zum Beispiel völlig fehlt, ist, ich will diese Supercaches gleich, sollen ja die Leute machen, ist okay, ich lasse die sowieso schon aus, weil ich weiß, da komme ich hin, da sitzen schon 50 Leute vor mir, ja, da ist gar kein Bock drauf. Was mir viel mehr fehlt, ist sowas wie, aber wie willst du das reindrücken, sowas wie Mullwinkel-Hässlich, ein 3-3er. Einfacher 3-3er, der richtig Spaß macht. Ohne, dass alles Hub blinkt und 500 Euro investiert wurden, sondern einfach 5 Stationen, die mir eine Stunde Freude bereiten. Die Caches findest du überhaupt nicht. Doch. Also, macht meine Frau. Also ja, aber selten. Prozentual mehr Favoritenpunkte als ich mit meinen aufwendigen Tüdelü, wo ich auch mal denke. Und ich glaube, du hast das unterschätzt, weil du mittlerweile, was hast du denn? Du hast 1-1er Tradi-Scheiß an der Leitplanke oder du hast Caches, wo du dich fragst, müsst mal ein Haus über 2 Etagen, nimm den Scheiß und nimm den mit. Will ich gar nicht haben. Ich möchte doch einfach, ich kenne auch so viele, die jetzt, mit denen ich cachen gehe, die jetzt gar nicht in den sozialen Medien unterwegs sind. Die haben gar keinen Bock darauf. Die wollen auch keine 8 Stunden im Wald haben. Die freuen sich, wenn so ein Nachtcache 2 Stunden dauert. Oder auch mal so ein Multi eine Stunde. Bin ich auch. Alles, ja. Also vor allen Dingen diese Anzahl. Also hier bei mir im Ort. Den einen habe ich abgebrochen. Diesen Multi. Ich weiß nicht. 21 Stationen und so weiter. Ich bin doch nicht bescheuert. Naja, der ist für mich gut. Freitags habe ich den natürlich. Dafür hast du ihn aber scheiße gelocht. Du fandest auch zu viele Stationen. Ja. Also ich finde ihn zu viele Stationen. Ich mache den, also mich stört der aber nicht, weil wenn ich freitags losgehe, möchte ich freitags wie so ein Sporttag beschäftigt sein. Und das ist mir egal. Da sind 21 Stationen praktisch, weil die 21 Stationen natürlich einfach und doof waren. Ja, aber so ein Ding, 21 Stationen... Also und teilweise 20 Meter auseinander. Also ab einer gewissen Anzahl von Stationen fragt man sich eigentlich, was will mir Ona jetzt noch zeigen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ich denke auch an den World War II oben in Dänemark, wo man von einem Bunker in den nächsten reinging. Waren von der Station her war es simpel, du musst es eigentlich immer nur beantworten, ist das Rohr blau, grün oder gelb. Gott, hast du diverse Bunkertypen da auch gesehen? In der Nähe von Blavant war der damals. Fand ich insofern ganz geil, dass du verschiedene Typen gesehen hast. Hat aber 36 Stationen. Und davon sind 15 oder 16 in einem einfachen Mannschaftsbunker. Wo du sagst, wieder ein Mannschaftsbunker. Und da hätte man eigentlich, also bis zu einem gewissen Punkt war es echt interessant. Und das war relativ hoch, weil du relativ schnell durchkamst. Also so bis zur Station 30, habe ich gesagt, war genial, dann gab es in den Riesenbunker, der große, der auf 3 Etagen, wo du auch reinkamst, und über 3 Etagen im Bunker, wo sonst auch keiner mehr reinkam, halt was finden musstest. War auch eine relativ einfache Aufgabe. Und da hätte er einfach Schluss machen sollen. Danach ging es aber nochmal wieder in den Mannschaftsbunker und nochmal in so ein kleines Schützennest. Und du sagst, nee, jetzt das ist was Besseres als diesen Riesenbunker, da, den gibt's auch nicht mehr. Also macht euch jetzt den Pfeil und alles ist prima. Nee, und musstest du nochmal los und da habe ich gesagt, oh, super. Weil das kannst du auch nur in der Gruppe dann machen oder so. Wenn ich mit Heike los bin, wie wir jetzt auch in Dänemark waren, die hat schon Bock zu laufen und so. Und auch, die macht auch gerne Cash mit, ne? Aber erstens mal nicht, wenn sie alle 100 Meter stehen bleiben muss, weil dann hat das nicht mal mit Laufen zu tun. Das ist aber langweilig. Geschweige denn, das sind 30 Stationen. Ich kann mit ihr 30 Kilometer laufen, aber nicht 30 Stationen. Also habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, so kann ich schon nicht machen. Ich muss mir schon welche suchen. Ich sag mal, so Multis, 5 Stationen, alles andere, was da mehr kommt, ist selten gut. Die können auch so gut sein, macht einfach keinen Spaß mehr. Auch solche Rätselmodus. Dann mit dem einen puzzelst du, in dem anderen verbindest du irgendwelche Zahlen und im dritten denkst du einfach nur, warum? Ja, wenn müssen die einfach sein, also ganz einfach Rätselgeschichten, die du echt, also wo Kinder, ich sag mal Kinderkette, die mir am liebsten. Oder wo du dann so Handy brauchst, ja, und dann stellst du fest, oh, gar kein Handyempfang da. Ja, genau. Wie lautet der lateinische Name von der Efeu-Pflanze aus Südafrika, wenn es das geht. Obwohl, das kann auch witzig sein, den Multi, den ich da mal gemacht habe, wo ich dann immer die Bilder von den Bäumen gepostet habe, die ich raten sollte. Das war ganz geil über Twitter. Ja, wird dann auch mal herzlich gewohnt. Also der hat echt Spaß gemacht, das Ganze, muss ich echt sagen. Das hatte wirklich, das hatte was. Ja, zu empfangen, ja. Das ist also. Aber es ist in der Tat schon nervig, wenn du da Stationen hast, die du so vor Ort gar nicht lösen kannst. Ja. Im Prinzip entweder wieder nach Hause musst oder hast halt irgendwie mobiles Netz dabei und dann nachfragen musst. Und es muss, kann ja auch sein, wenn es halt eine Hilfestellung ist, kann ich da gut mitleben, wenn man es eigentlich vor Ort lösen könnte. Aber wenn ich tatsächlich weiß, ich muss sofort wieder zurück und das auch so gebaut ist, dann finde ich das nicht so witzig. Oder man müsste die Favoritenzahlen locken können. Genau, du kannst ja jetzt deinen TB auch locken. Irgendwas ist runtergefallen, egal. Von mir nicht. Von mir auch nicht. Irgendwas. Die Foto von meinem Hund. Echt? Ja. Kannst du mal sehen, selbst die Hunde schlafen schon einmal unserem Gesabbel. Dass du einfach lockst, sagst, pass auf, hier 200, mehr möchte ich gar nicht haben. Es kann mir auch niemand mehr Favoritenpunkte geben. Fertig. Also für meinen Geschmack müssen die Favoritenpunkte schlicht und ergreifend weg. Die werden nicht weggenommen. Nein, was du brauchst, ist GC-Vote. Die Lösung war schon immer viel geiler. Die hätten sie aufnehmen sollen. Weil du da nicht diesen Kack hast, Favorit oder nicht Favorit, das ist nicht von Arsch, sondern wo du von 1 bis 5 fein granuliert sagen kannst, wie gut du den. Da gab es sogar halbe Sterne. Ja, ja, das, ja. Die halben wurden ja eingeführt. Das war und das ziemlich geile Ding. Und da habe ich tatsächlich damals, als das, jetzt ist das auch mittlerweile ja nicht mehr viel zu sehen dran, aber als es eingeführt wurde, so in der ersten Zeit, da bin ich wirklich nachgegangen und da habe ich super Erfahrung gesammelt. Da hat man im Grunde einen Prozentsatz. Genau, und da hast du viel genauer gesehen, ist so ein Cash wirklich gut oder nicht. Weil heute, was kriegt denn alles einen Favoritenpunkt? Ich weiß noch, irgendwo auf so einem Autobahnrastplatz steht da so eine Elektrokiste, die innen hohl war. Die war einfach nur groß. Die stand, die war noch nicht mal festgebuddelt. Wenn dagegen gekommen ist, ist sie umgekippt. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Favoritenpunkte gekriegt. Ja, weil sie alle geil fanden, dass eine große Kiste auf der Autobahn steht. Die gibt es inzwischen überall reichlich und sammeln auch reichlich Favoritenpunkte. Weil, ja. Die stehen, wenn die auf dem Autobahnrastplatz, hast du auch eine starke Frequenz. Mhm. Und damit ja, genau, solche Geschichten. Deswegen ja. Ist ja die ganze Geschichte von Groundspeak, dass da mit Prozenten werden, aber der ist ja so versteckt, der Prozentwert. Ja. Ist auch für einen Arsch eigentlich. Aber, sie bewerten aber auch an. Na, guck mal, die Telefonzelle hier in Hamburg, was die Favoritenpunkte kriegen. Ich komme da hin, ich denke, ja, nette Idee, was ist daran die Leistung? Ja, aber jeder, deswegen geht es hier wohl besser, sind wir uns einig, weil jeder bewertet je nachdem und ja. Wir haben bei diesem Nachtcash damals auch den Favoritenpunkt dagelassen, da hat er jetzt 305 gehabt. Ne, was ihn jetzt für den nächsten, der wie wir daran geht, auch nicht besser macht. Nur GC Vote, ich glaube, aufgrund dieser ganzen Tablet-Struktur und so weiter, ist es echt auf dem absteigenden Ast. Oder kannst du das auch mit dem Tablet bewerten? Kannst du nicht. GC Vote musst du ja über Grease Monkey einführen. Nee, also ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass das GC Vote hätte weitergeführt werden sollen, sondern Groundspeak hätte sein. Ja. Pass mal auf, ich gebe euch einen Tausender und kaufe euch das ab. Ja, aber Groundspeak hat ja auch noch viel, viel weniger Interesse, jetzt das zu machen, weil das jetzt immer weniger eingesetzt wird. Ja, natürlich. Geo kann auch GC Vote, darüber kannst du auch GC Vote abgeben. Das funktioniert. Das ist machen richtig. Nur die wenigsten wahrscheinlich. Nee, kannst du machen, kannst du sogar über, kannst du über LVC, kannst du, ich glaube, auch. Ja, du kannst aber, es dir aber nicht anzeigen lassen. Du kriegst das nur durchgesetzt, wenn es in Geocaching integriert wäre. Du musst statt diesen Favoriten-Scheiß da oben, müsst ihr deine Leiste aufgeben, wo du zwischen 1 und 5 anklicken kannst, fertig. Und das auch diese halben Punkte ruhig, weil das war echt gut. Und diese Favoriten bringen in meinen Augen gar nichts, weil bei GC Vote hast du auch einfach die verschiedenen Geschmäcker trotzdem ein bisschen abgemildert, dadurch, dass das ja mal Prozentsätze sind. Meine Favoriten ist das immer nur, es gibt immer nur ganz oder gar nicht und das ist Mist. Außerdem ist es auch schwierig zu haben. Du hast irgendwann mal 10.000 Favoritenpunkte, weil der Cash schon 10 Jahre liegt. Ja. Und jetzt er baut ja vielleicht mehr ab in der Zeit. Und jetzt kommt ein neuer und der wird immer untergehen. Ja. Also wird der Owner sagen, okay, wenn ich mich darüber, ich möchte, dass er geil wird, also muss ich an diesem Wettbewerb dran teilnehmen. Ich muss es über Social Media machen. Und dann ist er bei der Wartung. Sonst bin ich ja nicht geil. Weil der andere wird immer sagen, ey, ich habe 10.000. Ich bin der Erste, das wird noch kommen. Ich bin der erste Geocache, der, oder 1.000, ich weiß nicht, 1.000 haben wir ja schon. Ich bin der erste Geocache, der fünfstellige Favoritenzahlen hat. Und dann gibt es wieder ein Rieseninterview bei Groundspeak und Newsletter. Die Lego-Giraffe ist, glaube ich, auf dem Weg zu 5.000. Und die ist scheiße. Die ist genial. Die ist total cool. Für den Arsch. Aber dieses ist natürlich nur für den Arsch, wenn man sie nicht findet. Aber also ich, hab, findet, ich war cool. Einmal da, und ich zweimal da, ich habe sie einmal gefunden, das reicht ja. Ganz ehrlich, es ist ein kleiner Nano in einem Lego-Stein, die Giraffe gehört ihm nicht, der Platz ist scheiße, da ein Nano reinzustecken, das Ding, das kannst du üben. Es gibt viele solche Lego-Figuren, aber da es in Berlin ist und da es einmal gehypt wurde, hat es die ganzen Favoriten. Das sind die Favoritenpunkte nicht wert. Ich finde es großartig und wir haben ihn auch schon gemacht, als die Favoritenpunkte noch nicht gab. Aber trotzdem fand ich ihn schon damals großartig. Ich habe keinen Favoritenpunkt gegeben, aber 3 Millionen geben ihn, aber egal. Tracer ist derjenige, der ihn gefunden hat und keinen Favoritenpunkt gegeben. Und so läuft es nämlich. Wenn wir jetzt GC Vote hätten, dann hätte ich dem Ding einfach 2,5 Sterne gegeben und du hättest dem wahrscheinlich 5 gegeben oder 4,5. Ja, was hätte sich mehr nivelliert, das ganze Jahr. Ja. Genau. Aber was mir fehlt, ist immer noch ein Anreiz für Ona, wirklich diese ich hätte die früher schon mal Perlen genannt, so im 3-3er-Bereich zu legen. Da fehlt wirklich ein Anreiz. Und das wird auch immer weniger. Weil, guck doch mal, auch, da machen wir als Blog so Podcast mit, was wird denn gehypt? Doch nicht die 3-3er, sondern, oh, da ist wieder der geile neue. Denk dran, hier, Püpsi Püpsi, da gibt's schon einen Film für seinen nächsten Nachtcash. Was man zumindest beobachten kann, ist, dass zumindest hier. Ja, der gab so ein Kino oder so eine Vorführung irgendwie, so, der hatte so einen Kurztrailer vom Dobranski, so wie, ich weiß nicht, ob ist der schon raus eigentlich? Nee, ne, wie man nicht so gehört. Seit 2 Jahren wird der schon angekündigt und gab schon einen Film von und hast dich gesehen. Da soll ein neuer Lobanski kommen. Ja, das ist doch auch Schwachfug. Der erste war schon, ich habe gesagt, der Cash war handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Da wurde auch richtig echt was investiert. Aber die Leute haben alle einen Favoritenpunkt gegeben, außer mir. Da habe ich ja auch wieder gleich eine Mail bekommen. Aber wenn du die dann mal gesprochen hast auf Events, ne, und ich sag, sag mal, hat die Station 14 auch noch, naja, gut, sag Station 12 hätte es auch mal aufhören können. Und da geht's genau los. Der war aber so gut, dass sie trotzdem alle Favoritenpunkte gegeben haben. Die hat da einfach nicht genug Spaßenzüge gemacht, obwohl der klasse umgesetzt war. Da hätte ich auch lieber einen GC-Wort gehabt. Der hätte bei mir auch 4 Sterne gekriegt. Aber für einen Favoriten reicht es nicht, weil mir 16 Stationen einfach viel zu viel. Da kommt wieder so viel. Die kommen von deinem Hündchen hier, oder was? Nee. Die kommen aus dem Gerät. Das sind unsere Hörer. Ja, siehst du sie alle 5. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass diese Multicaches, die so 3-4 Kilometer haben, dass es die heutzutage kaum noch gelegt werden. Und wenn, dann werden sie nicht gemacht? Die Owner gehen lieber dazu über, machen davon 5 oder 6 Trabi-Stationen, die dann jede für sich gelockt wird, als einen Multi, der dann diese 3-4 Kilometer hat. Ja. Und das ist richtig, die machen sie, weil die Leute auch nicht kommen. Das andererseits merke ich zumindest selber bei mir auch. Früher haben wir die ganz gerne gemacht, heute lassen wir die schon eher mal aus. Machen die immer noch mal, aber legen die nochmal zur Seite und musst du doch ein bisschen mehr Zeit nehmen und so weiter. Und, wobei ich das immer geil, das ist so der absolute... Ja, sind trotzdem schöne Dinge eigentlich. Aber das ist trotzdem der absolute Widerspruch zu 90% der Owner, die mir mal erzählen, sie tun das für die Community. Scheiß tun sie. Grundsätzlich tun sie es für sich. Ja. Das merkst du schon an diesem ganzen Teil. Sag doch alle mal, wie geil ich bin hier mit der Flagge. Ich bin Nochmal, bevor das alle falsch verstehen. Ich sehe das gar nicht negativ. Was ich negativ sehe, soll sie einfach auch mal zu stehen. Ja. So, das ist das, was mir fehlt. Ich sehe es nicht negativ, ich finde es einfach nur nervig, weil ich will nicht, das ist dieses, mein Auto, mein Haus, meine Tennislehrerin, diese Geschichte. Mein Geocache. Ja, mein Geocache. Meine Skihose. Ja. Also die Skihose ist übrigens geil. Ich sag euch nachher nochmal, weil ihr. Komm, du darfst mal anfangen. Fass sie an. Ist das Gummi oder Stoff? Ah, zieh die Hose wieder an. Das ist ja ekelig. Dafür kann ich nichts. Das ist angeboren. Das andere ist die Hose. Das will ich nicht, so will ich nicht. Ich will mich mit den Leuten unterhalten, ich brauche diese Scheiße nicht. Ja? Dieses Vergleichen, das ist dieses echt Vergleichen, das hat überall, wo es mich umgibt, das sehe ich genügend Deppen. Das brauche ich nicht nur noch in diesem Hobby haben. Das habe ich vergessen, über was ich vorhin hinaus wollte, als du anfingst zu reden. Aber ich habe aber gerade ich habe unsere Hörerzahlen gerade veröffentlicht, wo wir gerade mal vergleichen sind. Ja, das ist ja, aber wir dürfen das auch, wir sind anders. Wir sind nicht nur schön, wir sind intelligent. Und sind, also wir sind anders, das wollte ich doch vorne streichen. ziemlich speziell. Was ich sagen wollte, bei uns in den Kommentaren, hochwertige Tradis, wir haben aber mittlerweile einfache Multis umgeswitcht mit einer einfachen Station davor, weil sie einfach diesen Besucherstrom dadurch regulieren. Und das passiert wirklich. Die können das auch nicht bekannt nachvollziehen, da kommen nicht mehr so viele. Machen Multi und das halbiert sich die Besucher. Das stimmt tatsächlich. Und perfekt, so machen die das. Oder machen Kilometer Anweg, reicht auch. Ja, ist manchmal schwierig. In Niederlanden ist die Entwicklung durchaus anders. Die haben immer noch ziemlich lange Multi-Wander-Caches und die verändern das auch nicht groß. Die haben auch ein anderes Grundgesetz. Da kannst du nicht hinschmeißen irgendwie. Was sagen? Ja, aber ich glaube, Deutschland ist einfach sehr speziell. Hier wird immer alles dafür benutzt, um gegenseitig sich die Schwanzlecke zu zeigen. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber egal welches Hobby, jetzt haben wir da ein Motorrad gekauft. Ne? Das Erste, was ich zu hören kriege von irgendeinem, ist, wie nur 500 Kubik? Ja, du Arschgeige, Deutschland kann ich sowieso nicht mehr PS auf die Straße bringen. Natürlich 500 Kubik, man hat 35 Zentimeter, darum brauche ich mehr. Nein, aber es ist wirklich so, egal in welchem Hobby, es geht nur um den größten, längsten. Ist unfassbar. Längsten haben wir nun mal, das ist so. Ja. Also, Micha, abschließend, was musst du machen als Urner? Um die Wartung in Grenzen zu halten? Um die Wartung in Grenzen zu halten, sollte man sich schon beim Auslegen überlegen, wie man die Wartung gestalten will, ob die Plätze richtig gewählt sind, Teststationen legen und sich überlegen, was mache ich, wenn eine Station weg ist, im Zweifel oder auch, wenn ich es kann und mir finanziell auch leisten kann, gleich schon die Ersatzstation mitbauen, wenn ich die Originalstation baue. Und mir überlegen, was mache ich, wenn beide weg sind, dann vielleicht eine Ersatzstation haben, damit der Cache möglichst lange offen bleibt und man dann hinterher auch die Zeit hat, eben trotz, dass er offen ist und eine Station weg ist, den Ersatz zu besorgen. Ich glaube, der erste Teil ist der meist unterschätzteste. Sich ernsthaft Gedanken zum Vorher Gedanken darüber zu machen, wo die Station liegt. Das mache ich nämlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann die Idee. Das habe ich jetzt auch schon, wie ich das gehört habe, gedacht, das habe ich früher auch nicht gemacht. Und dann habe ich die Idee und dann habe ich das relativ schnell umgesetzt. Und geht man los und schmeißt das irgendwo hin, wo man beides passt. Ne? Genau, ja, damit nur nicht keiner kommt und vielleicht das Ding irgendwie noch mitkriegt. Ich meine, man kann natürlich auch so Platzhalter setzen. Scheiße, wir sind so berechenbar. Ja, nee, aber... Das ist halt so Amateure. Das stimmt tatsächlich. Das ist das vorhin schon das erste Mal gesagt. Das habe ich auch schon gedacht. Das ist eigentlich das Logischste, aber das habe ich auch nicht bedacht. Ich habe auch immer erst mir überlegt, was willst du für Stationen bauen? Und bin dann losgegangen und habe mir Stellen für die Stationen gesucht. Eigentlich wäre es andersrum viel klüger. Ja. Sich erst Stellen zu suchen und sich zu überlegen, was packe ich da für eine Station hin? Das muss man echt... Das ist wirklich eine Überlegung wert, ja. Absolut. Deswegen haben wir auch nur... Deswegen sind wir auch nicht so die Owner. Nee, ich wäre auch handwerklich jetzt, wie ich bin. Ich bin da auch wirklich nicht der Owner. Ich habe ja 30 Cash tatsächlich insgesamt mal gelegt und jetzt keinen einzigen mehr offen. Das hat mir auch schon wieder die erste vorgeworfen. Nur solange es so viele Owner gibt, die so gute Caches legen, warum soll ich einen legen? Und ich bin da einfach nicht talentiert. Das hat doch nicht mal was mit Faulheit zu tun. Ich kann einfach nicht. Mir fehlt da auch die Fantasie zu, völlig. Also faul kommt mit dazu. Ich hätte jetzt auch keine Lust, so ein Aufwendig sowieso nicht, irgendwie so eine Strecke da. Ich muss ja losgehen mit dem Fliegen. Ja, du, mir hat das auch gereicht, da mit diesem Nachtcash, den ich übernommen habe. Da habe ich zwar mich voll ausgetobt und die Station einmal durchgetauscht, weil ganz ehrlich, du kennst ihn auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stationen er hatte. Acht. Also wirklich, bis auf die einen, die da eingelassen, die man nicht entfernen konnte, es war jede Station irgendwann mal weg. Und ich musste jede Scheißstation irgendwann mal neu machen. Und dann fängst du wieder von vorne was an. Was machen die Leute damit? Weiß ich nicht. Wieso lieben diese Tiere eigentlich meine Aufnahme hier nicht zu? Kann doch nicht sein. Komm, Hund, hier. Was? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt irgendwann, räumst du mal eine Bude aus, dann stehen die ganzen Nachtstationen da. Also das frage ich mich ehrlich gesagt. Kann man nochmal meinen Schuppen zeigen. Der ist natürlich gerümpelt voll, mit jeder Menge gerümpelt. Also dass mal was kaputt geht, ne, das kann ich echt verstehen. Und ich kann sogar bei manchen Sachen, die kaputt gemacht werden, das verstehen. Also verstandsmäßig. Ich kann es nicht okay finden. Das passiert auch einfach, weil es halt draußen ist, Witterung abhängig. Ja, aber es geht dann irgendwann kaputt. Manche Sachen werden einfach unabsichtlich kaputt gemacht. Oder auch unabsichtlich. Ich meine, muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, bei manchen Owner, wenn ich so Stationen habe, wo du am besten noch klettern musst, ne, und da sind dann drei Nieten, dann kann ich durchaus verstehen, dass man irgendwann mit dem Hammer draufschlägt. Ich würde es nicht machen, aber ich kann es echt, da kann ich einfach nicht mehr behaupten, ich würde nicht verstehen, wie es zu Zerstörungen kommt. Lass mich noch einen Einschub machen. Man fand das schon in der Schule nicht geil, wenn einer gesagt hat, hey, jetzt habe ich dich. Hier, da bist du falsch. Genau. Aber da bist du falsch. Genau. Irgendwann hast du den einfach umgehauen und gesagt, gib das scheiß Ding her. Ja, und da denke ich immer, ja, lieber Ona, wenn dir das Ding kaputt gemacht wird, dann tut's mir leid, aber da darfst du dich doch nicht ernsthaft wundern. Zu viele Nieten sind schlecht. Oder diese Boxen, die du so, weißt du, mit Trick nur aufkriegst. Jetzt stelle ich mir vor, da kommt einer 50 Kilometer gefahren, weil der Cash gehypt wurde. Und da ist eine Zwischenstation, wo ich diese Boxen, ich weiß nicht gerade, wie das funktioniert, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Diese Holzkisten, die du nur so mit ganz bestimmten Griffen aufkriegst. Oder also aus Plastik gibt's das ja auch. Aus Plastik ist eigentlich. Da wundert es mich jetzt nicht, dass der ein oder andere die mit dem Taschenmesser aufmacht. Weil manchmal geht es mir auch so, dass ich davor denke, oh, leck mich doch am Arsch mit dem Scheiß. Ich gehe in den Wald. Ich gehe zum Cachen, weil ich mich bewegen möchte und nicht, weil ich irgendwo im Gras sitzen möchte und mich stundenlang mit dem Kack beschäftigen will. Ich weiß, in Habeck hatten wir mal irgendwie, da musstest du so hin und her drehen. Ich glaube, 40 Mal oder so. Und musstest dir vorher merken, wie oft das hin und her. Eigentlich zählt nur die letzten drei Mal, aber das weiß man ja nicht, wenn man so das erste Mal benutzt. Da habe ich auch so gedacht, Junge, dann wunder dich doch nicht, wenn irgendwann einer kommt und das an die Wand schmeißt. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Und natürlich verurteile ich das. Da bin ich dann auch erwachsen genug zu sagen, ja gut, dann logge ich ihn halt als DNF. Aber da kann ich echt verstehen, dass der eine oder andere ausflippt, wenn das so ein leichtes Gemüt ist. Ich finde, dieses Lockpicking ist genau, also Lockpicking, es steht ja, also Lockpicking und Geocaching sind für mich zwei unterschiedliche Hobbys. Ja. Wenn man das verbinden möchte, dann bitte fest reinschreiben, dass ich da gar nicht hingehe. Das machen die meisten, glaube ich, aber auch. Oder, nee, gibt's auch anders. Oder eine Alternativ noch anbieten, dass ich da rankomme. Ja, da hast du Brech. Also. Nee, also bei manchen Caches, die wirklich kaputt gemacht werden, das tut mir echt leid für die. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass es gemacht wird. Aber die tun mir auch nicht leid. Also wie gesagt, gerade diese Nieten finde ich äußerst schwierig. Da liegt übrigens ein Eimer mit Nieten. Guck mal, das war der nächsten letzten Power-Trail, den er besucht hat. Ist das wieder so einer, wo man dann eigentlich dann den suchen muss? Ja. Die finde ich auch immer äußerst spannend. Ja, hart. Die Dose kann noch weiter verwurden, aber den glaube ich dir hier. Also eine Brille? Ja, das ist gut. Die Mieten sind besser gestaltet als so mancher Tradi. Ja, das stimmt. Das hatte ich mir schon gedacht, als ich die fertig hatte. Also wir haben jetzt hier eine Niete, da steht noch schön, da ist noch das Gesicht, sieht schon geil aus, steht Niete drauf und auf der Rückseite Hartwigse Matscher. Ich darf den jetzt mitnehmen, weil ich habe Hartwigse Matscher dreimal, glaube ich, gemacht. Ja. Beim dritten Mal kam er auch ans Logbuch. Nee, beim dritten Mal war das mit den Dosenfischern damals. Hier so ein geführtes Ding war das irgendwie mit 12 Leuten hier durch den Wald. Geführt. Ja, aber sie über so eine Skihose aufgehen. Das war die Führung von Jörg. Ich war mit den Profi-Cachern aus Bremen. Ach genau, Jörg war Stein da. Ja, und ja, ja. Wie sind noch alle dabei unterwegs. Turisas war dabei. War die Truppe, die da hinterher lief. Ungefähr Zeitabstand mit einer Stunde. Also. Und das war eine der geilsten Cacherarme, die ich je erlebt habe. Weil so ein Profi-Team, die so genial aufeinander abgestimmt waren, habe ich bisher noch nicht wieder erlebt. Außer natürlich, wenn wir immer unterwegs sind. Wenn wir unterwegs sind, beziehungsweise heute, hast du ja auch gesehen. Du meinst, wenn du die Skihose wieder... Und du zum Nachtcash ohne Taschenlampe gehst. Dafür habe ich ja die anderen immer mit. Ich lese auch die Listings, die, das wird mir auch mal wieder vorgeworfen. Ja, aber ich ändere es trotzdem nicht. Siehst du, gibt noch so einen. Ich auch nicht. Ich weiß bis zum Also Tag, wenn ich den alleine mache, dann lese ich das Listing vor. Aber wenn ich mit der Gruppe losgehe, dann habe ich doch genug andere mit. Ich mache mein GPS auch nicht an. Zumindest beim Tradi lese ich auch ganz selten noch das Listing. Ja. Das ist halt Dosis vor Ort. Das soll ja groß lesen. Okay, wer es dann nicht findet, dann guckt man doch mal rein. Ja, aber... Ja, wie hat heute einer gepostet? Warst du das? Nee, irgendwo bei Twitter dann auch. Doch, das war da. Ja, was? Die Dose ist leider aktuell nicht mehr vor Ort. Geil. Satz. Unformatiert, einfach so drin. Gestern Morgen habe ich geguckt, was machst du jetzt? Also gestern für heute geguckt, was machst du denn heute? Ne? Freitag ist ja mal ein Cash da. Da habe ich gedacht, Mensch, fährst du morgens früh los, wenn Heike zur Arbeit geht, ist ja jetzt schon die Zeit, machst du noch einen Nachtcash morgens. Der dichteste ist der 1.7. Nachtcash. Da denke ich, gut, Nachtcash, guckst mal doch rein, vorsichtshalber. Und ernsthaft, der erste Satz im Listing, der Cash ist zurzeit nicht vor Ort, da eine Baustelle ist. Ja. Nicht disabled, gar nichts. Ich habe ihn angemeldet, bis jetzt ist der immer noch nicht disabled. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wovon du redest. Morgen mache ich mir wieder Freunde und loggen ihn nach. Ja, wenn er nicht reagiert, sorry, aber das ist ja wohl absurd. Da fahren die Leute dahin und wollen Nachtcash machen. Und irgendwer twitterte mir gleich per DM dann allerdings, glaube ich, war das. Glaub mir, der lohnt sich sowieso nicht. Und kam die nächste DM. Vergiss es, der ist scheiße. Wo ich so denke, Jungs, dann lobt das doch auch mal, damit der hat 300 Pfunde. Ihr müsst es ja nicht so in dem Wortlaut loggen, aber vielleicht sollte er dann auch mal mitgeteilt bekommen, dass sein Cash jetzt nicht so gut ankommt. Ich weiß gar nicht, warum ich so müde werde. Ich gehe euch ja die ganze Zeit voll. Also das ist entweder die Hose, der Hund oder es ist unser. Diese Unterredung. Der hat die Ruhe weg hier. Der muss man auch mal sehen. Der schläft die ganze Zeit vor sich hin, obwohl wir jetzt zu dritt vor uns hinrühren. Ist dir so scheißegal, ne? Das ist auch gut so. Es steilen nicht so auf die Eier. Wir haben jetzt der hat er gar keine. Ich rede ja auch von Micha. Ach so. Der hat keine mehr und ich auch nicht. Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, bestimmt schon wieder 3 Stunden voll. Es kommt drauf an, wie das. Ja, doch, wir haben vorher was gemacht. Wir hatten 1,5 Stunden im Wald. Die Leute werden schon langsam wieder wegschlafen. Aber es ist ja Konserve, die können sie sich ja einteilen. Ist zu lang, sagen die dann immer. Ja, weiß ich. Aber wenn sie kurz haben wollen, dann sollen sie sich hier. Da gibt es doch diesen komischen Quickie aus Süddeutschland irgendwo, wenn es die noch gibt. Oder da gibt es so viele Podcasts. Bestimmt noch, ich weiß gar nicht, welches ehrlich gesagt, Moment noch aktuell. Wir können nur 35 cm, ihr wisst es. Gibt es nicht noch einen neuen? Habe ich nicht irgendwas gehört, dass es noch einen neuen gab? Es gibt immer neue Podcasts. Nee, Geocaching war ja aber nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt aktuell noch so on board ist. Ist mir auch egal, wir sind wir und fertig, die anderen interessieren uns nicht. Also nicht negativ gemeint, sondern einfach macht da jeder sein eigenes Ding. Wollen wir unserem Gast das letzte Wort überlassen? Ja. Dann müssen wir jetzt schon Tschüss sagen. Sammelst du eigentlich Token? Nee. Doch, jetzt ja. Okay. Ich muss sagen, klar, sagen wir die Token. Muss mein letzten Mandys loswerden. Hast du die eigentlich auch reingelegt da in diesen anderen? Ja. Cool. Ist das die gleiche, die ich auch schon beim Hörertreffen in Bremerhaven gekriegt habe und da oben hängt? Ja, der hast jetzt mal. Oh, guck mal. Wir sind ganz oben. So ist es. Naja, noch nicht ganz. Die passt ja hier. Guck mal, da sind noch ein paar Urkunden drüber. Die müssen wir nachher noch abreißen, finde ich. MS Treue Dosenfischer, da waren wir auch. Ja. Das war eine coole Veranstaltung. Ja, war sehr geil. Wirklich, wirklich großartig. Das muss ich auch sagen. Ja. Die fand ich auch sehr, sehr Stoff, gut. Aus dem Legenden sind. Ja, das war wirklich eine grandiose Geschichte. Nicht Kescher, was da nicht alles steht. Komm, verabschiede dich von deinen Hörern. Ja. Micha hat, den letzten, hat das letzte Wort. Ja, ich wünsche alles Gute. Ich muss hier mal gucken, was ich noch alles an der Wand denke. Ja, ich sag auch Tschüssi und Micha. Tschüss, hat mir Spaß gemacht. Das ist ja kein letztes Wort. Du musst, was jetzt kommt hier nach. Du kannst nochmal. Also, du musst nochmal verabschieden. Sag jetzt noch was Schönes, damit ich danach Schluss mache. Was soll ich denn sagen? Tracer. Tracer hat eine geile Skihose, damit beenden wir.